Könnte es nicht eine Regierung geben, in der nicht die Mehrheit über falsch und richtig befindet, sondern das Gewissen? Muss der Bürger auch nur einen Augenblick, auch nur ein wenig sein Gewissen dem Gesetzgeber überlassen? Wozu hat denn jeder Mensch ein Gewissen? Ich finde, wir sollten erst Menschen sein und danach untertan. Sonntagabend, 18 Uhr. Die philosophischen Weltraumaffen sind da. Aber keine Philosophenkönige, ja. Wir sind die Philosophen. Nee. Wir sind die Philosophenbauern. Philosophenbauern, genau. Mit Mistgabeln. Mit rhetorischen Mistgabeln und Quellenangaben. Ja, schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch zum Welttag des zivilen Ungehorsams. Ja. Grade... Den begehe ich nicht. Let's degeneration. Genau. Ja, das war gerade ein Zitat von Henry Thoreau. Falls es ist auch ein passendes Thema im Moment. Ne? Über die Pflicht zum Ungehorsam von 1849. Der ist aber auch gerne in den Wald gegangen, glaube ich. Der hat sich immer sehr gerne inspirieren lassen. Apropos Pflicht zum Ungehorsam. Was ist eigentlich aus Oktober bis Ostern geworden? Müssen wir da alle eine Habermaske tragen? Lernen wir im Oktober wahrscheinlich, was daraus geworden ist, oder? Ja, aber jetzt ist doch dieser tolle Evaluationsbericht erschienen. Und jetzt wissen wir doch genau, wie es gelaufen ist, oder? Oder nicht? Ach, Evaluation, Ill-Evaluation, scheißegal, keine Ahnung. Ja, die Evaluation. Im Infektionsschutzgesetz ist ja festgeschrieben gewesen, dass die ganzen Maßnahmen einer sachlichen Überprüfung durch ein Expertengremium, was dazu eingerichtet werden muss, evaluiert wird, um zu gucken, ob die ganzen Sachen nicht nur rein rechtlich konform sind, sondern überhaupt auch eine gewisse Sinnhaftigkeit im Sinne einer Prävention oder einer Aufarbeitung bei diesen ganzen Pandemieangelegenheiten. Ach ja, ich meine, was soll man sagen? Ich meine, ihr habt den Bericht ja, denke ich mal, durch die Medien gespielt bekommen. Natürlich verkürzt und mit die einen haben gesagt, ja, der zeigt, es ist alles okay. Die anderen sagen, ja, die zeigt, es ist alles katastrophal. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Aber auch schon bevor das ganze Expertengremium die Evaluation rausgegeben hat, gab es halt auch schon sehr viele Nachrichtenmeldungen über dieses Komitee, ne, der Drosten war ja teilweise in diesem Komitee mit drin, ist dann zurückgetreten und schon bevor die Evaluation der Bundesregierung eine nicht so tolle Leistung zertifizieren konnte, wurde halt schon kräftig dran relativiert, ne, warum der Sachverständigenausschuss in der Kritik steht. Das ist jetzt nicht der reißerischste Artikel, den es da zu dem Thema gibt, den habe ich jetzt einfach mal exemplarisch rausgeholt vom Deutschlandfunk. Und bestimmte Kritikpunkte waren halt die Besetzung des ganzen Komitees. Ja, die Bundesregierung und der Bundestag hat halt jeweils 9 Leute dorthin geschickt. Virologen, Mediziner, aber auch viele Juristen, eine Soziologin und ein Wirtschaftswissenschaftler. Gut, da müsst ihr jetzt selber überlegen, ist das ein valider Kritikpunkt oder ist es nicht gut, dass es halt vielleicht auch ein bisschen diverser besetzt wird? Oh, das böse Wort. Aber... Ja, dass man verschiedene gesellschaftliche Kriterien damit einfließen lässt und nicht nur rein das medizinische Geschwurbel sich über sich ergehen lassen muss. Naja, einer der häufigsten Kritikpunkte ist, dass dieser Ausschuss von der Politik besetzt worden ist und wissenschaftliche Gesichtspunkte daher nicht alleine eine Rolle gespielt haben. Alle Mitglieder im Sachverständigenausschuss haben ehrenamtlich gearbeitet. Sie wurden nicht mit entsprechenden Mitteln und Mitarbeitern ausgestattet, um die Studienanlage angemessen auszuwerten. In wenigen Monaten wäre nicht das zu leisten, kritisiert beispielsweise der Virologe Christian Drosten und begründet damit in seinen Ausstieg aus dem Gremium. Also zu wenig Geld, zu wenig Zeit, um alles auswerten zu können. Dann, welche Bewertungskriterien werden überhaupt da zugrunde gelegt? Ja, welche Ziele hat die Pandemiebekämpfung überhaupt? Was soll das Expertengremium überhaupt bewerten? Das ist tatsächlich eine Sache, die so ein bisschen schwammig gehalten wurde. Man kann sowohl die Übersterblichkeit in der Pandemie, die Dauer, wie lange die Intensivstationen überlastet waren, als auch wie viele Leben für wie viel Euro gerettet werden konnten, als Bemessungsgrundlage nehmen. Aber worauf hat man sich geeinigt? Ja, auf gar nichts so wirklich, sondern man hat halt einfach eine allgemeine Auswertung der konkreten Instrumente genommen und hat dann gewisse gesellschaftliche Trends halt daraus extrapoliert, wie sie sich im Vergleich zum Vor-Corona-Zeitraum prognostiziert waren und wie sie sich tatsächlich entwickelt haben. Ja, und weiterhin ein Kritikpunkt, da kann ich auch nur lächeln. Es gibt bis jetzt sehr wenige wirkliche gute Studien zur Wirksamkeit einiger Maßnahmen. Nach 2,5 Jahren. Mhm. Ideal wäre es gewesen, in einem Landkreis etwa die Restaurants zu schließen und sie in einem vergleichbaren Landkreis offen zu lassen und dann die Entwicklung über 2-3 Monate zu beobachten. Das hätten die Menschen aber kaum akzeptiert, sagt der Deutschlandfunk hier. Deswegen ja, ich würde mal sagen, was haben die Menschen nicht alles akzeptiert? Wir könnten das ja ganz easy mit Schweden zum Beispiel vergleichen. Wo ist das Problem? Ganz genau, das ist nämlich der nächste Kritikpunkt, dass man deswegen nur unterschiedliche Länder vergleichen kann. Allerdings gibt es bei diesen Vergleichen zum Beispiel Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur und verschiedene Virusvarianten. Naja, also die Maßnahmen waren ja fast überall gleich und ähnlich, deswegen kann man da schon gewisse Rückschlüsse draus ziehen. Aber das ist nur meine persönliche Schwurbelmeinung. Ja, und dann natürlich als letztes Argument, warum der Sachverständigenausschuss in der Kritik steht. Der Drosten ist ausgetreten, oh Gott, ne? Ja, und für ihn ist der Epidemiologe Klaus Stöhr nachgerückt, früher Leiter des Bereichs Influenza bei der Weltgesundheitsorganisation. Er vertritt oft andere Positionen als Drosten und hat viele der verordneten Corona-Maßnahmen immer wieder kritisch bewertet. Oh, oh, oh, oh, oh. Aber warum nehmen die denn dann da Influencer und nicht einen Arzt? Oder so? Ja, warum nehmen die nicht einfach nur Ja-Sager? Ich meine, das soll doch ein kritisches Gutachten sein. Ja, ich meine, der Sinn von so einer Evaluation ist ja tatsächlich nicht einfach zu sagen, ja, es ist alles gut, sondern auch, wenn alles gut gelaufen wäre, die Punkte aufzuzeigen, wo es hätte besser laufen können. Die hätten doch den Herrn Zick fragen können. Er hätte dann gesagt, Corona war zwar ein Virus, aber der hat niemandem geschadet. Tja. Wären sie nur alle mehr in den Wald gegangen. Ja. Mit oder ohne Maske? Ja, und hier haben wir das Trumm, die Evaluation der Rechtsgrundlagen und Maßnahmen der Pandemiepolitik. 160 Seiten kann kein Mensch wirklich durcharbeiten, außer natürlich in Passagen. Und wie gesagt, ihr habt ja in der Berichterstattung ja in der letzten Zeit sehr viel mitbekommen. Und man muss wirklich sagen, die einzigen konkreten Sachen, die in diesem Bericht wirklich drinstehen, heißt, man weiß nicht so ganz genau. Man weiß nicht so ganz genau. Man kann nicht die Aussage treffen, dass die Maßnahmen zielführend waren, aber man kann auch nicht die Aussage treffen, dass sie nicht zielführend waren, weil die Datengrundlage einfach nicht ausreicht und weil man keine Vergleiche hat. Und das Einzige, was man mitbekommt, sind halt die gesellschaftspolitischen Folgen, ne? Wie beispielsweise, ja, dass die Schüler immer schlechter werden oder dass die Wirtschaft einen starken Einbruch hatte. Aber ich meine, dafür braucht man ja nicht unbedingt so ein Expertengremium. Generell die ganzen, aber der Punkt ist ja der, diese ganzen Eingriffe in die Freiheitsrechte, die müssen ja gerechtfertigt werden mit einer Wirksamkeit, mit einer Verhältnismäßigkeit und einer Wirksamkeit der Sachen. Und was diese Evaluation nicht macht, obwohl das in vielen Headlines steht, sie verdammt nicht alle Sachen, die dort gemacht worden sind, dass sie überhaupt nichts gebracht haben, aber was sie auch nicht macht, sie bestätigt nicht, dass sie sinnvoll waren auf einem Niveau, was halt das Kriterium erfüllt, dass es verhältnismäßig ist. Ja, dass diese Eingriffe doch einen so gewissen positiven Mehrwert gebracht haben, dass die Verhältnismäßigkeit gegeben war. Das steht hier explizit nicht drin. Allerdings werdet ihr das Wort in dem Bericht auch nicht sehr oft finden. Also die Kritik an der ganzen Evaluation, dass zu wenig Zeit, zu wenig Ressourcen, zu wenig vergleichbare Studien, dass man da zum ordentlichen Ergebnis kommen konnte, ist zum Teil gerechtfertigt. Aber das passiert ja auch nicht in einem Vakuum. Man hätte das Gremium ja auch damit ausstatten können. Und warum das nicht passiert ist, das kann man nur der Politik anlasten. Die wollten sich da einfach einen Blankoscheck ausstellen lassen, dass alles, was gemacht wurde, verhältnismäßig war zum Zeitpunkt, wo sie es beschlossen haben. Und hinterher weiß man ja sowieso alles besser. Das liefert dieser Bericht nicht. Er liefert eher einen leichten Hang zur Kritik an den ganzen Regierungsmaßnahmen. Aber wie gesagt, auch nicht, das war alles Blödsinn, das hat alles gar nichts gebracht. Es ist halt, wie gesagt, es hat halt nur diese Hürde der Verhältnismäßigkeit, ne, dass es so viel gebracht hat, dass es verhältnismäßig war. Das hat die ganze Sache nicht überstanden nach diesem Bericht. Ja. Und wir hatten ja im Anfang des Jahres offen von Lauterbach und solchen Leuten die Frage, ob so eine Evaluation überhaupt in dem Ausmaße nötig sei. Also da hat man ja nötig ist es auf jeden Fall, weil es muss irgendwie gerechtfertigt werden. Und die Rechtfertigung wurde jetzt nicht erbracht. Deswegen ist der Bericht, hat der Bericht eine gewisse Brisanz. Aber es ist jetzt auch nicht, wie es teilweise in den Headlines stand, die Abrechnung mit der Bundesregierung und eine herbe Schlappe. Ja, meine und, Vermutung, es wird deswegen alles wieder genauso weiterlaufen. Wir werden sagt, ja, im Oktober alle, jeder 3 Masken tragen müssen, damit wir Weihnachten feiern können. Und danach muss ich mal schauen, wie oft, also was noch in den Lagern ist, wie oft der Impfstoff noch für euch alle reicht. Ist doch ganz klar. Ich meine, ich nehme einfach mal eine Sache direkt aus dem, einfach nur ganz kurz zur Bewertung vom Lockdown. Aufgrund der biologischen und physikalischen Plausibilität gibt es keinen Zweifel, dass generell die Reduktion enger physischer Kontakte zur Reduktion von Infektionen führt. Ja, wer hätte es gedacht? Wenn man die Leute voneinander fernhält, dann können die sich nicht anstecken. So. Aber weitere Aussagen kann man dazu nicht treffen. So. Ja, je länger ein Lockdown dauert und je weniger Menschen bereit sind, die Maßnahmen mitzutragen, desto geringer ist der Effekt. Und so und umso schwerer wiegen die nicht intendierten Folgen. So. Die Wirksamkeit ist dementsprechend nicht wirklich belastbar nachzuweisen. Ne? Also jenseits vom gesunden Menschenverstand, ja okay, wenn man die Leute voneinander fernhält, natürlich stecken sie sich nicht an, aber wie viel sie sich weniger anstecken, das weiß kein Mensch. Das kann man nicht sagen. Und da haben wir halt wieder die Hürde zur Verhältnismäßigkeit. Ne? Und ja, meiner Meinung nach sind die ganzen Sachen sehr unverhältnismäßig gewesen. Ja, und die Kassenärztliche Bundesvereinigung findet auch etwas sehr unverhältnismäßig. Und zwar, das ganze Testregime, was wir jetzt die letzten Monate hatten und was jetzt ja gerade wieder geändert wurde. Ja, es geht um die Bürgertests und die anlasslosen Bürgertests, die halt kostenlos waren für alle Leute mit der Erstattung über die Kassenärztliche Vereinigung. An die Testzentren über das Gesundheitsministerium. Und die Kassenärztliche Vereinigung hat jetzt gesagt, so, sie wollen das an sich gar nicht mehr wirklich machen, weil die einerseits das Gesetz, wie es jetzt umgesetzt wurde, nicht ordentlich für ordentlich halten, weil sie meinen, es ist einfach die Kriterien zur Nachfolge, die Kriterien, wie die Abrechnung funktioniert, ist nicht nachvollziehbar für Sie, die dafür zuständig sind. Das heißt, Missbrauch ist Tür und Tor geöffnet. Wer hätte das gedacht? Und generell gibt es auch keinen wirklichen Nutzen bei den ganzen epidemiologischen Schulungen, ja, weil die Rückschlüsse daraus, wie viele Leute haben sich testen lassen, wie viele waren positiv und sowas, das liefert einfach keine belastbaren Zahlen, die dann irgendwie verwurstet werden könnten. Und natürlich hat es dementsprechend einfach nur einen rein psychologischen präventiven Effekt für die Leute, dass sie selber wissen, bin ich jetzt ansteckend oder bin ich jetzt nicht ansteckend. Und dementsprechend sagt die Kassenärztliche Vereinigung, insgesamt führt das Zuzahlungserfordernis von 3 Euro zu einem erhöhten Betrugsrisiko. Ist zu befürchten, dass trotz Zuzahlungen der Abstrich für 7 Euro abgerechnet wird. Diese Sachverhalt ist für die Kassenärztliche Vereinigung nicht prüfbar. Wieder einfach nur einen Satz rausgerissen, am liebsten wird die Kassenärztliche Vereinigung sagen, okay, keine kostenlosen Bürgertests mehr für irgendwen oder es wird nicht mehr von uns abgerechnet, weil wir das nicht mehr nachvollziehen können. So. Wird sich was verändern? Nein, weil die Kassenärztliche Bundesvereinigung kann einseitig nicht aufhören, daran teilzunehmen, weil die ist ja an die Gesetze gebunden und wenn da halt gesagt wird, ihr müsst das machen, dann müssen die das machen. Allerdings haben die jetzt halt von sich aus gesagt, ein Einstellen der Bürgertestung wäre vor dem Hintergrund der massiven Betrugsfälle folgerichtig gewesen. So, ja. So viel dazu. Ein kleiner Blick nach Österreich. Ja, da wurde die Impfpflicht ja eingeführt und ausgesetzt und wieder abgeschafft, aber dennoch wurde das Ganze juristisch aufgearbeitet. Und zwar hat das das der Verfassungsgerichtshof von Österreich hatte halt im Endeffekt die ganze Sache überprüft. Da gab es jemanden, der hatte geklagt gegen... es verletzte das Recht auf Achtung des Privatlebens. Und denn dieses umfasse auch die medizinische Entscheidungsfreiheit und körperliche Integrität. Also das ist jetzt nach österreichischem Recht. Ne? Und der Verfassungshof hat im Endeffekt entschieden, ja, die Impfpflicht ist ein besonders schwerer Eingriff in die körperliche Integrität und das Selbstbestimmungsrecht des Einzigen. Ja, es müsste laufend überprüft werden, ob eine Impfung zur Erreichung dieser Ziele geeignet und erforderlich ist. Aber da diese laufende Evaluierung erfolgt ist und die österreichische Regierung diese Maßnahmen wieder zurückgenommen hat, ja, entstehen bei dieser aktuellen Rechtslage gegen die zulässigerweise angefochtenen Bestimmungen des Impfpflichtgesetzes keine verfassungsrechtlichen Bedenken mehr. Das Gesetz ist verhältnismäßig, jedoch sei bisher eine Scharfschaltung der Impfpflicht nicht verhältnismäßig gewesen. Also das Gesetz an sich, weil es Kriterien nennt, wann es scharf geschaltet werden sollte und weil es evaluiert werden sollte, ist sinnvoll. Allerdings sind keinerlei Kriterien für diese Scharfschaltung jemals da gewesen, laut Gericht. Dementsprechend, ja, das Gesetz ist richtig gewesen, aber es hätte nie zur Anwendung kommen dürfen. Und da das Gesetz nie zur Anwendung gekommen ist, ist es im Endeffekt verfassungskonform. Alles klar, ne? So, also nee, es ist, ne, anstatt zu sagen, nee, das ist nicht verfassungskonform, weil das wäre halt im Endeffekt, ja, das Skandal für die Politik da gewesen. Sagen sie einfach so, ja, da es ja nie angewandt wurde, ist es verfassungskonform. Schrödingers ja. Gesetz. Genau, Schrödingers Gesetz. Ne? Sobald es in Kraft tritt, ist es nicht mehr verfassungskonform, aber solange es nicht in Kraft tritt, ist es... Eigentlich sind alle Gesetze, die nicht in Kraft treten, automatisch verfassungskonform, würde ich sagen. Hätte man gar nicht so einen Aufriss machen müssen, oder? Ja, ja. Weil sie verändern ja nicht die Verfassung, wenn sie nicht in Kraft treten. Oder beschneiden Rechte, die in der Verfassung garantiert werden, wenn sie nicht in Kraft treten. Ich wette, das deutsche Verfassungsgericht wäre zu einer anderen Geschichte gekommen. Und gesagt, mach das. Was gibt es zu essen dieses Jahr? Hummer? Lachs, Fisch? Fisch, vegetarische Gerichte? Ich weiß es auch nicht. Ja, die G7, das Kommuniqué der Staats- und Regierungschefs von G7. Ja, es wird ja allgemein gehandhabt als der schlechteste G7-Gipfel, der jemals war, weil am wenigsten entschieden wurde auf diesem Gipfel und am wenigsten irgendwelche Sachen von Relevanz für die Zukunft entschieden wurden, was halt nicht sowieso vorher schon an sich festgestanden hat. Es gab ein paar Punkte, klar, ich meine Ukraine... Ne, ist logisch, ne, Covid-Pandemie, wichtig ist auch diese globale Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen, heißt im Endeffekt, wir geben Entwicklungsländern ganz viel Geld, dass die dort in ihren Ländern Infrastrukturen aufbauen können, um uns mit Gas zu beliefern, damit wir das von Russland nicht mehr bekommen. Und ja, natürlich mit Corona war alles wunderbar, ne? Zur Überwindung der derzeit Covid-Pandemie werden wir auf unseren Bereitstellung von mehr als 1,175 Milliarden Impfstoffdosen seit unserer letzten Zusammenkunft aufbauen. Das heißt, da werden halt auch weiterhin Kooperationen wird abgesprochen. Eine Rolle hat gespielt auch der Patentschutz, der ausgelaufen ist über die Welthandelsorganisation, dass halt auch Länder wie Indien und Indonesien jetzt beispielsweise Generika von diesen Impfstoffen herstellen dürfen, um ihre eigene Bevölkerung damit zu impfen. Ja, und ansonsten geleitet von der Überzeugung, dass uns die Werte der Demokratie bei der Bewältigung globaler Herausforderungen stärker machen, werden wir mit der Zivilgesellschaft und unseren Partnern über die G7 hinaus, in Klammern aber nicht Russland, zusammenarbeiten, um die Resilienz unserer Gesellschaften zu erhöhen, die Menschenrechte online und offline zu stärken, gegen Desinformation vorzugehen und Geschlechtergerechtigkeit zu verwirklichen, ja. Ja, genau, das wurde nämlich auch entschieden. Hat die Annalena da mitgeschrieben an dem Ganzen, ja? Bitte? Hat die Annalena da dran mitgeschrieben, oder wie? Ach, hat mitgeschrieben, hat sie, ja, die Staatssekretärin von ihr wahrscheinlich, ne? Es klingt nämlich nach das gute grüne Überallgesetz, also Zivilgesellschaft. Ja, das ist ja auch eine internationale Sache, ne? Ja. Menschenrechte, ja, Desinformation, Geschlechtergerechtigkeit. Ja, und natürlich, es gibt ja die, das Klimaschutzziel, was auch von der G7 gepusht wurde, und diese ganzen Infrastrukturmaßnahmen, die ich vorhin erwähnt habe, dass irgendwelche Gas- und Ölexplorationen vorangetrieben werden in Entwicklungsländern und dass diese halt auch staatlich gefördert werden, das widerspricht diesen ganzen Klimazielen ja natürlich total. Aber das ist vollkommen egal, weil dafür gibt es jetzt ein G7 Dashboard on Gender Gaps. Ja, G7 establishes annual monitoring in the era of gender equality. Und da geht es natürlich nicht nur um zwei Gender, sondern um ganz viele Gender. Aber das ist jetzt doch eine Sache, die erst im Aufbau ist. Deswegen habe ich da keine gute Quelle gehabt, außer die offizielle Webseite von der G7 dazu. Und da steht im Endeffekt nicht mehr das, als was ich gerade vorgelesen habe. Und ja, wir werden ganz viel Sachen machen. Ne? Also da wird es bald wohl auch einen ersten Bericht geben, den werde ich dann auch nochmal hier mitnehmen und zeigen. Aber der ist noch nicht verfügbar. Da, so schnell sind die einfach nicht. Ach ja. Negatives Bild von Leitmedien ist doch nicht unsere Schuld. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das mitbekommen, dieser Gegner-Report. Ja, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, auch als der rausgekommen ist, von diesem Zentrum Liberale Moderne. Das war ja auch dieses Ding, wo, glaube ich, der Herr Meißner von ehemals oder immer noch Tagesspiegel, den wir ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal hatten, mit irgendwelchen Angriffen gegen irgendwelche Leute, der arbeitet da ja auch irgendwie dran mit. Ja, und hier haben wir ein Interview mit dem Albrecht Müller, der der Mitinitiator von diesen Nachdenkseiten-Plattform ist. Und der wird einfach, kommt hier einfach auch mal zu Wort und kann halt ja, hierzu Stellung nehmen. Einfach nur ein paar Auszüge. Es heißt in dieser Arbeit, also ne, Gegnerstudie, bei den Nachdenkseiten, die jetzt schon einige Jahre online sind, handelt es sich um ein stark ideologisiertes, undifferenziertes, argumentierendes Medium. Sick, da steht hier so. Nehmen Sie diese Kritik an. Antwort, was ist denn ideologisiert? Da fängt es schon an. Wegen solcher unscharfen Begriffe habe ich Schwierigkeiten, diesen Text zu lesen. Ich stolper schon über diesen ersten Punkt. Was ist ein ideologisches Medium? Gut, ich meine, könnten wir einige Beispiele nehmen? Ne, ich meine Funk oder so beispielsweise, aber nein, darum geht es ja nicht. Gleiches gilt für den Vorwurf der undifferenzierten Argumentation. Weshalb sollten wir uns diese Etiketten anheften lassen? Wir haben jeden Tag 200.000 Besucher und diese Besucher, die Nachdenkseiten finanzieren und diese Behauptung offenbar überhaupt nicht teilen. Sie lesen die Nachdenkseiten gerne, schätzen sie und fördern sie, weil sie uns für differenziert halten, weil sie uns für faktenbasiert halten. Wie soll ich da ernsthaft solchen Behauptungen des Autors Markus Lindgen begegnen? Ja, ja, undifferenziert ist auch ein Vorwurf, den man richtig belegen könnte normalerweise. Wenn es das undifferenziert, kann man auch sagen, an der und der Stelle haben sie das und das in einen Topf geworfen oder so. Naja. Aber ich mache die Nachdenkseiten das nicht. Stichwort Polarisierung der Medienwelt. Einerseits haben wir die Leitmedien, andererseits Alternativmedien, die eigene, sehr unterschiedliche Ansätze erfolgen. Hier etwa im Fall der Nachdenkseiten und der Riester-Rente. Markus Linden von der Universität Trier selbst interpretiert das als einseitige Meinungsmache. Inwiefern nehmen Sie denn auch eine Kritik an und würden sagen, okay, da hätten wir pluralistischer vorgehen müssen, war die Frage. Wie hätten wir in dem geschilderten Fall denn pluralistischer vorgehen sollen bei Riester-Rente? Dass wir von Leitmedien mit Ausnahmen generell ein negatives Bild haben und dieses auch zeichnen, das ist doch nicht unsere Schuld. Wir sind doch nicht schuld daran, dass die Medien in Print und Online hochkonzentriert sind und nur noch wenige Medienunternehmen gehören. Das ist nicht unsere Verantwortung. Und dass dort die kritischen Medien nacheinander angepasst werden, selbst Medien wie die Blätter für deutsche und internationale Politik und die Taz, die haben sich alle angepasst, dem Mainstream angeglichen. Dazu haben wir doch nichts beigetragen. Ja, also, das ist jetzt, kam jetzt von der Headline. Ja. Ja, also einfach nur ein ganz interessantes Interview, kann ich euch mal lesen, aber es ist auch relativ lang, deswegen nur in so ein paar Auszügen. Ne, hier geht es ja noch um Daniele Ganser und Ken Jebsen. Ne, mit Ken Jebsen haben wir nichts zu tun und von Daniele Ganser distanziere ich mich auch nicht. Daniele Ganser ist derjenige, der Kriege in den USA endlich ins Licht gebracht hat. Sollte man honorieren, kritisieren. Ja, und Moment, wo war das mit der Kampagne? So, nehmen Sie die Arbeit als medienwissenschaftliche Arbeit oder als Teil einer politischen Auseinandersetzung wahr. Sie ist Teil und Basis einer Kampagne gegen kritische Medien. Mehr nicht. Wenn ich Wissenschaftsminister von Rheinland-Pfalz wäre, würde ich mir Sorgen um die Qualität unserer Universitäten machen. Ja. Das sind halt so oberflächliche Vorwürfe, ne? Wie undifferenziert. Das ist zu wenig eigentlich. Eigentlich. Ja, also ich meine, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen und es war einfach nur gut, dass der auch nochmal eine Plattform gegeben hat, wo der auch nochmal jenseits von seiner eigenen Medienbubble, sage ich jetzt mal, auch nochmal zu Wort kommen könnte, weil die Leute, die Nachdenkseiten vielleicht aufgrund von dieser komischen Sache dann halt direkt einsortieren, ja, ist total desavouiert, braucht man gar nicht mehr anzugucken. Die würden das ja gar nicht mitbekommen, wenn es nicht bei irgendwelchen Middle-of-the-Road-Plattformen wie Telepolis oder so dann auch mal auftreten würde. Ja. Ja, hier habe ich ein kleines lustiges Schaubild gesehen. Einfach nur ein kleiner Zwischenpunkt. Ich meine, es sind alles Sachen, die wir alle schon kennen und die wir die ganze Zeit behandeln, hier auch immer wieder. Ne, die meisten Artikel sind ja irgendeine Kombination aus irgendwelchen rhetorischen oder stilistischen Mitteln, um den Leser in eine Richtung zu drücken. Kriegen wir ja immer wieder. Und hier haben wir eine schöne Grafik, 33 Problems with Media. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. Tabloidization, enhanced focus on entertainment and the lives of celebrities and more superficial coverage of current events. Also Boulevardisierung wäre das auf Deutsch. Ja, also dass man sich mehr auf irgendwelche Stars und Sternchen und was hält, was weiß ich, Amber Heard von, was weiß ich, der neuen feministischen Außenpolitik, anstatt sich selber damit zu befassen. Ne? Filterbubbles, gut, ich meine, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ne? Highly personalized content, also ganz zielgerichtete Content, nur auf ein gewisses Publikum, was alle anderen dann quasi auch ausschließt. Clickbait, ja, framing method that uses exaggerated language and omitted information to entice readers to click through a watch. Ja, sowas wie Generalabrechnung mit der Bundesregierung von der Evaluation. Das, finde ich, ist eine Clickbait. Muss man nicht so formulieren. Dann haben wir Surveillance Capitalism. Ja, also dass man, ne, ihr sagt ja zu den Cookies und benutzt keinen Adblocker und dann werden eure Daten im Endeffekt zumindest ausgewertet und vielleicht sogar auch verkauft und dann kriegt ihr irgendwelche Werbeeinblendungen auf der nächsten Seite. Nur weil ihr euch diesen Nachrichtenartikel, weil ihr draufgeklickt habt auf die Clickbait-Headline. Ne? Ja. Journalism. When media outlets publish press releases and other forms of prepackaged content instead of original reporting. Das halte ich generell auch für ein sehr großes Problem. Hier geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwelche Reuters oder AFP oder DPA-Meldungen hat, die dann immer im Wortlaut rausgegeben werden. Ich meine, das ist die einfachste Art von Journalism. Aber hier geht es auch darum, dass du irgendwelche NGOs hast, die einfach irgendwelche Medienpakete an die Leute geben. Ach, du willst über Transsexuelle schreiben? Dann haben wir hier von unserer NGO haben wir ein Paket und wir stellen auch gerne den Kontakt mit einigen hochwertigen Interviewpartnern für dich her, dass du so wenig wie möglich Arbeit und so viel wie möglich Profit aus der ganzen Sache schlagen kannst. Das kommt auch noch dazu. Algorithmic Radicalization, ja, das ist so eine Halb- und Halbsache. The Hypothesis steht ja auch immerhin, that recommendation engines can steer us towards increasingly extreme content on platforms. Ja, also vom einen Artikel wird man zum nächsten geleitet und so weiter. Da gibt es ja auch diese Hypothese, dass man dadurch radikalisiert werden könnte, würde ich so nicht unterschreiben. Aber wenn Nachrichtenartikel das halt doch so fortführen, dann ist das auch kritikwürdig. Ne? Selectivism, publicly supporting political or social causes through low-effort social media updates or online petitions. Ne? Sowas wie, wenn du jetzt das Klima retten willst, mach ein TikTok-Video und lad das hoch und dann kleben sich Leute für dich auf die Straße. Ne? Oder hier, spende 1 Euro für Klebstoff für Straße. Oder, ne? Ich nehme jetzt einfach mal irgendein dummes Beispiel. Ja, Paywalls ist deswegen nicht gut für die Medienlandschaft, weil halt manchmal sehr wichtige Informationen nicht mehr für die Allgemeinheit zugänglich sind. Und muss ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Ne, war jetzt ja auch bei dem ganzen, bei der ganzen Evaluationssache waren ja auch viele Artikel hinter Paywalls. Ne, zum Beispiel der ziemlich gute Artikel mit der ziemlich schlechten Headline von der Welt. News Deserts. Communities that are no longer served by dedicated local news media. Also, ja, quasi das Phänomen, dass du wenig lokale Berichterstattung hast, ne, dass es halt immer weniger Newsrooms vor Ort gibt, ne, kleine Tageszeitungen, regionale Tageszeitungen. Ne, das Ganze ist ein bisschen auf Amerika hier gemünzt, aber genau die gleichen Probleme haben wir ja auch. Ne, wir haben zwar noch aktive lokale Tageszeitungen, aber ja, die machen halt auch weniger originäres Reporting, sondern machen auch mehr dieses Journalism, dass sie halt irgendwelche vorgefertigten Sachen verhackstücken und verarbeiten. Ja, ist ein Problem, weil nur wenn du vor Ort halt Journalisten hast, die sich vor Ort mit den Problemen befassen, kannst du eine ordentliche Nachrichtenlandschaft überhaupt aufbauen. Ansonsten bist du ja darauf angewiesen, auf die Nachrichtenagglomerationen oder das, was dir irgendwelche zentralistischen Institutionen von der Regierung vorgeben oder irgendwelche NGOs dir vorgeben. Wenn du keine eigentliche Recherche mehr machen kannst, bist du ja auf die Quellen von anderen angewiesen. Ja, Media Consolidation, dass ja immer mehr Medienhäuser von kleineren, von größeren Unternehmen aufgekauft werden und die dann halt aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen, ich will jetzt nicht sagen gleichgeschaltet werden, also gleichgeschaltet vom Workflow her, von Themen vielleicht nochmal anderes Thema, was später kommt. Ja, Social Bots. Autonomous or human-run accounts on social media platforms that manipulate discussions and boost specific messages. Ja, also jetzt mal nicht die russischen Bots, sondern halt irgendwelche Nachrichten-Retweeter, die halt auf verschiedenen Channel-Management-Strategien halt die Reichweite erhöhen sollen. Ja, aber wir haben doch gelernt aus diversen Studien, dass diese Bots so gut wie nicht existieren außerhalb von Werbung. Ja, darum, es geht ja um Werbung. Es geht ja genau um Werbung, auf jeden Fall jetzt. Ne? Politische Einflussnahme ist eine Sache, aber die Werbung, dass halt irgendwelche Nachrichtenartikel dann halt gepusht werden, obwohl sie, ne, du hast einen Nachrichtenartikel, der ist sehr ausführlich, hat sehr gute Hintergrundinformationen, ist ordentlich recherchiert und dann hast du einfach einen ganz schlechten Nachrichtenartikel, der Clickbait ist und der ganz viele negative Sachen, die wir jetzt schon hatten, in sich vereint, aber dadurch, dass er auf Social Media stark gepusht wird, wird der von mehr Leuten gelesen und der ordentlich... Ja, ich glaube auch, dass das wahrscheinlich also, nicht das Problem ist. Also, wenn das mal so wäre, so. Dass das nicht das Problem mit den Bots dann an der Stelle ist, sondern das ist eher das Problem, dass die Leute. Marketing. Dass die Leute. Nee, auch nicht Marketing. Das Problem ist, dass die Leute, wenn jetzt irgendwie. Das ist dieses Outrage-Zeug, dass wenn du jetzt irgendwie einen Artikel schreibst und auf irgendwelche Leute scheißt, dass dieser Artikel dann natürlich auch von vielen Leuten, die sich drüber aufregen, geteilt wird und dann. Ja, vielleicht dann auch irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommt als ein anderer Artikel, der irgendwie ein Thema vernünftig irgendwie angeht. Gut. Einfach nur dadurch, dass, ja, dass es halt da dann mehr Aufregebedarf halt besteht. Vor allen Dingen, wenn andere Artikel dann hinter einer Paywall sind oder so, werden die sicherlich auch weniger verteilt. Aber dieses Ding mit den Social Bots, das ist genau wie Mars eben gesagt hat, das wird absolut überschätzt und so wie die das ja da schreiben in dem Ding darunter, meinen sie ja auch, dass das irgendwie gesteuerte Sachen irgendwie sind und die gibt es scheinbar nicht. Also das ist ein Punkt auf jeden Fall. Außerhalb von Marketingkampagnen. Den sie sich da zusammengeklaubt haben und der damit eigentlich nichts zu tun hat, aber gut. Ja, ja, deswegen meine ich ja, ich sehe das eher als Marketingkampagne, die halt, wie du schon gesagt hast, auf die falschen Sachen hinweist und die guten Sachen kommen dadurch runter. Gut, ich meine, Ad-Clutter, when the usability of the news website is impacted by pop-ups, autoplay-Videos and intrusive banner-ads, also, ich meine, du siehst die Nachrichten vor lauter Werbung nicht mehr. So wie das Archive mittlerweile. Ja, einfach und dann hast du das Problem nicht mehr. Ja gut, ich meine, Archive, das sind noch eine der wenigen, also ich meine, was da teilweise für Werbung kommt, wenn ich das mal auf einem Browser habe, wo ich Adblock aus habe, da wundere ich mich schon, was da teilweise an Werbung kommt. Aber denen gönne ich es wenigstens. Die liefern wenigstens einen Benefit, dass man die Sachen archivieren kann. Also bitte. Ja, ist aber, wenn ich jetzt hier keinen Adblocker hätte, dann wäre das komplett unlesbar, die Sachen, die wir hier haben. Also insofern finde ich das schon richtig bescheuert, dass sie diesen Weg gehen. Das ist lieber machen wie hier Wikipedia oder so, dass sie nochmal einen dicken Banner oben drüber anzeigen, wo drauf steht, bitte spenden oder so, wenn sie Geld brauchen. Aber diese Anzeigen, die sie da jetzt machen, finde ich ganz schön unseriös. Ja, bin ja, genau, also unseriös. Ich wundere mich da teilweise, was da angezeigt wird. Tja, Astroturfing, das ist ja ein Phänomen, das so getan wird, als ob, also du hast im Endeffekt eine politische oder eine Medienkampagne und es wird so getan, als ob das halt aus der Mitte der Bevölkerung kommen würde und einfach nur ja, Individuen versuchen, Aktivismus zu betreiben, ihre eigenen Probleme zu bewältigen, aber es ist tatsächlich eine gesteuerte Kampagne, aber es wird halt so aus, es wird so getan, als ob es halt Grassroots wäre. Ne? Ich meine, jetzt muss ich wieder an irgendwelche Leute denken, die sich auf die Autobahn kleben. Ja. Oder auf Formel-1-Rennstrecken, die lebensmüden Arschlöcher. Ach, haben die sich dahin geklebt, auf die Rennstrecke? Okay. Ja, hoffentlich haben die den Bremsweg richtig kalkuliert, sage ich nur. Ja, Deplatforming. When individuals and communities are banned from social and publishing platforms. Ich denke mal, muss ich nicht viel zu sagen. Ja, wenn man politisch nicht genehm ist oder anderweitig nicht genehm ist, kann einem das ganz schön viel Reichweite kosten. Und man, ja, man, das Problem an der ganzen Sache ist, man kann dann zwar auf alternative Plattformen ausweichen, aber dann läuft man voll in diesen Filterbubble-Effekt rein. Ja, dann erreicht man einfach nicht mehr Leute, die einen vorher noch gar nicht kannten. Und somit wird die Reichweite sehr, sehr gekappt. Und das ist halt wirklich ein Problem. Ja, Context Stripping. As stories are shared over social media channels, the most compelling intuitive framing wins out. This digital natural selection strips layers of context away, warping how stories are perceived. Ja. Ne, zum Beispiel, und hier wird als Beispiel genommen, gut, man hat ein Video von einer kriegerischen Handlung und wenn man, das kann halt ein Video sein, was vor 10 Jahren gemacht wurde und mit den aktuellen Fällen überhaupt nichts zu tun hat oder kann in einem ganz anderen Land spielen und sowas, einfach der Kontext wird rausgenommen und somit kann man ja viel manipulieren, wenn man manipulieren will oder es zumindest falsch verstehen. Ja, no-fly zones wird hier gesagt. A form of implicit bias that sees topics or subjects excluded from critical coverage due to advertiser relationships. So, kommt gleich noch was anderes, aber hier geht es darum, wenn du, was weiß ich, einen Hauptsponsor hast vom Magazin, ja, der ist Nike, ne, dann berichtest du nicht unbedingt über irgendwelche Fabriken von Nike, wo Kinderarbeit stattfindet, weil dann würden die keine Werbung mehr bei dir schalten und so, wenn man im Hintergrund hat, dass man irgendwelche großen Werbepartner nicht verschrecken will, könnte es dazu führen, dass man gewisse Stories als Journalist die ganze direkt nicht aufnimmt oder dass halt, wenn man solche Stories hat, dass die dann in den Redaktionen abgeblockt werden, um Werbepartner nicht zu verschrecken. Ist ein massives Problem. Das Einzige, was dem entgegensteuert, sind halt diese ganzen Crowdfunding-Sachen, die wir jetzt haben, dass man halt die Journalisten direkt finanziert, dass sie auf diese Werbepartner nicht mehr angewiesen sind. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass man halt auch, wenn man ne, deplatformt wird, wird man auch von den Werbepartnern getrennt und ist darauf angewiesen. Ne? Also viele Sachen greifen ja auch ineinander. Infotainment, sehr ähnlich wie Boulevardisierung. Es geht eher darum, den Entertainment-Aspekt in den Vordergrund zu stellen und die Information spielt nur noch eine Nebenrolle oder wird so marginalisiert, dass man gar keine ordentliche Information mehr drauf hat, überhaupt den Artikel drin hat. Ja. Horse Race Journalism. A form of political coverage that emphasizes polling and the likelihood of victory over topics that are in the public interest. Ne, sowas wie, ja, im Frankreich-Wahlkampf jetzt, ne? Was ist mit Macron und Le Pen? Macron und Le Pen. Wer gewinnt? Wer macht das Rennen? Setzen Sie Ihre Wetteinsätze jetzt. Ja, anstatt sich um die eigenen Themen da zu bereden, ne? Aber gut, ich meine, die sind ja sowieso so geframed, dass der Macron ja sowieso nur der Heilige in dieser ganzen Konstellation sein konnte. Es gibt ein paar Journalisten, die den Mélenchon auch ganz gut finden, aber ja, da weiß man in Deutschland zu wenig drüber, weil das Einzige, was wir in Frankreich mitbekommen, halt dieser Horse Race Journalism von Frankreich ist. Ja, Fake News und Disinformation, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ne? Deliberately disseminating untrue information or publishing fake news. Ja, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Dann natürlich Good versus Evil, ne? Wie wir es gerade hatten, ne? Mit der Makrone und der Le Pen. Ne? A form of oversimplification that fits people into villain-victim-hero frameworks or frames complex conflicts as good versus evil. Ne? Hero versus Wade, zum Beispiel. Ja, Rumor Cascades. When a single social media post begins to spread in unbroken chains across a platform, this distribution pattern enables the viral spread of unvetted information. Also wenn man zum Beispiel einen Satire Artikel hat und der wird dann von Leuten für ernst genommen, wird ganz viel geteilt und dann denken die Leute, das ist ernsthafter Journalismus, obwohl es nur ein Satireartikel war. Einfaches Beispiel, meiner Meinung nach. Hit and run coverage. When news outlets publish a breaking story and subsequently fail to follow up with additional facts, nuanced analysis or broader context. Oder wenn sich die Nachrichtenlage geändert hat, dann hat man nur die Headline, oh, Person A hat was ganz, ganz Böses gemacht und hinterher stellt sich raus, ja, der hat nur in Notwehr gehandelt oder der Kontext war doch ein ganz anderer, aber es wird halt nur, ne, Hit and Run, es wird einmal drüber berichtet und hinterher wird nicht mehr nachgefasst. Ja, das ist ohne Zweifel eines der schlimmsten Probleme im Moment, würde ich sagen. Ja, aber es ist halt auch wieder eine Kombination. Es wird halt vereinfacht dargestellt, Good versus Evil, eine Information, was sagt der Star dazu? Also, ne, alle diese ganzen Sachen kommen zusammen und dann hat ja, man einen. Das ist ja dieses Narrativding, ne? Ja. Das ist genau so dieses Ding. Du hast ein Narrativ fertig und wenn das einmal fertig ist, dann bloß nicht mehr hinterfragen, weil wenn man das dann ändert, dann hat man ja auch seine bisherige Berichterstattung damit diskreditiert und na, das ist ja blöd. Ja, so ein bisschen was von all dem ist ja auch bei allen Medien, Media-Outlets oder so zu finden, würde ich sagen. Ne? Also, ist irgendwie. Ja, deswegen ist es gut, wenn man das mal einzeln auseinanderklamüsert, dann kann man es ja in den Nachrichtenartikeln einfacher nacherkennen. Das ist ja der Sinn der ganzen Sache jetzt hier. Dogpiling. High volume of messages and or targeted harassment for an infraction or opinion that the group does not agree with. Ne, also wenn halt der Twitter-Mob losgeschickt wird. Und das ist Dogpiling ist eben Don Alfonso. Ne? Das genau. Meine ich das nicht, ist aber das gibt ja auch nur Projektion. Auf der Gegenseite gibt es das ja. Kann man jetzt auch bei der Humboldt-Angelegenheit ganz gut sehen. Ne, die arme Professorin, die muss ich gerade einiges anhören. Ja, aber vor allem doch Applaus, glücklicherweise. Tja, aber das Beispiel finde ich gut, deswegen lese ich das mal vor. Man expresses dislike for pineapple on pizza and comes back online to 10,000 angry messages on Instagram. Hat er verdient. Ja, das ist noch nicht ausdiskutiert auf Twitter. Implied Truth Effect oder auch Trigger Warning, würde ich das auch, könnte ich nennen. Attaching warnings to specific pieces of content increases perceived accuracy or content without warnings. Ja, also einerseits kennt ihr ja diese Buttons, ne? Hier informieren sie sich bei bla bla bla über Covid-Missinformationen oder diese Person ist russischer Staats, gehört zu den russischen Staatsmedien, obwohl, nee, die sind ja mittlerweile alle geblockt, aber die chinesischen gibt es noch. Ja, einfach nur, da wird so ein kleines Label, um direkt vorzuframen, ach, du brauchst dieser Person jetzt gar nicht zu glauben oder die Person ist über jeden Verdacht erhaben. Geht natürlich in beide Richtungen. Hier, Overton Window. Nicht zu verwechseln mit dem, was ich gerade hatte mit den Werbepartnern. Overton Window wisst ihr ja, das ist quasi der Bereich, der gesellschaftlich akzeptiert ist, über welche Themen man reden kann, welche Themen derzeit tabu sind. Issue outside of a narrow window of acceptable mainstream discourse tend to not be discussed. Ja, wobei wir wieder bei Pineapple on Pizza wären. Aber ja, gibt halt bestimmte Themen, da kannst du nicht drüber reden. Ne? Derzeit zum Beispiel die ganzen Nazis in der Ukraine, ne, die es tatsächlich gibt. Ne? Da gab es gerade einen Gefangenenaustausch, irgendwie 140 russische Soldaten gegen 140 ukrainische Soldaten. Und die ukrainische Seite hat darauf bestanden, dass von diesen 140 Leuten die meisten aus den Azov-Bataillonen sind. Warum? Keine Ahnung, wird ja nicht ordentlich darüber berichtet, ne? Weil über das Thema redet man nicht, weil Ukraine gut. Und Russland sagt, in der Ukraine sind Nazis, deswegen gibt es keine Nazis in der Ukraine. Ist doch logisch. Ne? Kommen wir direkt zu Explicit Bias. When the attitudes and beliefs of publishers overtly dictate what stories are covered and how those stories are framed. Ne? Also, ne, wenn du ne, die, irgendwelche ja, linksgrünen angehauchten Nachrichten hast, ne, die reden dann halt doch schon ein bisschen netter über die feministische Außenpolitik oder über die Hinweise, die der Herr Habeck für persönliche Körperhygiene uns gegeben hat. Ne? Ja, Femizid, würde ich sagen. Zum Beispiel, ja. Genau, wenn du duscht, sind weibliche Keime am meisten betroffen. Das ist ein Femizid, deswegen weniger duschen. Argument Culture, defaulting to an adversarial approach when encountering people with an opposite worldview. Ja, auch wieder. Ihr scheiß Turfs. Ja, oder, ne, was weiß ich, nehmen wir mal ein anderes Land. Gibt es einfach so schlechte Beispiele im Moment dafür. Ja, dann gehen wir zum nächsten, weil ich will es ja nicht. Wie viele Beispiele für schlechte Journalismus haben wir denn hier noch? Genau, was weiß ich, das russische Außenministerium sagt so und so, das sind gerade an kriegerischen Handlungen in der Ukraine passiert, das braucht man eh nicht zu glauben. Das wäre Argument. Deviancy Amplification Spiral, a phenomenon defined by increasing reports of violent or antisocial behavior, which grows into a moral panic. Ja, da haben wir auch wieder das jetzt mit Roe versus Wade gehabt. Ne? So, Gott, alle, ab jetzt darf keine Frau mehr in Amerika abtreiben. Outrage, outrage, outrage. Und es wird immer weitergehen damit. Sensationalism, ja. Provocative Framing and Exaggeration to attract more attention to stories. Ne? Also man darf überhaupt nicht mehr abtreiben in Amerika. Ja. Auf gar keinen Fall. Null. Nie mehr. Nur noch mit Coathangers. Cherry-picking. Using of incomplete or out of context supporting evidence while excluding opposing evidence. Also nur die Sachen in den Nachrichtenartikeln, die das eigene Narrativ stützen, erwähnen und irgendwelche Sachen, die das Ganze seltsam erscheinen lassen würden oder vielleicht das Narrativ in sich zusammenbrechen lassen, werden einfach nicht erwähnt. Das Dumme an der Stelle ist, dass der wie soll man sagen, der nicht wissende Leser in dem Moment da was aufnimmt und denkt, der wird da fast informiert eventuell. Ne? Das ist also gleich nochmal, gleich zusätzlich noch ein Dumm verkaufen. Tja, das ist halt sehr schwierig, weil man muss halt oftmals die Sachen ein bisschen komprimiert darstellen. Und damit man bestimmte Nachrichtenthemen überhaupt platzieren kann, weil halt manchmal sehr komplexe Themen sind. Und deswegen ist Cherrypicking meiner Meinung nach eine der perfidesten Methoden überhaupt, weil man sehr selten nachvollziehen kann, wurden jetzt gewisse Informationen, außer natürlich bei offensichtlichen Sachen, wurden gewisse Informationen nicht genannt, weil man sich kurz fassen wollte oder weil sie einem unangenehm waren. Ja, na gut. Narrative Fallacy, the tendency to take sequences of facts and infuse them with cause and effect explanations. Ja, wenn man halt zum Beispiel sagt, okay, die Person, die redet sowieso nur Blödsinn und deswegen brauchen wir gar nicht, egal was die Person sagt, ist Blödsinn. Das ist das obergeordnete Narrative, ja, und dem muss man folgen. Ne? Oder wenn man sagt, okay, was weiß ich, Sonnenenergie ist nur gut oder Atomenergie ist nur gut, ja, oder nur schlecht oder so, dann werden halt alle Sachen unter diesem subsumiert und es geht nur in die eine Richtung. Ja, nachdem, was sie da in Grau stehen haben, würde ja nicht das Patriarchat perfekt passen. Das Patriarchat. Irgendwelche Dinge passieren, das Patriarchat ist natürlich schuld, weil... Oder Frauen am meisten betroffen. Das ist halt die Story, die wir gerne erzählen. Ja, False Balance oder... Ja, das ist Both Sidism? Nee, das habe ich noch nicht. Sidism. Both Balance. In Middle Rhythm. Genau, also presenting two sides of an issue as if they are equally weighted when there is not corresponding proof to support the both sides equally. Zum Beispiel, es gibt zwei Geschlechter versus es gibt diverse Geschlechter. Ja, genau, das wird an dem Moment, das ist aber in den Medien irgendwie andersrum. Was stimmt doch hier nicht? False Balancing vielleicht. Ja, und als letzter Punkt dann, Agenda Setting. A form of structural bias that sees mass media and influences direct public discourse by placing importance on select topics. Mhm. Ja, es wird einfach falsche Prioritäten gesetzt, ne? Wenn, ne? Das haben sie schön theoretisch dahin geschrieben. Einfach mal. Nehme ich nochmal das Beispiel die Energiewende und wenn dann auch irgendwas Gutes mit der Atomkraft, dann kann man darüber nicht wirklich sprechen, weil das steht nicht auf der Agenda. Ja, oder die ganze Agendaführung dieser Regierung, dass wir halt mit tausend Sachen wie zum Beispiel dem Selbstbestimmungsgesetz berieselt werden und während im Hintergrund irgendwie Teile von dem Gebäude runterfallen, in dem wir alle wohnen und irgendwie. Ja, die Agenda wäre da halt die ganze Feminismus-Third-Wave-Sache. Ne? Inklusion, Und, und natürlich auch der Kampf gegen gewisse gesellschaftliche Gruppen, die versuchen, uns zu spalten. Nein, ich meine nicht die Transgender-Leute. Die meinen natürlich jemand anderes. Ne? Die AfD-Jens. Sag mal, was macht eigentlich die Amadeo-Antonio-Stiftung? Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Also... Ja, die antifeministische Behauptung. Eine wunderbare Initiative von der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus. In Zusammenarbeit mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, das finde ich das Geilste, als wenn das nicht dasselbe wäre. Und dann beschwert sich die Frau Kahane, dass sie als Spinne im Netz dargestellt wird. Ich bitte euch. Genau, natürlich mit freundlicher Unterstützung von der Open Society Foundation. Ne? Yeah, hätte ich das gedacht. Antifeministische Behauptungen erkennen und widerlegen. Das ist so wie Antikommunist. Du kannst, oder antichristliche Behauptungen. Ich meine, das sind nun mal Glaubenssätze. Entweder man glaubt, dass Feminismus nach Butler irgendwie der heiße Scheiß ist, oder man glaubt es halt nicht. Ja, also ich hatte auch alle Seiten archiviert, aber man kann sie auch so durchklicken. Ja, also wenn man sich, das ist halt Strohmännertum hoch 300 und es ist halt nur Ablenkung, um sich selber zu verteidigen. Ne? Also es ist im Endeffekt könnte das Ding auch heißen, antifeministische Behauptungen, warum wir sie nicht mögen. wie wir unsere Spinnerei dagegen verteidigen, indem wir es strohmannen. Unsere Argumente oder so. Was ist denn die Behauptung hier? Behauptung, gewalttätig gegen Frauen sind nur die anderen, sagt kein Mensch. Sondern ihr behauptet das, dass die Leute das sagen, weil natürlich Leute sich Gedanken machen über irgendwelche Kriminalitätsstatistiken halt und wer da wie repräsentiert ist, weil nämlich Leute, die hier in diesem Land kein Aufenthaltsrecht haben, wenn die in irgendwelchen Fällen überrepräsentiert sind, ist das definitiv ein Thema, worüber man gesellschaftlich reden muss. Das wollt ihr nicht haben, weil ihr nämlich umgekehrt der Meinung seid, dass diese Leute alle über jeden Zweifel erhaben sind und die besseren Menschen oder so. Aber nur weil man das thematisiert, bedeutet das nicht, dass man der Meinung ist, dass das die einzigen Menschen sind, die irgendwie schlechte Menschen sein können. Viel Glück beim nächsten Mal. Feminismus schafft die Familie ab. Ja, also indem man irgendwie meint, das Patriarchat ist alles übel und das ist ja nun mal die Herrschaft der Väter, die es nicht gibt in diesem Land. Aber ist doch dasselbe wie mit dem Geschlecht. Irgendwie. Frau ist, wer sich als Frau fühlt, Familie ist, wer sich als Familie versteht. Genau, das wollte ich auch sagen. Im Endeffekt so oben sagen sie, nee, wir wollen die Familie nicht abschaffen und unten ist Familie, wer sich als Familie versteht. Also das beliebig machen eben. Das ist die Abschaffung der Familie. Ja. Gewaltschutz als Genderideologie durch die Hintertür. Ja, eure Istanbul-Konvention, was ist die Lösung für... Man muss Frauen glauben, glaube ich, oder? Nee, die Lösung ist, Stereotype müssen abgebaut werden. Also die Vorstellung von Leuten über geschlechtliches Verhalten, die ist schuld an jeder Gewalt. Mit anderen Worten, diese Vorstellung von dem geschlechtlichen Verhalten muss geändert werden, dahin, dass man keine Vorstellung mehr davon hat. Und ja, also tut mir leid, das ist halt eine total ideologische Sichtweise, die ihr da einfach habt, die mit nichts zusammenhängt, die nicht empirisch irgendwie möglich ist zu verfolgen. Das ist einfach euer Glaubenssatz. Und der einzige Grund, warum euch irgendjemand diese Scheiße abkauft, und das wisst ihr auch, ist, weil ihr Gewaltschutz drüber schreibt und das ist eure Taktik. Gewalt gegen rechts, immer gegen rechts. Gewalt ganz gegen wichtig. Männer ist das größere Problem, sagt auch kein Mensch. Sagt niemand. Was die Leute sagen, ist, dass man es nicht abtun kann, dass man nicht sagen kann... Das gibt es auch, sagen die Leute. Ja, und dass man nicht sagen kann, dass die Gewalt von Männern ausgeht und die Frauen nur das Opfer sind. Ne? Männer Täter, Frauen Opfer, das sagen Leute. Darüber ja, aber jeder, Leute. Jedem ist auch klar, dass viel Gewalt an Männer gegen Männer geht und dass dann natürlich auch halt Unfairness und Sachen und Körperverletzung und all diese unschönen Dinge passieren, aber also da sehen wir halt eben zum Beispiel kein Problem zu großen Teilen. Und das ist ja auch richtig so, wenn zwei Deppen sich schlagen wollen, dann lass sie sich schlagen. Ja. Wenn nur einer schlägt, ist es Körperverletzung, aber wenn sie sich beide hauen wollen, Gott. Ja, aber diese Strohmänner sind doch hier nur dazu da, um so darzustellen, wie schlimm rechts diese Kritiker alle sind. Aber die einzige Verbindung von Rechten und Gender oder so ist eigentlich im Kopf der Grünen oder so, ne? Also es gibt ja keine Verbindung eigentlich. Feminismus regiert die Welt. Ja, es ist auf jeden Fall durch diese Sache, das hilft den Frauen, schützt die Frauen, dass man damit halt offene Türen einrennt. Ja, ist die Macht natürlich relativ hoch. Das ist schon richtig. Ja, ich hatte mich auch schon mal schlau gemacht über Frauenförderprogramme jetzt, wo ich mich demnächst dann mal umbenenne oder so, ne? Habe ich mir gedacht, dann gucke ich schon mal, wo ich mich so fördern lassen kann. Das wäre doch eigentlich das Ding, die Weltraumaffen melden sich alle als Frauen an und dann für Frauenförderprogramme. Da machen wir so eine Reality-TV-Show. Machen wir ein Affenkränzchen-Revival. Also ich bewerbe mich wohl im Vorstand. Ja, natürlich. Wo sonst? Wir bewerben uns alle nur in Vorständen. Am besten. Hilfe! Die Gender-Ideologie macht Kinder homosexuell und trans. Homosexuell behauptet kein Mensch. Also schon gar kein Antifeminist. Und hat auch kein Mensch ein Problem damit und ist irgendwie der Meinung, dass das den Leuten nur angezogen wird oder so. Und das Trans-Thema, das haben wir ja jetzt schon tausendfach durch. Ne? Das ist ja eindeutig, dass es dann einen gewissen Trend gibt, der aber losgelöst ist von den Transpersonen, die es halt trotzdem geben würde, gibt es da aber auch einen Trend, weil das in aller Munde ist. Und tut mir furchtbar leid, ja, das ist euer ewiges Gerede darüber, dass das ja sowieso alles nur ein Konstrukt ist. Und dass die Leute alle glücklicher werden, wenn sie ihre Männlichkeit ablegen oder was weiß ich nicht, was für ein Zeug. Genau, das ist Mode. Andersrum. Das ist Mode. Es wird, das Patriarchat würde die Leute in diese Dualität reinzwingen. Ja, genau. Ja, was Blödsinn ist. Also ich habe diese Regenbogenkinder heute wieder gesehen am Bahnhof. Das sind so Gruppen von Gleichgesinnten. Deswegen würde ich sagen, ist das eher eine Modeentscheidung, die sich natürlich auswachsen kann, aber nicht muss, ne? Und ich sage, bleiben ja auch. Naja, Augen auf und aufgepasst oder so. Ja, ist ja auch immer die Frage, aus welchen Gründen die Leute dann da halt eben sind. Also, Moment mal, waren wir eigentlich nicht eben bei antifeministischen Behauptungen? Ja. Wie sind wir denn jetzt bei Transmenschen gelandet? Ah, es ist auch antifeministisch, weil Transfrauen sind schließlich auch Frauen. Was ist denn eine Frau? Ich meine, sie wissen doch selber, dass sie den Leuten sofort vorwerfen, sie wären TERFs. Und was bedeutet das? Radikalfeministen. Also Transmenschen als Bedrohung für Frauenrechte ist etwas, was Antifeministen sagen, oder wie? In deren Kopf. Ja, in deren Kopf. Ja. In deren Kopf sind alle Leute, die auch nur ein Jota von der Parteilinie abweichen, die hinter die Baracke geführt werden. Egal. Ahrenretter der Frauen. Ja, klar. Ja, das sind eure weißen Ritter. Das sage ich auch jeden Tag, sage ich hier. Ich, kann man das nicht noch kürzer fassen, was man meint? Männliche Feministen nennt man diese Leute auch. Das sind die wahren Retter der Frauen, die männlichen Feministen. Ja, Superman by Day. Sie nimmt mir die Kinder weg. Oh, guck mal. Ja, kenne ich Fälle aus anekdotischer Evidenz. Auch ganz kurz argumentiert, damit man bloß nicht irgendwas Falsches sagt, ne? Die verbreiten Fake News, machen die. In Wahrheit sind das ja die Männer, die den Frauen die Kinder wegnehmen oder dafür noch nicht mal bezahlen. Ich habe eine Frau gesehen, die wollte ihren Mann entmündigen lassen, um ihn von den Kindern wegzuhalten. Also, ja, nee, gibt's nicht. Es ist eine antifeministische Legende. Und komm, mach da doch bitte einfach mal das Weiterlesen auf und wir schauen mal, was du dann in der Diskussion sagen sollst, wenn jemand sagt, sie nimmt mir die Kinder weg. Ach, das ist doch was hinter. Okay, ich dachte schon. Achtung, Männerrechtslobby verbreitet Fake News im Internet. Wenn sich Eltern trennen, muss vor allem an das Wohl der Kinder gedacht werden. Und wieder ein Strohmann. Aber Achtung, Achtung, es darum geht, das vermeintliche Kindeswohl zu instrumentalisieren, damit gewalttätige Väter regelmäßig. Wer spricht denn von gewalttätigen Vätern? Ja, die gewaltbetroffene Mütter, wer hat denn von Gewalt? Die kennen doch nur gewalttätige Männer. Ihr seid doch echt krank. Das ist doch die ganze Istanbul-Konvention geschrieben. In diesem Gustus oder das heißt Geist. In Deutschland und Europa hat sich eine antifeministische Männerrechtslobby entwickelt, auch Maskulisten genannt, die im Namen vom Väterrecht massiv Einfluss auf das Familienrecht ausübt. Das ist eine kleine Clique. Ich hätte nie was durch. Deswegen werden die auch vom Staat gefördert. Ach nee, stimmt. Brotkrumen haben sie denen hingeworfen, irgendwas an Rechten oder sowas. Nichts. Und hier und, wieder, auch wenn Gewalt oder Vernachlässigung vorlagen. Warum interessiert ihr euch wieder nur für diese Fälle? Als wäre das, als wäre... Oh. Ja, du hast tausend Beispiele. Ihr seid Propagandisten. Und du hast endlose Beispiele für das Gegenteil, für irgendwelche Fälle, wo die Mütter Psychopathen sind und denen da die Kinder zugeschoben werden mit aller Macht, weil die ja besser für die sind. Ja, wenn es darum geht, wer die Kinder stellt, dann sind auch häufig die Frauen. So, den nächsten Satz korrigiere ich mal. Die für Mütterrechte genutzten Narrative strotzen vor Schuldverschiebungen. Im Umgangsstreitigkeit nach Trennung werden Mütter häufig als Opfer der übermächtigen Väter dargestellt. Vielleicht tun sie sich aber nicht viel, das ist aber sehr einseitig. Ne? Sehr einseitig. Instrumente Männerrechte. Naja, Männerrechte bringen seit Jahren das pseudowissenschaftliche Parental Alienation Syndrom, zu Deutsch, bla bla bla bla. Es gibt sogar Versuche, dass bei der Weltgesundheitsorganisation als Erkrankung bis jetzt zum Glück ohne Erfolg. Ja, aber ihr kommt mir jeden Tag mit eurer pseudowissenschaftlichen Gender-Scheiße und das ist schon überall durch. Ja, aber nicht, weil ihr irgendwelchen Einfluss habt. Ne? Wenn da Leute psychische Probleme haben, ist das irgendwie egal. Es ist nicht krank, die sollen sich nicht so anstellen. Es sei denn, sie haben irgendwas mit ihrem Geschlecht oder so. Das muss man ganz ernst nehmen. Antifeministische Diskussionen, Bemühungen haben die Wirkung. Regelmäßig sprechen deutsche Gerichte Vätern, die zuvor massiv gewalttätig gegen Mütter oder auch Kinder waren, das kann man auch überhaupt nicht nur behaupten, das Umgangsrecht zu. Und das selbst dann, wenn Expertsternchen innen eine weiterhin bestehende Gefährdung durch den Vater attestieren. In wie viel Promille der Gerichtsurteile ist das so, dass sie einen offen gewalttätigen Vater gegen den Willen der Mutter zu dem Kind lassen? Alter Schwede, das ist doch alles überhaupt nicht so, dass wir hier ständig kritisiert werden, was ja einmal dann vollkommen egal ist. Ne? Bei anderen Dingen, wenn irgendwelche internationalen Geschichten und so, oder auch mit dieser Doppelresidenz und diesen ganzen Sachen, da gibt es ja auch diese Dinge, die wir eigentlich unterschrieben haben, die da irgendwo herkommen oder so, wo wir ständig kritisiert werden, dass es bei uns mit am schlimmsten in Europa ist, mit diesem, die Frauen kriegen einfach per Definition die Kinder. Das ist eine der schlimmsten Länder, was das angeht. Und die, also, behaupten ja einfach das Gegenteil. Das ist unglaublich. Auch in andere Bereiche schleusen antifeministische Männerrechtler seit längerer Zeit ihre Ideen und Narrative ein, so etwa in Coachings für Verfahrensbeistände, Fortbildung für Mitarbeitende von Jugendämtern, Beratungsstellen, Familiengerichten. Umgekehrt wird auch wieder hier ein Schuh draus. Eieiei, ist der Hammer, oder? Ja, den kennt man nicht. Wann wart ihr das letzte Mal beim Gender Diversity Training? Nur nicht, war es nicht das Gender Diversity Training, sondern das Männerrechtsseminar. Ja. Vorgeschriebene Männerrechtsseminar, was ihr machen müsst, weil ihr sonst das Zertifikat nicht bekommt. Der letzte Satz ist eine Großtat. Ja, dazu gehören auch fundamentalistische und rechte Gruppen, welche die traditionelle Familie in Gefahr sind. Zusammengefasst lässt sich die maskulistische Männerrechtsbewegung aufgrund dieser Verknüpfung mit anderen menschenverachtenden Ideologien als antidemokratisch einschätzen. Ja, da macht man sich echt leicht, ne? Hier so drei, vier Sätze oder so, schon ist man klar mit den Leuten. Die werden alle eigentlich schon hier eingesperrt. Wie sieht die Realität aus? Genau. Hier hatten wir das also vorhin nochmal. Unser Steuergeld. Frauen ist nur ein Problem, wenn die anderen Hashtag das machen. Ja, genau. Das unser Steuergeld. Gar nicht vor, ne? Jetzt kommt bestimmt wieder Nietzsche und Einstein. 110 Millionen pro Jahr, oder wie war das? Im Moment. Zahlen wir für diesen Unsinn und George Soros legt noch dieselbe Summe obendrauf wahrscheinlich. Und es hilft einfach nicht. Es passiert nichts. Was kommt dabei raus? So ein Stürmerartikel im Endeffekt. Das ist doch ein Stürmerartikel. Ist doch widerlich, ist das doch. Auch hingeschmiert nicht. Das ist auch der Frau Kahanach, die ist da ja nicht mehr, um aufzupassen. Vielleicht ist das deswegen, dass das so hitlermäßig klingt, was da steht. Feministische Forderungen. Gewaltschutz vor Umgangsrecht. In anderen Worten, nimm den Männern doch einfach die Kinder weg. Ist doch besser. Ja, genau, die Kinder brauchen keinen Vater weg da. Ist ja eh nur feministische Schulung. Ja, eben war es doch gefährlich. Aber nur, wenn die rechten Männer... Ja, das gibt's alles gar nicht, aber es wäre toll, wenn es das geben würde. Das ist wieder... Das ist nur eine Verschwörungstheorie, aber wir müssen das eigentlich haben. Das wäre besser für alle. Erschießt mich doch einfach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und weil die irgendwo sagen dann Rechte, irgendwo in Thüringen, in ihrem Wotansdorf, sagen dann, ja, ich finde Familie gut, Kinder sollten einen Vater haben. Und deswegen ist die gesamte Männerrechtsbewegung Adolf Nazi, blendend logisch herbeigedacht. Amadeo. Ja, also ich fasse das nochmal zusammen. Die Fake News, die verbreitet werden, ist A, dass man einen Vater braucht, um ein Kind großzuziehen, und B, dass irgendwelche Leute irgendwelchen Einfluss und irgendwelche Macht haben, die sie ja natürlich nicht haben, aber haben sollten. Das sind die Fake News. Schuld sind die Gewaltbetroffenen selbst. Fake News. Das habe ich echt auch noch nie jemandem ja, sagen. So wie hören. Johnny Depp, ne? Der. Ja, genau. Der ist schon irgendwie auch schuld, ne? Die nehmen sich nichts und so. Oder wie hieß der da von der AfD, dem sie irgendwie einen Stock über den Kopf gezogen haben oder ein Kartholz? Ja. Oder die Leute, die von Nina E. angefallen worden sind. Erinnere ich mich noch an dieses Interview, das wir da gesehen haben mit diesen beiden maskierten Gestalten, die gesagt haben, ja, die Nazis, die muss man auf die Fresse hauen. Das ist halt so. Da ist es dann, ja, ist halt. Sind halt keine Menschen wahrscheinlich einfach, nehme ich an. Kommen wir heute auch noch. Das zwar Nazi-Methoden, aber bei Nazis kann man die dann ruhig anwenden, glaube ich, hat er noch gesagt. Nazi-Methoden. Mehrfachdiskriminierung. Na, wo steht ja, heißt ja, brauchen wir als nächstes? Ich glaube, Fake Account hat recht. Wir sollen einfach noch mehr Geld in NGOs stecken, damit die bessere Qualität hier. Feministische Forderung, wir glauben euch. Gender-Ideologie ist ein rosa Begriff, das heißt wahrscheinlich, der ist auch rechts. Recht versus Gerechtigkeit, also. Die Anzeigequote. Ja heißt ja, mehr feministische Sexualpädagogik. Ach, da haben wir es ja vorher gesagt. Ja, die nächste Forderung, gerade alles durchgesetzt und dann muss die nächste Forderung. Ja, das ist schon wieder das Ding, ne? Hier sagen sie noch irgendwo, wo stand das hier von wegen. Das würde irgendwie für Falschanschuldigungen führen. Irgendwo haben sie das hier geschrieben. Und als nächstes sagen sie dann so, ja, jetzt braucht man ja heißt ja, dann war dann erst recht jede Anschuldigung dann auch entsprechend als richtig gewertet wird. Frühsexualisierung. Aber dagegen haben wir zum Glück genug Argumente, Ausrufezeichen. Die natürlich heißen, wir können gar nicht früh genug Leute mit unserem Kram zuscheißen. Ja, unglaublich. Schweden macht das vor, lol. Ja. Läuft ja in Schweden. Ja, und auch dieses Ding mit diesem Slut-Shaming. Ey Leute, das ist was Frauen mit Frauen machen. Ja, das stimmt. Total. Und diese ganze Verschleierung und dieses ganze Zeug in diesen Ländern, das ist auch nicht so, dass die Männer das da alles machen, das machen da schon auch die Frauen. Im Iran sind auch da so Truppen von schwarz geburgerten Damen unterwegs, die die anderen dann zur Raison bringen, auch mit Gewalt. Ja, ich, ganz ehrlich muss ich sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich hiermit anfangen soll. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ein Hängermeer-Artikel nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Und das ist einfach ein Fiebertraum. Ich weiß nicht, ob Hengamek krank war letzte Woche. Auf jeden Fall, was sie hier oben schon schreibt, transfeindliche Menschen argumentieren stets mit der Sorge um Kinder. Das habe ich in dem ganzen Artikel überhaupt nicht mehr gelesen dann. Also mussten sie da noch schnell irgendwas drüber schreiben. Das kommt irgendwo noch mal vor, glaube ich. Ja, dann war es aber so seitwärts, dass ich es selber nicht mehr irgendwie auf dem Schirm hatte. Ja, doch. Es kommt dann im Fließtext, kommen Kinder noch mal vor. Na, auch richtig traurig, dass der Pride-Monat endet. Soweit muss es nicht kommen. Ich möchte mit Ihnen über den großen Maustausch sprechen. Im Stil der antisemitischen und rassistischen Verschwörungstheorie über den großen Austausch TM, steht hier wirklich, bangt eine Querfront aus FundamentalistInnen, Konservativen, RadikalfeministInnen, EsoterikerInnen, WerteLinken TM Wenn man keine Argumente hat, dann fasst man irgendwelche Gruppen zusammen oder so, ja? So wie beleidigten Schwulen und Lesben nämlich den Umsturz durch die Transgender-Lobby. Umsturz, was für ein Umsturz? Diesem Urban Myth zufolge demoliert die Vereinigung aus Transpersonen ganz sneaky den deutschen Volkskörper, indem sie Kinder indoktriniert, rigide Konventionen in Frage stellt und eine auf Biologismus fundierte Ordnung bedroht. Besonders Transfrauen sind Zielscheibe der Dämonisierung. Sie nehmen Cis-Frauen ihre Sitze im Bundestag, ihre Sicherheit auf der Toilette, ihre Umkleidekabinen, ihre Männer. Wir könnten dieses mit Essentialismus, Transfeindlichkeit, Antisemitismus und Misogynie gespickte Narrativ analytisch auseinandernehmen und die regressive Ideologie dahinter entlarven. Oder wir sagen, zieht euch warm an, Bitches, und macht euch bereit für den großen Maustausch. Die Mäuse kommen nämlich nicht für Krümel, sie wollen das ganze Weizenfeld, das diese horrenden Mengen an Gluten auf diese Erde setzt und ihnen den Magen verdirbt. Und dann kommt eine lange zu schreiben, wie das dann alles wird. Und da werden dann halt, man muss irgendwie besonders angezogen sein und irgendwie bei den Stylings wie der berüchtigte Horst und die Heimatboys Gruppenbilder werden Geschichte sein. Kinder befreien sich dank antikapitalistischem Agitprop Entertainment aus ihren biedermannhaften, langweiligen und restriktiven Gefängnissen der kleinen Familie. Also okay. sie ist genauso lustig wie bei der Nummer mit den Polizisten im Endeffekt. Also so wie sie das gerne hätte, schreibt sie das hier in Form einer Glosse. Also nicht genauso, aber wohl sehr ähnlich, denke ich. So eine Methode, ne? Das ist Utopia, immer so die tolle Welt irgendwie an der Wand. Ja, die Kinder, die gibt es bald nicht mehr, weil es gibt ja Abtreibungswerbung. Bla bla, plant-based long chicken, Schuluniformen mit nicht-binärer Mode. Statt Sportunterricht gibt es Runway-Kurse. Bros werden zwangsfeminisiert. Drag-Donnerstag im Büro. Und die Nationalhymne wird ersetzt durch einen Sophie-Bootleg, komponiert von einer KI, damit beim Pflichtdienst auf 160 BPM jegliche Ländergrenzen per Hand zerstört werden. Mit dicken Gelkrallen kein Problem. Keine Ahnung. Wirklich nicht. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich den auch überhaupt reingenommen habe, weil ich finde den wieder so luftleer. Und ja, dann ist das halt der Grund, warum wir wir müssen den Verfall dokumentieren. Ja, aber ich, also für mich war es bei diesem... Das ist aus dem Gehirn von jemandem, der da irgendwie hier irgendwie aufbauen möchte, irgendeine super smarte den Spiegel vorhalten, obwohl man diesen Spiegel nur seine eigenen Ideen, was irgendwelche Leute da meinen, irgendwie sieht. Die Mäuse kommen nämlich nicht für Krümel, sie wollen das ganze Weizenfeld, das diese horrenden Mengen an Gluten auf die Erde setzt und ihnen den Magen verdirbt. Ja, genau. Was? Finger me, was? Die Reihenfolge ist auf jeden Fall richtig. Oh, ja, Hänger mir, meine Damen und Herren. Der große Maustausch. Auch nicht besser als der Peter, wie hieß der nochmal, Peter? Weißt du? Nee, letzte Woche, der aus der Taz, der sich vertreten hat. Oh Gott, ja, ich hab's vergessen. Peter Weißenburger oder sowas. Weißenhuber. Ja. Ja, vielleicht können die ja mal zusammen ausgehen. Also. Ja, manchmal wirkt so eine Beziehung Wunder auf die Leute und die sind dann nicht mehr so angestrengt und so böse und so Ja, du musst ja aber immer fragen, so, darf, also was hast du dich im Handeln und wie ist denn dein Pronomen oder so? Das heißt ja dann irgendwann raus, was ihr Pronomen ist. Ihr Pronomen ist Hen und der Name ist dann Game oder was, ne? Ich mal so gedacht. Mein Gott, bist du mikroaggressiv. Julius Böhm sagt. Julius Böhm, Moment mal, das war, glaube ich, war das nicht das Ding, wo du ganz nach unten scrollen solltest? Ist denn Julius Böhm? Ja, bitte ganz nach unten scrollen. Da ist es nämlich ein Bild von einer E-Mail. Hört man mich? Ja. Chris? Wenn du ganz nach unten scrollen würdest. Ich glaube, Chris ist gerade nicht da. Ja, auf jeden Fall geht es hier um die Mail, die zu der Absage des Vortrags von der Marie-Louise Vollbrecht geführt hat an der Humboldt-Uni in Berlin. Die sollte da einen Vortrag zur Zweigeschlechtigkeit halten. Da ist eine Veranstaltung in Berlin, die heißt die Lange Nacht der Wissenschaften, haben halt zum Beispiel Institute der Universitäten auf und bieten dann halt für Laien Kurse, also nicht Kurse, aber halt Veranstaltungen an. Unter anderem halt auch der Vortrag von der Frau Vollbrecht. Und dann haben wir hier eine E-Mail vom ASTA, also das Referat für Öffentlichkeitsarbeit des ASTA der Humboldt-Universität Berlin. Und da heißt es, queer und transfeindliche Ideologien haben an der Humboldt-Universität keinen Platz. Bei der Langen Nacht der Wissenschaften 2022 an diesem Samstag, den 2. Juli, soll Marie-Louise Vollbrecht im prominenten Senatssaal direkt im Hauptgebäude der HU einen Vortrag halten, in dem sie behauptet, in der Biologie gäbe es nur zwei Geschlechter. Nicht nur ist diese These unwissenschaftlich, sondern menschenverachtend und queer und transfeindlich. Oh mein Gott. Hinzu kommt, dass Vollbrecht vor einigen Wochen zusammen mit einigen weiteren Autorinnen einen hetzerischen Artikel in der Zeitung Welt veröffentlicht hat, in dem sie behauptet, die öffentlich-rechtlichen Sender würden, Zitat, Transgender-Ideologie verbreiten. Einer solchen Person im Rahmen einer Wissenschaftsveranstaltung dem prominentesten Raum der HU zur Verfügung zu stellen, finden wir absolut daneben. Dem stellen wir Studierende uns entgegen und rufen zu einer Kundgebung des Arbeitskreises kritischer Juristinnen ab 16.30 Uhr vor dem HU-Hauptgebäude auf. Kommt zahlreich, seid vielfältig und zeigt der HU und der Öffentlichkeit, dass wir uns sowas nicht gefallen lassen. Solidarische Grüße und bis morgen. Oh nein, seid vielfältig bedeutet dann, bringt ein eigenes Bier mit oder eher zieht euch alle schwarz an. Was mag das heißen? Kritische Juristen. Ich weiß, Kumpel mit oder so vielleicht. Ja, es hat manche Leute ja auch so ein bisschen gewundert, dass das gerade jetzt Juristen waren, die das da irgendwie geschrieben haben, wo ich mir auch wieder denke, ja, passt ja eigentlich nicht auf. Weil ja, die Journalistin, die Hängermee und die Juristen, die bezeichnen das als Biologismen. Ne? Das ist doch der Fehler. Das gibt es ja überhaupt nicht. Ja, Biologismus heißt halt so viel wie, wir sind doch keine Blank Slates, sondern ja, unser Geschlecht tut irgendwas. Wenn du Biologismus nicht benutzt, muss dein Kopf runter. Das heißt das. Ja, das auch, ja. Ja, ich meine, ja, Juristen, wie kommt ihr da drauf? Also diese ganzen hier, nicht nur unsere zauberhafte Verfassungsrichterin, die bei Frau McKinnon studiert hat und riesen Judith Butler-Fan ist, und Gender-Professorin an der Humboldt-Uni gewesen sein will oder da irgendwie so einen Gender-Stuhl irgendwie geleitet haben will und den irgendwie gebaut haben will, wie sie mir damals selber gesagt hat, also nicht im persönlichen Gespräch, aber ich war ja mal bei so einer Veranstaltung mit ihr, wo sie das stolz erzählt hat, hatte sie ja das so beschrieben, dass sie da mit allen möglichen Leuten von anderen Universitäten rangerannt sind an die Uni und die denen allen gesagt hat, ja, hier Gender, man hat ja gar kein Gender-Department, das braucht man doch heutzutage, um die dazu zu überreden. Also mit anderen Worten, die ist eine von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, wenn nicht sogar die eine, die dafür verantwortlich ist, dass die überhaupt diesen ganzen Gender-Müll da an dieser Humburg-Uni da so groß vertreten. Und die ist Verfassungsrichterin. Und dann gibt es ja auch so Leute wie die Kimberly Crenshaw, die ja auch eine Professorin für Rechtswissenschaften ist aus Amerika, Also gerade dieser intersektionale Scheiß ist ein Riesen Thema da aus den Rechtswissenschaften, das lebt da, ne? Also, und insofern ist es auch überhaupt nicht überraschend. Und du kannst ja auch mit so einem Kram, kannst du ja auch solche gesellschaftlichen Dinge da halt anschubsen, die du in anderen Bereichen ja nicht machen kannst. Also so ein Verfassungsrichter, der kann ja Dinge machen, wo sich die Leute danach richten müssen, ohne dass der irgendwie von irgendwem da demokratisch gewählt wurde, ne, zum Gesetze machen oder so. Und wenn die dann irgendwie der Meinung sind, dass man jetzt ein drittes Geschlecht irgendwie hat und darauf basierend dann irgendwelche Diskriminierungen passieren können, so wie wir das ja jetzt hier in Deutschland sind, dann ist das ja schon mal eine schöne Leistung. Also ich denke nicht, dass man das irgendwie mit einer CDU oder mit irgendwelchen halbwegs vernünftigen Leuten irgendwie im normalen Recht hätte durchgekriegt. Aber da geht das halt, ne? Einfach mal so. Da kommt dann die Bär und überzeugt, die kannst du natürlich nicht allein entscheiden, aber überzeugt dann irgendwelche anderen Leute noch davon, dass das doch eine Undemokratisch super sind wir ein Idee bisschen ist. leichter, ne? Wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Verwirrungen, die es da ja ganz viele gibt, wie wir die letzten Oh. Tage jetzt wieder gemerkt haben, ne? Zwischen Inter und Trans und allem möglichen, nicht binär und so. Ja, also es ist überhaupt nicht merkwürdig, dass es ausgerechnet die Juristen da sind, die da jetzt loskloppen. Ne? Ja. War ja Ja, noch was sie sich irgendwas erlauben, ne? Was sie sich rausnehmen. Nee, es ging mir vor allem um die E-Mail in dem Archiv. Okay. Ja, so, das ist das Ende des Ganzen. Da bedanken sich dann die Arbeitskreis der Juristin mit Der den kritischen Worten: Juristen. Oh, Entschuldigung, Adorno möge mir vergeben. Vielen Dank an alle stabilen Leute, die heute da waren. Wir haben gezeigt, Doppelpunkt, we are here, we are queer, we are feminists, don't mess with us. Hashtag Trans Rights are human rights. Und dann haben wir hier wo habe ich es denn? Habe ich es hier auch offen? Ja, da. Respect Schöne existence or expect Pappplakate. resistance. Genau. Wow. Frau sein auf Genitalien zu beschränken, ist patriarchalisch und antifeministisch. Hashtag Selbstbestimmung. Shit like this brings the movement down. Everyone's a feminist until the topic is trans people's rights. Gar nicht Und wahr. die Dame ganz rechts hat auf ihrem Schild stehen, radikal feministisch und transinklusiv. Und unten haben wir dann noch kein Platz für Antifeminismus, Transfeindlichkeit, rechter Ideologie. Kein Platz für Grammatik auch Kein offensichtlich. Platz mehr, weil wir schon unsere Ideologie hier haben und die ist so dick, da passt kein Blatt mehr dazwischen. Ja. Kein Dativ, was haben wir rein? Unwissenschaftlichkeit, verpisst euch. Ja, also auch wirklich Also verpisst wenigstens euch. selbstkritisch dann auch. Aber die haben sich gar nicht verpisst, komisch. Die sollte, der, ja, der, da sollte sich ja die Vortragende, sollte sich, glaube ich, verpissen. So, auf der Metaebene können Sie das nochmal erklären, warum das nicht so sein Wie muss. sollen wir uns verpissen, oh Herr? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall hat sie ja den Vortrag dann gehalten auf dem YouTube-Kanal von Donners Daughter, heißt sie, glaube ich. Ich glaube ja. Der Fake-Account hat gerade schon geschrieben, momentan bei 21.000 Zuschauern. Das heißt, die Streisandisierung dieses Vortrags, das heißt, man möchte was unterdrücken und dadurch erreicht es viel mehr Menschen, hat voll zugeschlagen. Und ich denke, das wird noch öfter geguckt werden in Zukunft, weil dieser Vorfall ist ja nur einer von vielen an den Unis und irgendwann müssen wir dem mal Einhalt gebieten, hoffe Ja, ich. genau. Bevor wir jetzt hier nämlich reinlesen, wollte ich dazu nämlich noch kurz sagen, dass das ja schon stimmt, dass sie da ja sagt, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Nur wenn man sich den Vortrag halt angeschaut hat, dann kann man halt nur zu diesem Schluss kommen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und ja, also es ist auch, also wirklich mit ganz vielen Sachen, ne? Also das mit diesen X- und Y-Chromosomen, das ist ja auch nicht unbedingt überall immer so und so, sagst du in dem Vortrag halt auf jeden Fall auch, aber das ist bedeutet halt trotzdem nicht, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Und Wofür gehen diese genauso, Großmäuler eigentlich studieren, wenn die schon alles wissen? zum Beispiel Auch aus anderen bei Fächern und den so weiter. Hühnern habe ich jetzt gelernt, ist das wohl sogar umgekehrt, also dass da das XY dann bei den Frauen ist. Und aber das ist halt nur, dass diese Gene dann halt auf einem anderen Chromosom da sitzen. Und dann gibt es auch irgendwelche Tiere, wo es gar nicht mit diesen Chromosomen ist, aber Also ein Chromosom alleine kannst du es nicht die festmachen, dann so. trotzdem irgendwelche Gene halt irgendwo haben, die dann wieder eine Zweigeschlechtlichkeit dann machen, die dann sich woanders hin verteilen und so. Ja, also es gibt alle möglichen Dinge, aber es läuft trotzdem mal wieder auf diese Zweigeschlechtlichkeit zurück. Und das ist dann dieser Punkt halt eben, wo die Leute dann einfach widersinnigerweise behaupten, dass das alles nicht stimmen würde und nicht geht und so weiter und sich nicht eingestehen wollen. Und das haben wir jetzt auch gleich wieder so ein Beispiel, dass ihnen da halt einfach Sand in die Augen gewischt worden ist von irgendwelchen Leuten wegen dem, was sie erreichen wollen, nämlich diese Zweigeschlechtlichkeit halt widerlegen, um dann ihre Ideologie da irgendwie damit zu rechtfertigen. Um dann irgendwelche Kämpfe in der Gesellschaft zu machen, aus meiner Sicht. Also ziemlich Meinst du ja nicht, dass offensichtlich. die, dass sie ganz, ganz bewusst da nicht differenzieren zwischen Geschlechter und Geschlechteridentität? Weil das Es gibt ist, würde doch tausende eigentlich von reichen, Dingen, oder die sie nicht? ganz bewusst da ausblenden. Aber auf jeden Fall mit diesen zwei Geschlechtern, das ist wirklich eine Tatsache. Also das ist eine Tatsache und das kann man auch Ja, so wenn ich brauche, darstellen wie eine was du. Tatsache. Und da muss man dann einfach sagen, wenn jetzt jemand da den schwarzen Schwan hätte, also den Faktor, wo diese Zweigeschlechtlichkeit halt nicht existiert, dann könnte er den ja auch vorbringen. Und deswegen in dieser ganzen in dieser ganzen Debatte über was ist Wissenschaft und was kann die wissen und wie viel kann man da jetzt irgendwie als Tatsache hinstellen und wie viel Nur nicht sagen und so Sie denn weiter. überhaupt, es Jetzt gibt einen lasse ich doch schwarzen nochmal kurz Schwan? ausführen. Ja, In Entschuldigung. dieser ganzen Geschichte, da wollen sie es dann halt wieder so hindrehen, dass es, ne, also die streuen einem da Sand in die Augen. Die wollen halt einfach sagen, so, nee, aber aus Prinzip ist es doch unsicher und so weiter und so fort. Aber was sie halt da dran verkennen, ist ja gerade die Tatsache, dass diese ganzen Dinge, die die Dame da aufbereitet hat, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir da nicht viel einer Meinung werden. Also die Frau hier, ihr Twitter-Account ist halt auch, dass sie irgendwie eine Feministin ist und dieses nordische Modell da irgendwie bevorzugt. Also Bestrafung nur von Freiern und Verbot von Sexarbeit, wo ich mir dann halt wieder denke, so, ja, also man kann ja meinetwegen meinen, dass das nicht legal sein sollte mit der Prostitution, aber dieses Ding mit dem, wir bestrafen dann nur die Männer, das finde ich halt ziemlich Banane. Und das in der Vergangenheit hab ich zumindest häufiger festgestellt, dass solche Leute, die so da rangehen, dann halt auch irgendwie der Meinung sind, dass halt Männer sowieso generell halt Abschaum sind und halt die ganzen Frauen sowieso nur schlecht behandeln oder so. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie diese Ansicht hat, aber einfach von meiner Erfahrung her halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass sie die hat. Und das ist ja dann schon lustig, dass bei so einer Geschichte, und da merkt man halt auch wieder, wie eindeutig die ganze Sache aber ist, ne? Weil die Sachen, die sie natürlich sagt, die sind halt nicht ideologisch. Das sind halt Tatsachen. Und wenn da jetzt jemand eine andere Tatsache finden würde, die diesen Tatsachen widerspricht, dann könnte er diese Tatsachen ja vorbringen und dann würden die diese anderen Tatsachen ablösen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Dame dann garantiert auch zu den Letzten gehört, die dann irgendwie sagen würden, nee, nee, nee, das will ich jetzt aber alles nicht wahrhaben oder so, weil die ja auch schon eine ziemliche Feministin sowieso halt eben ist, aber auch sonst, ne, also richtige Wissenschaftler würden sich dem ja nicht verschließen. Aber es gibt halt diese Sachen nicht, die dieser Zweigeschlechtlichkeit widersprechen. Das ist alles nur soziologisches Geblabber und halt den Leuten in Sand in die Augen streuen, um dann aus irgendwelchen Lebensbedingungen, irgendwelchen Leuten, die halt nicht heterosexuell sind oder irgendwelche Dinge halt tun, die man nicht meint, dass sie normalerweise halt von ihrem Geschlecht Ansichten irgendwie haben oder von irgendwelchen Tieren, die ihre Geschlechter halt ändern können und so. Das kommt in dem Vortrag halt auch vor, dass man da dann halt darauf schließt, dass das mit den zwei Geschlechtern halt Quatsch ist. Aber das widerspricht sich halt nicht. Das bedeutet das halt nicht. Das ist ein kompletter Non sequitur, das folgt daraus nicht, dass das dann mehr als zwei Geschlechter gibt oder so. Und das müssen die Leute halt einsehen und das sehen sie halt nicht ein, weil das halt ihrem Weltbild widerspricht. Ja, dass man irgendwas mit den Leuten halt machen kann, ne? Blank Slate und diese ganzen Geschichten. Oder weiß ich nicht, dass das politisches Frausein irgendwie gibt, was die Leute dann betreiben sollten oder irgend so ein Zeug. Na, was auch immer sie dann da irgendwie haben. Und dieses hier fand ich einfach faszinierend. Das ist hier der Arndt Dieringer, den haben wir auch schon ein paar Mal hier gehabt. Der auch damals beim NetzDG ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wo er ja auch sehr sachliche, sehr sinnvolle, er ist ja Juraprofessor, Themen zu diesem ganzen Hate Speech und diesen ganzen Dingen gesagt hat. Sehr vernünftige Sachen und natürlich auch nicht in irgendeiner Art und Weise nach dem Motto, ja, was soll ich sagen können, damit ich die Leute beleidigen kann oder was weiß ich nicht, was wie. Weil der Dieringer kommt mir halt auch echt vor wie ein total netter Typ, der nicht sich für Redefreiheit einsetzt, irgendwelche Leute beleidigen zu können oder so, wie das ja auch immer gerne mal Strohmann-mäßig dann irgendwie gebracht wird von den Leuten. Und der hat jetzt hier diesen Demo-Aufruf geteilt und geschrieben und wieder alle im Chor, es gibt keine Cancel-Culture. Ja, weil das natürlich viele Leute, das haben auch in diesem Zusammenhang viele Leute wieder gesagt, es ist doch nur Konsequenzen und wir wollen doch nur, dass die Frau ihren bigotten Kram da nicht erzählen kann, wo die Leute doch drunter leiden. Die leiden doch dann. Oder wird ihnen ihre Existenz abgesprochen und die ganze Scheiße, die sie dem Peterson damals auch erzählt haben. Und dann kam hier die Schinkenprinzessin von den Julis Niedersachsen. Eine von zwei Leuten, die diesen Kreis feministischer Liberalismus da geleitet haben. Oder liberaler Feminismus oder wie auch immer. Und die schreibt hier, also ist Demonstration jetzt Cancel Culture? Sorry, aber zu behaupten, dass es eine Tatsache ist, ist anmaßend und wird Wissenschaft nicht gerecht. Katja Hussen zum Beispiel hat das anders gesehen. Seine Arbeit vorzustellen ist eine Sache, dies aber als absolute Wahrheit auszugeben nicht. Ja, weil ja auch ein Wissenschaftler grundsätzlich seinen Vortrag mit das, was ich Ihnen jetzt sage, ist die absolute unabänderliche Wahrheit eröffnet. Ja, da muss man fairerweise schon sagen, dass diese These ja war, warum es nur zwei Geschlechter gibt. Und das hat sie ja auch dargelegt in dem Ding. Und insofern, okay. Das ist ja auch das, wo die Leute alle laut schreien, aber es ist halt berechtigt. Und es gibt halt niemanden, der das genauso auf diesem Level halt. Wie gesagt, es geht nur mit Augenwischerei. Es geht nur damit, irgendwelche Sachen zu verwischen, irgendwelche Sachen umzudeuten. Nur damit lässt sich das widerlegen. Ja, auf jeden Fall, Dieringer, keine Bühne für, ist natürlich Cancel Culture. Und wie man an dem angehängten Tweet sehen kann, erfolgreicher. Einer Universität ist das unwürdig. Wer als Student so denkt, ist an einer Hochschule fehl am Platz, sagt ein Professor. Dort geht es um Wissenschaft, nicht Ideologie. Ja, das gefällt den Leuten natürlich gar nicht. Ja, genau. Und was sie betreibt, ist Ideologie und keine Wissenschaft mehr. Tut mir leid. Guck dir den Vortrag an. Da ist keine Ideologie drin. Das heißt, auch voll bestätigt. Also, die Bestätigung ist ja eben immer, dass die jetzt eben nicht unbedingt. Also, man wartet auf einen Gegenbeweis sozusagen. Volle Bestätigung ist in keiner Disziplin irgendwie. Naja, es ist halt so lange voll bestätigt, wie es niemand widerlegen kann, was ja, ich ja genau. Gerade schon ausgeführt habe. Und das ist halt eben nicht gegeben, auch wenn sie das immer wieder behaupten. Ja, man sollte Ideologen, insbesondere TERFs, keine Bühne geben, weil das unwissenschaftlich ist. Da wir von Cancel Culture zu sprechen, ist absurd. Hier ist die liberale Feministin, die sagt, gib den Leuten keine Bühne. Also inhaltlich ist es aber auch ziemlich schwach. Weil ich ja gerade entschieden habe, dass die denen zu viel Schaden anrichten und unwissenschaftlich sind und deswegen darf man das alles nicht machen. Herr Dieringer sagt, eine Biologin spricht über Biologie. Das passt einigen nicht ins Weltbild. Statt sachlicher Diskussion wird die Veranstaltung verhindert. An die Stelle von Argumenten treten Abwertungen. Dieses Vorgehen hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Es ist durch und durch totalitär. Auch hier stimme ich vollkommen zu. Schinkenprinzessin. Nein! Eine Biologie spricht über ihre Ideologie und stellt sie als absolute Wahrheit dar. Tut sie hier auch oft genug. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, denn die Zweigeschlechtigkeit ist keiner Disziplin vollständig bestätigt. Totalitär ist das nicht, habe ich entschieden. Da sind vier Lichter. Die Antwort ist auch gut. Ach du Schmack. Genau, das übrigens, übrigens ist sie die Speckprinzessin, nicht die Schinkenprinzessin. Ich nenne sie mal die Schinkenprinzessin, meinetwegen. Wo ist der Unterschied? Das eine ist geräuchert, glaube ich. Keine Ahnung. Nee, das Speck ist ein viel fettigeres. Naja, auf jeden Fall, Herr Dieringer, ach du und wenn du dir echt so und so weit hast, dass er ach du Scheiße sagt, der Dieringer. Also, wie gesagt, also so ein netter Typ, dass der schon flucht und jetzt ist es soweit. Ach du Scheiße. Weil etwas in Klammern angeblich in keiner Disziplin vollständig bestätigt ist, darf darüber also an Hochschulen nicht gesprochen werden. Denken Sie mal in Ruhe darüber nach, was Wissenschaft bedeutet und darüber, was Sie hier gerade rausgehauen haben, in Anführungsstrichen. Und das, da muss man sich natürlich jetzt hier aber richtig in die Defensive begeben. Und das macht sie auch, indem sie sagt, was soll denn die Unterstellung? Liest du mit Absicht falsch? Sie stellt ihre Aussagen als absolute Wahrheit dar und das ist unwissenschaftlich und hat nichts damit an Universitäten zu suchen. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist doch kein Problem, also mach weg, besonders Thorst. Das ist einfach und sie die Unterstellung. Bewegt sich, und sie bewegt sich doch, würde ich an der Stelle gerne einfügen. Also ist noch nie jemand an der Uni gekommen und hat irgendwie eine grundlegende Sache in Frage gestellt und am Ende musste man ihm sagen, hey, du hast aber recht. Und ist noch nie vorgekommen, Lilly. Ja. Das ist alles, die haben keine Ahnung vom Leben, die haben keine Ahnung von der Geschichte, die haben von nichts Ahnung außer TikTok und ihrem Handy. Naja, also mit der Dame bin ich ja früher auch schon aneinander gerauscht und da hatte sie mir versprochen, mir ganz viele Quellen zu schicken, was nie passiert ist. Und sie studiert ja auch irgendwie, was war das, ja, Verkehrs... Das bedeutet ja heute gar Verkehrspsychologie. Nichts mehr. Und nach den Sachen, die sie selber darüber gesprochen hat, hat sie da irgendwelche Dozenten, die irgendwas erzählen von Nordkorea und das wäre doch ein demokratischer Staat und lauter so Dingen. Aber scheinbar scheint sie trotzdem gehört. Der Meinung zu sein, dass das irgendwie sinnvoll ist, was sie da studiert. Dass das nicht die Nordkoreaner hören. Die halten sich, glaube ich, nicht für demokratisch unbedingt. Also Herr Dieringer sagt, ich unterstelle nicht, ich zitiere. Sie wollen nun mal, dass Erkenntnisse, die nicht in Ihr Weltbild passen, nicht Gegenstand eines Vortrags sein dürfen. Das ist absolut, genauer, totalitär. Nicht die Darlegung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Und das ist die nächste Unterstellung, das stimmt nicht. Wenn sie ihre Arbeit vorstellen würde, wäre das alles fein. Tut sie aber nicht. Du überliest hier absichtlich den entscheidenden Punkt. Sie stellt ihre Aussage als absolut dar und das ist unwissenschaftlich. Herr Dieringer, ach du meine Güte. Ein Wissenschaftler hält seine Erkenntnisse für richtig, was für ein Skandal. Und wie sie ihre Erkenntnisse dargestellt hätte, werden wir nicht erfahren. Doch haben wir erfahren, weil fand ja dann statt auf ich dem noch nicht, aber Kanal. Okay. Ist das möglich, ja. Donners Daughter, wenn ich mich richtig erinnere. Und wie gesagt, Zweigeschlechtlichkeit absolut richtig. Gibt's keine Erkenntnisse, die dem widersprechen. Katja Rosen hat also widersprochen. Ne? Weil es politischen Extremisten gelungen ist, ihren Vortrag zu verhindern, auf jeden Fall. Und sie sagt, okay, ja. Du kannst es offensichtlich nicht ohne Unterstellung. Welche Gute Unterstellung wissen, meint sie? Ja, die Unterstellung, dass politische sie irgendwas Falsches gesagt hat. Verhindert oder was? Nee, aber, nee, also... Ja, in ihrem Hirn. Es ja. ergibt keinen Sinn. Versuch nicht darüber nachzudenken. Lilly ist aus Speck. Warum sollte sie eine Prinzessin sein? Das ergibt keinen Sinn. Gute Wissenschaftler, Doppelpunkt innen, stellen ihre Erkenntnisse als Erkenntnisse dar, nicht als absolute Wahrheit. Hat der Hussen in Klammern RIP hätte... Wenn ich eine Erkenntnis habe, dann ist das für mich ziemlich Wahrheit. Hätte ihr nämlich extrem widersprochen. Du kannst offensichtlich andere Meinungen nicht zulassen. Sag mal, wie läuft das denn heutzutage in der Schule? Wenn du dann da die Mathearbeit abgibst, bist du dann auch so drauf und sagst, nee, du kannst es nicht so darstellen, als wir 2 und 2, 4, nee, oder was? Hast du ja, nicht gelernt, dass mit es den Unterstellungen. Grundlagen gibt, Lilly? Grundlagen der ganzen Geschichte, die wir als Wahrheiten annehmen, weil sie halt immer das gleiche Ergebnis bringen, es sei denn, es kommen jetzt wieder Leute mit Quantenphysik oder so. Weil immer, wenn ich 2 und 2, seien das jetzt Äpfel, Eier oder leere Bierdosen zueinander lege, habe ich am Ende 4 von der Sorte. Das geht ja noch, aber A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat, das glaubt doch kein Mensch mehr. Naja, selbst das kann man erklären. Ja, ich weiß. Jedenfalls, Herr Dieringer, ich unterstelle Ihnen nichts und nur weil eine andere Person widersprochen hätte, macht das eine Ansicht nicht falsch. Und wenn es wissenschaftlich fundierte Argumente gibt, können die Kritiker diese ja nennen. Jo. Stattdessen unterdrücken sie die Kundgabe ihnen nicht genehmer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Vollkommen vernünftig, vollkommen richtig. Wie gesagt, sie stellt ihre Erkenntnisse nicht vor, sondern sagt, dass nur ihre einzige und richtige ist. Das haben eben nichts mehr mit Wissenschaft und Austausch zu tun, sondern mit Ideologie, die du und die anderen hier vorwirfst. Sie bricht sogar anderen ihre Erkenntnisse ab. Okay, das soll wohl spricht heißen, denke ich mal. Ach so, ja, okay. Ja, aber das ist auch in der Wissenschaft immer so. Wenn die einen gesagt haben, das ist ein Brontosaurus, und jemand anders hat gesagt, nee, da hat jemand die Knochen falsch zusammengesteckt, dann hat er auch gesagt, ich spreche euch das ab, ich sage, das sind Teile von 2 verschiedenen Dinosauriern und lass uns mal gucken, wo das hinpasst. Ja, in diesem Fall ist es aber halt eben, ja, klar, es gibt halt nur 2 Geschlechter, die Leute wissen, Leute wie die Dame wissen, dass es nur 2 Geschlechter gibt. Solche Leute hier, Schinkenprinzessin, kommen um die Ecke und sagen, nee, hier, guck mal die eine. Und die ist sagen, halt nee, die haben spannend. Unrecht. Und das ist dann der Punkt, wo ihr dann aber ruft, aber, ihr könnt doch dann nicht sagen, dass das so ist, wenn die doch sagen, nein, und ich das doch will, dass das so ist, wie die das sagen. Und ja, aber wenn du der Kindheit gerade entwachsen bist, dann siehst du so, guck mal, Sartre, Nietzsche, irgendwelche Sachen und fängst halt an, die nachzulabern und fängst an, das zu genießen irgendwie. Auf der Metaebene hat sie irgendwie auch recht, ne? Genau. Natürlich hält ein Wissenschaftler seine wissenschaftlichen Basis gewonnenen Erkenntnisse für richtig. Die Biologin entzieht sich damit aber keinem Diskurs. Politische Extremisten verhindern den. Sie sind es, die auf einen ihnen zustehenden Wahrheitsanspruch bestehen, den sich jeder zu unterwerfen hat. Absolut schön richtig. Beobachtet. Absolut korrekt. Jo. Schinkenprinzessin. Tut sie aber nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Ich hatte schon oft genug das Vergnügen und sie lässt keinerlei andere Meinung oder Erkenntnisse zu und damit ist es unwissenschaftlich und hat in einer Universität an sich zu suchen. Das verteidigt ihre Arbeit, das ist natürlich, das geht da gar nicht. Ja, ich meine, wenn deine Argumente sind, nee, aber es gibt 8 Geschlechter und sie lässt die nicht zu, dann bedeutet das, dass sie die hat ja deinen Beitrag damit gewürdigt. Also sie stimmt dir einfach nicht zu. Ja, das ist genauso wie die Debatte über Feminismus generell, die ich damals mit derselben Person hatte. Das lief auf genau dasselbe hinaus. Und das endete damit, ja, ich schicke dir die ganzen Quellen alle zu und da ist nie was passiert. Jetzt vielleicht nicht so viele gute Quellen in dem Bereich. Es ist in dieser Diskussion alles gesagt von meiner Meinung Seite möge sich jeder Leser seine eigene Meinung dazu bilden. Ich verbringe nur meine Zeit mit den Produkten von möglicherweise bestehender Zweigeschlechtlichkeit. Maße mir aber natürlich nicht an, das biologisch korrekt zu bewerten. Schöne Spitze. Also du mit seinen Kindern spielen, ja. Ja. und der Witz ist ja auch, ein Diskurs kann ja eigentlich nur stattfinden, wenn sie ihren Vortrag gehalten hat. Ne? Also, ja. Aber das wollen die Leute halt nicht einsehen. Und die sehen es auch einfach nicht ein, dass die bockigen Leute da sind, die sagen, nee, das darf aber nicht passieren, das geht aber nicht, weil die sind absolut denkend und die haben aber Unrecht. Ja, das und ist die wollen aber nicht anerkennen, ja, dass sie keine Bücher kennen, nicht heißen, wir wollen diskutieren oder so. Und deswegen dürfen die nicht reden. Das ist dieses, wir diskutieren nicht, wir stellen Maximalforderungen gegen, was ihnen hoffentlich das Rückgrat brechen wird. Ja, es wäre gut, auf jeden Fall. Also die verspritzt ihr Gift halt eben bei der FDP. Und leider gibt es da nicht genug, also gibt es da ganz viele Leute, die das als unglaublich charmant finden und so. Sie hat auch noch einen Wing-Woman, also eine zweite, die da im Bunde ist mit ihr. Und das ist eine Jurastudentin, so eine kleine, die halt nicht groß aneckt, die auf jeden Fall nicht so unterwegs ist wie sie. Und ich habe halt schon das Gefühl, sie peitscht da so voran, die andere ist so die Charmante, die das besser mit den Leuten da irgendwie regeln kann und so. Und die haben ja ihr komischer Arbeitskreis, wo sie mich da ja auch mal hin eingeladen hat, quasi durch die Blume. Zumindest hat sie gesagt, ich könnte ja mal vorbeikommen. Damals, als ich da mit ihr darüber diskutiert habe. Und ja, auf jeden Fall, das hat da irgendwie stattgefunden, so für ein halbes Jahr oder so. Und dann haben sie da ihre Anträge gemacht. Der erste Antrag war, wir müssten mal die Verjährungsfristen verlängern für so ziemlich alles irgendwie, weil ja mit später dann, wenn die Leute beschuldigt werden wegen irgendwelchen sexuellen Übergriffen nach Jahren, dann gibt es ja eventuell neue Beweise, was vollkommener Quatsch ist. Es steht ja auch so schon oft genug Aussage gegen Aussage bei diesen Sachen, aber das war ein Antrag, ja, den sie da erarbeitet haben. Ne? Feministischer Liberalismus, total auf Maximallevel auf jeden Fall. Und jetzt ist es halt so weit, dass also das war in Niedersachsen halt, bei mir halt, und also ich war da ja nie Mitglied bei diesen Julis in Niedersachsen, aber die haben auf jeden Fall ihren Kram so weit, dass auf allen möglichen Bundeskongressen und so, die ich mir schon angeguckt hatte, da auf jeden Fall immer mal wieder Redner waren, die sich darauf bezogen haben und gemeint haben, ja, das brauchen wir unbedingt auf Bundesebene und das ist so eine tolle Sache. Und von irgendwelchen Bundestagsabgeordnetinnen von der FDP, die schwärmen da auch darüber, über diese Scheiße, die sie da irgendwie treiben. Und ja, da sieht man mal, wie die drauf sind. Und liberal ist da dran überhaupt nichts. Und die hatten auf jeden Fall auch schon mal eine Veranstaltung mit einer gewissen Mareile, wonach die dann auch nochmal wieder extremer war. Und mehr in ihrem... Ne, they mariled her. Ja, die hatte auch schon ein paar Mal irgendwie gesagt, so ja, früher war ich auch der Meinung, dass Frauen nicht benachteiligt werden. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Ja, und das sind so Schinkenprinzessinnen, die dieses Klick dann da verursachen. Da bin ich nachgeholfen wurde. Ja. Und ich muss mir bei so jemandem, also ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, die hat auf jeden Fall öffentlich Dinge schon gesagt, so über ihr Leben und wie das so verlaufen ist und hat mir auf jeden Fall dann mal wieder gezeigt, so, also solche Leute können echt froh sein, dass sie als Frauen geboren worden sind, weil wenn die als Männer auf die Welt gekommen wären mit dem gleichen, mit der gleichen Ansicht über die Welt oder so, dann würde sich da kein Schwanz für interessieren, für den Kram. Also. Ja, wie gesagt, mit so einer großen Fresse hätten sie vielleicht auch, ne, ein bisschen schon eine krumme Nase oder sowas. So, und hier haben wir nochmal den Blickwinkel des Besuchers der langen Nacht der Wissenschaften in der Humboldt-Universität. Wir haben hier ja, den Vortrag. Ja. Und da steht, Veranstaltung krankheitsbedingt abgesagt. Das ist richtig, wobei ich da noch zu sagen wollen würde, dass das ja A, nicht nur die eine Veranstaltung ist, wo sie das jetzt draufgeklebt haben, sondern auch die danach. Und ich würde mal vermuten, dass das einfach der einzige, das ist wahrscheinlich so eine Magnettafel oder sowas und das ist einfach das Einzige, was sie da haben. Die haben wahrscheinlich nichts vorgedruckt mit Veranstaltungen wegen linksextremen Quatsch abgesagt. Also würde ich mal tippen. Weil ich habe das auf jeden Fall nochmal gegoogelt jetzt vor der Sendung, weil das ja gerade bei Twitter auch rumgeht und ich konnte auf jeden Fall auf den Webseiten oder so nichts dergleichen finden, dass da irgendwie stand, das wäre krankheitsbedingt gewesen. Und auch gestern bei dem Vortrag hat die Vortragende das auch die ganze Zeit so dargestellt, dass es halt aus Sicherheitsgründen war. Und die hat auch gemeint, dass sie ihr auch gesagt haben, dass das nachgeholt werden könnte. Später haben sie ihr auf jeden Fall in Aussicht gestellt. Also, ja, da kann ich jetzt eigentlich nicht sehen, dass irgendjemand jetzt versucht hat, diesen Eindruck zu erzeugen. Na, dann sagen wir mal ein Dubio pro Reo, würde ich sagen. Dann schließe ich mich deiner Meinung an und sage, okay, vielleicht hatten die echt nur diese Magnetdinger. Ja, hier haben wir drei Gesichter. Den Lehmann kenne ich, Gansra kenne ich. Weiß gar nicht, wer jetzt hier das oben ist. Keine Ahnung. Aber fahr mal ab, was der Herr Lehmann so sagt. Aha. Ich höre nichts bisher. Ja, kommt doch nichts raus gerade. Also, ich weiß nicht. Es war aber schon mit Musik, sagst du? Nee, keine Musik ist wissen. Also. Ja, also mit Ton, meine ich. Ja, natürlich. guck ich nochmal, was ich hier eingestellt habe. Guck mal, F5. Ah ja, okay, hier ist was umgeswitcht. Dann erklärt sich das auch. So, und das ist ein Dilemma, wenn die Eltern nicht zustimmen. Ja, und da brauchen wir nochmal eine Klarstellung im Gesetz und eine Regelung, die pro Betroffene ist. Die ganze Debatte dreht sich ja immer so um, oh Gott, ne, was sagen die Eltern denn, wenn das Kind irgendwie plötzlich mit einem anderen Geschlecht nach Hause kommt. Ich meine, wir alle wissen, die wir uns mit dem Thema befassen, dass das nicht der Fall ist, dass das ein langer Weg ist und dass es das meistens schon lange klar ist und so. Aber so wird ja oft in der Öffentlichkeit diskutiert und mir kommt da ein bisschen zu kurz das Leid der jungen Menschen. So. Und es gibt, wie gesagt, die Familiengerichte als Möglichkeit und wir müssen, glaube ich, dann nochmal schauen im Gesetzgebungsverfahren, ob das letzte Wort ist. Ich will es mal so freundlich formuliert haben. Ja, ich denke auch, dass man sich da vielleicht noch andere Optionen hätte vorstellen können. Also ich bin ja auch viel in Kontakt mit jungen Transpersonen, jüngeren queeren Menschen und ich glaube, viele würden sich vielleicht auch wünschen, dass man da noch andere Regelungen irgendwie... So, und das ist ein Dilemma, wenn die Eltern nicht... Also, der Ausschnitt will einfach nur sagen, ne, also die Fahnenstange ist noch lang nach oben. Da können wir noch jahrelang dran hochklettern. Da würde man immer wieder was nachfordern, wird man immer wieder sagen, das reicht noch nicht. Ja, das reicht noch nicht. Da müssen wir auch noch mal, 14 ist zu alt, die müssen das vor der Pubertät können, sonst ist das ein Verstoß gegen... Wie ist das denn mit anderen Sachen, wenn jetzt so ein Jugendlicher meinetwegen alleine wohnen will oder so? Das kann er doch auch nicht durchklagen oder sowas, oder? Nicht, dass ich wüsste, ihn ja... Ja, weiß ich nicht. Ja gut, es kommt halt auf die Verhältnisse an, wenn du halt irgendwie Gewalt ausgesetzt bist oder so, kannst du schon, glaube ich, in so eine betreute Wohngruppe, aber allein, weiß ich nicht. Ja, und das ist ja auch nicht nur deine Entscheidung, das ist ja der Punkt. Wenn es der Hilfe sucht, dann Leute... Ja, gut, wenn du da hingehst und sagst, ich werde hier irgendwie dreimal die Woche zusammengeprügelt. Ja, dann holen sie dich da raus und helfen dir, aber es ist ja nicht selbst entschieden, was du da machen wolltest. Und das ist ja nicht, du kommst ja nicht unbedingt in eine Wohnung, wie du wolltest, sondern dann in ein betreutes Wohnen oder sowas. Also ja, aber... Ja. Was ist mit hässlichen Kindern? Müssen die nicht auch schöner gemacht werden, damit die nicht leiden? Also... Weiß ich nicht. Weil, ja, das weiß ich auch. Ich meine, wenn wir die Ohren anlegen, das bezahlen wir ja bei jemandem, der halt zu sehr abstehende Ohren hat. Aber wie ist es mit zu große Nase, zu kleine Brüste, zu große Brüste, Fettabsaugen am Arsch, das sollte alles... Falsche Augenfarbe, sag ich ja. Ja, müssen die Kinder doch auch irgendwie, sonst leiden die. Ja. Das tut dann leid. Normal. Ja, letzte Woche hatten wir ja die Geschichte mit Oslo und hier hat ja der Kuhle bei Twitter geschrieben, diese Demonstration nach dem islamischen Anschlag auf eine Schwulenbar in Oslo oder islamistischen Anschlag vielmehr auf eine Schwulenbar in Oslo zeigen, warum es auch im Jahr 2022 noch CSDs und Pride-Paraden braucht. Okay, weil man menschenfeindlichen Ideologien, die unsere offene Gesellschaft ablehnen, die Stirn bieten muss. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das so unbedingt im Zusammenhang besteht. Also Weil, wenn man sich mal auf diesen CSDs und Pride-Paraden anguckt, ich sehe da, und viele andere Leute sehen das ja auch, Alu-Plus und so, jede Menge linksbizarren Blödsinn. Na, und Leute, die das okkupieren wollen, wegdrehen wollen. Heute bei Twitter, das habe ich jetzt nicht dabei, ging auch rum über die Kölner Pride-Veranstaltung, dass da der Ministerpräsident zugegen war und hinterher irgendwas von Queer geredet hat, ausschließlich. Und ja, wo dann halt Ali Utlu schon ein paar Mal die Frage gestellt hat, was ist denn jetzt dieses Queer? Ist das ein Sammelbegriff? Und wenn das ein Sammelbegriff ist, warum gibt es das dann extra als Q in LGBTQI? Und wenn das was Eigenes ist, warum wird dann nur das genannt? Das ist zum Beispiel auch Gute eine Frage. exzellente Frage. Ja, aber auf jeden Fall menschenfeindliche Ideologien. Ja, und das wird dann wahrscheinlich Herrn Kuhle ein bisschen aufs Brot geschmiert worden sein, dass er Islamisten ja als menschenfeindliche Ideologie benannt hat. Ich finde es ja richtig, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall gab es dann hier von ihm auch nochmal ein Video: Diskriminierung von Muslimen, Diskriminierung durch Muslime. Konstantin Kuhle. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht komplett abfahren. Seit 13 Minuten könnt ihr euch anschauen. Das ist, ja, also, Herr Kuhle ist ja auch einer von den Leuten, die meinen, dass man halt den Islam mehr reinholen muss in die Gesellschaft. Ja, zumindest muss man den so auch mal einordnen, dass sie vielleicht nicht so durchdrehen gleich bei jeder Gelegenheit und Ja, auf er ist ja jeden halt auch der Quatsch Meinung, nicht dass man das sozusagen. kann. Und da bin ich halt eben ganz anderer Meinung. Du kannst nur jemanden reinholen, der auch rein möchte. Das Also kannst du du auf jeden musst Fall den nicht mit machen mit Gewalt irgendwelchen, irgendwelchen. Die Leute sind mit ja halt solchen immer. Paraden oder so. Das ist nicht die geeignete Methode dafür, Die Leute glaube sind ja immer der Ansicht, wenn man denen nur genug Geld gibt, aus Deutschland dann, weil das Ja. ja aus dem Ausland kommt, so als ob die Ideologie auf dem Geld draufstehen würde, dass die bekommen, na, wenn wir mehr Imame ausbilden in Deutschland und so, und das ist bei vielen Leuten halt so das Ding von wegen, ja, dann wird das schon gehen, so, dann, das, aber in der Praxis, jedes Mal, wenn das versucht wurde, dann wird das halt abgelehnt, ne? Also du hast halt außer den, na, also so eine DTIP wird es nie annehmen. Und das sind nun mal die Größten, die wir haben. Und gefolgt von, ich glaube, den Iranern oder so, die, und bei denen wird das auch nicht passieren. Und klar, du hast alle möglichen Leute, die da keinen Fick drauf geben und so, aber die klingeln auch nicht bei Konstantin Kuhle und wollen mit ihm über den Islam reden. Na, diese Leute, die da politischen Einfluss hier suchen auf Basis von ihrer Religion, sind halt im Regelfall nicht die Leute, die nicht viel auf ihre Religion geben und das die ganze Zeit überall brauchen in sämtlichen Institutionen und das so ins Zentrum von ihrem Leben irgendwie rücken wollen, das sind die nun mal nicht. Und deswegen muss man da leider ein bisschen skeptisch sein über diese ganzen Sachen. Ich habe das gerade erst gestern wieder hier bei mir in der Innenstadt erlebt, da gab es so ein, also in Hannover, so ein Stand von so Bekopftücherten. Und das war IGM-Dingsbums irgendwie. Ich glaube, das sind auch diese Iraner da. Oder ist es Millî Görüş? Ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall hatten die halt so ein Transparent und da stand irgendwas von Vielfalt drauf. Na. Und dann siehst du diese Leute und das sind alles Leute mit einem Kopftuch, die alle gleich aussehen. Regenbogen war aber nicht noch drauf gemalt, ne? Kann sogar sein, ich weiß es nicht Oh mein mehr. Gott. Es war auf Anglieder jeden Fall so. bizarr. Und so verkaufen sie es halt, aber es ist halt keine Vielfalt. Und was er hier auf jeden Fall benennt, wie er es ja auch eben auch benannt hat, ist, dass es halt Angriffe von Muslimen gibt gegen Homosexuelle und so. Und ja, also da werden wir Ja, aber man kann den Trend mit zu. dem Staat werden wir da aber nichts machen können. Wir werden den Leuten ihre Nicht, ja. Religion nicht ausreden können. Und das wollen wir ja auch nicht. Oder na, es ist halt mehr oder weniger, das Einzige, was wir halt machen können, ist diese Leute von der Macht fernhalten. Das ist aus meiner Sicht das, was wir machen sollten. Na, so gut wie möglich die Leute halt am Rand halten und unser Gemeinwesen ohne Religion machen hier. Und dann können die Leute das in ihrem Privaten da bauen. Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, das irgendwie klein zu halten. Aber das ist in Deutschland absolut undeutsch. Na, dafür Deutsch ist so scheiße, wie dass selbst im Gremium für die Endlagersuche noch einer von der evangelischen Kirche drin sitzt. Ja, Das ist genau. Deutsch. Na, und also. Ja, es reicht aber auch an religiöser Beteiligung, finde ich. Daher. Ja. Muss man sich aufstocken. Ich dachte nur gerade so, diese LSBT-Bewegung, wenn die jetzt so zunimmt, könnte man das jetzt auch deuten als anti-islamistische Bewegung oder so? Das ist, glaube ich, überinterpretiert, ne? Ja, das hier ist ein Meinungsartikel von Frau Marinitsch. Sagt das nicht, warum ich mich nicht mehr zu denen zähle, die sich Vogue nennen. Und ja. Plötzlich jetzt Klick gemacht, wa? Ja, also ich fand das so ein bisschen so lala, diesen Artikel. Wenn man hier natürlich sagt, man muss sich mehr die Leute angucken und so, ist das natürlich richtig, aber es sind dann ja auch so Sachen drin wie, ja, die Weißen probieren das dann irgendwie, also die Mehrheitsgesellschaft, keine Ahnung, die keinen Migrationshintergrund haben, versuchen dann irgendwie mir zu sagen, wie ich mich zu fühlen habe oder so. Ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist das natürlich auch so ein bisschen von oben herab. Natürlich, weil die Leute sollten sich vielleicht mal selber hinterfragen, aber auf der anderen Seite sagt man damit ja auch wieder, dass die quasi überhaupt nichts zu sagen hätten dazu, von Hause aus schon nicht. Ne? Und das sehe ich dann auch wieder ein bisschen anders, weil ich meine, man kann ja den Leuten einfach sagen, was man davon hält. Und dann sagen sie sich halt, ja, sehe ich ein oder meinetwegen halt sehe ich nicht ein. Ne? Wo ist das Problem? Da dann halt draus zu machen, so nach dem Motto, ja, hier, das ist ja sowieso von vornherein schon verkehrt oder so. Ich glaube, so ein bisschen, ja. Und dann geht es ja auch um Hanau und wie das irgendwie reflektiert wird und halt auch in so eine Richtung, so nach dem Motto, als ob wir das hier nicht ernst genug nehmen würden oder so. Wo ich auch wieder so denke, da geht doch jeder mit hausieren. Also ich fand diese ganzen Bundestagsdebatten ziemlich unterirdisch, wo da jeder irgendwie die Namen nochmal wieder von den Leuten da irgendwie im Mund führen muss, um die sich damit dann irgendwie zu eigen zu machen, so nach dem Motto, wenn meine politischen Forderungen hier erfüllt werden würden, dann würden die ganzen Leute alle noch leben oder so. Finde ich geschmacklos einfach. Und ja, also es ist nicht wirklich schlecht auf jeden Fall, was sie geschrieben hat. Das ist viel Sinnvolles natürlich dabei und wahrscheinlich ist es ein langsamer Lernprozess. Aber so richtig gejubelt habe ich jetzt darüber auch nicht und mir gedacht so, ja, das hat es alles verstanden oder so. Aber ist ja auch okay. Also. Und so richtig jede Woche irgendwie ein schweres Thema wälzen, macht sie ja auch nicht, wenn ich hier lese, warum wir Musik wieder mehr gemeinschaftlich erleben sollten. Okay, dafür brauche ich einen Artikel oder was? Das ist echt unsagbar. Ja, ist erlaubt, aber ist nicht sonderlich tiefgründig, ja. NATO-Erweiterung. Wo ist sie denn? Ja, kommst du her? Ja, wo ist sie denn? Wo ja, ist sie hin, die feministische Außenpolitik? Wo ist sie denn? Ja, auch das hier ist so ein Ding, das hat Mammon gebracht, der ist, glaube ich, gerade nicht da, aber ja, also im Endeffekt sagen sie hier zu Recht, dass, wie in der Überschrift schon steht, das mit dem Kurt-Doppelpunkt-Innen ist ein bisschen komisch, aber ansonsten ja, also das jetzt wohl irgendwie Schweden und Finnland, um halt die Türkei glücklich zu stimmen, jetzt irgendwelche Einstellungen oder Verurteilungen von Kurden irgendwie zurück, also von Sachen, die Türkei mit den Kurden macht, zurücknehmen oder entkräften. Ja, aber was mich daran auf jeden Fall stört, ist, dass sie dann das wieder nur feministisch sagen und sagen, was ist mit den Frauen? Also was hat das mit Geschlecht zu tun? Entweder das ist richtig, diese Kritik ist angebracht, oder halt eben nicht. Aber das ist ja dann eine Kritik, die sich dann über die Leute halt erstreckt und nicht über die Frauen von den Kurden. Also was soll das denn? Und wenn man das dann vor allen Dingen nach oben noch gendert, dann sollte es ja auch eigentlich einem selber ein bisschen klar sein. Aus irgendeinem Grund hat das dann was mit Feminismus zu tun jetzt hier, der sich mir aber nicht erschließt. Das ist dann wohl doch eher ein Fall von Frauen immer am meisten betroffen als von einem sinnvollen Kommentar. Aber ja. Und das hier hat auch Mammon eingereicht. Hier geht es um das von Danisch, wie man an dem Styling erkennen kann, bei dem nicht vorhandenen Styling. Aber dann geht es um die Frau Dornheim und der Danisch hat da so ein paar ich sag mal, Verschwörungstheorien, die ich jetzt hier nicht wiederholen will, aber könnt ihr euch natürlich in seinem Artikel durchlesen. Mache ich mir auf jeden Fall nicht zu eigen, weiß ich nicht, was dahinter steckt. Aber was ich hier doch ganz interessant fand, war, dass er hier auch in ihre Dissertation reingeschaut hat und die hat wohl ihren Doktor in Wirtschaftsinformatik mit dieser Geschichte hier Frauen in Unternehmensberatung eine empirische Studie zu geschlechtsspezifischen Anforderungen und Strategien. Wirtschaftsinformatik. Und er schreibt hier schon typisches Informatiker-Thema, Fragezeichen. Und dann hat er ja auch irgendwie reingelesen, wo dann hier so Überschriften wie Doing Masculinity auf den Tisch hauen. Das erforderliche Karriere- und Machtstreben zu haben, nützt den Beraterinnen nur dann, wenn sie es auch offensiv zeigen. Dementsprechend benennen viele der Interviewpartner, Interviewten ein sehr explizites bis aggressives Kommunikationsverhalten als hilfreich für die Beraterkarriere. Hier steht zwar ein Widerspruch mit den Kapiteln 5.2.1, gelobten weiblichen Eigenschaften kompensiert, aber andere wahrnehmbare Defizite, wie zum Beispiel große Bescheidenheit, Vergleich Kapitel 5.2.2. Dabei geht es nicht nur darum, direkt die eigenen Ambitionen zu artikulieren, sondern prinzipiell die eigene Position aktiv zu vertreten. Also so ein Blabla halt, ne? So Binsenweisheiten wieder, die Spielregeln kennen. Wie sehr Top-Manager-Beratung als Branche nach wie vor von der männlichen Kultur geprägt ist, wurde von nahezu allen interviewten Beraterinnen angesprochen. Vergleich Kapitel 543. Dementsprechend liegt es nahe, dass Berater in gewissen Verhaltensweisen anpassen, um erfolgreichen Idealtyp näher zu kommen und dazu in der Lage zu sein, müssen solche Verhaltensweisen, um dazu in der Lage, müssen solche Verhaltensweisen zuerst erkannt Das ist werden. einfach total flacher Scheiß. Ja, Doktor. Aber ja, Mit so also einer Kacke wird man Doktor. der Oscar sagt, das ist aber Doktor in Gender Studies im Chat, Doktor ne? in Wirtschafts, Also, Informatik. nee, Das der hat hat sie wohl, also studiert angeblich. der Oscar sagt, die Dissertation ist in Gender Studies, das Diplom in Wirtschaftsinformatik. Das kann Okay. schon sein. Na gut. Ja, wie da schon sagst, so typischer Alibi-Dünnschiss. Zu merken, kurz abgehackten, gedanklich wenig zusammenhängenden Sätzen, besonders in 533, wie Leute sie schreiben, die sich mühsam irgendwas aus den Fingern saugen. Ich kenne keinen einzigen wissenschaftlich beachtlichen Text, in dem Leute solche staccato-artigen Sätze schreiben. Das tut man nicht, weil jeder, der etwas inhaltlich schreibt, einen durchgehenden Gedankengang hat. Ja, also Inhalte und Sätze schreibt, stilistisch Mist, inhaltlich wertlos, unpräzise, nicht nachvollziehbar, schwammig, Wertung statt Fakten, Wunschgeschwafel, bei dem vorher schon feststeht, was rauskommt, nichts, was man irgendwie überprüfen oder nachstellen könnte. Ja, also so ist es halt auch, ne? Die interviewen da irgendwelche Leute und die Leute sagen irgendwie, ja, ich hier als taffe Frau in dieser Männerdomäne, ich mach mich hier. Oh Mann, ey, das ist, ja. Sehr lustig finde ich, dass Ihre Webpräsenz, ich wollte das jetzt gerade nochmal nachschauen, aber Ihre Webpräsenz wird momentan überarbeitet. Macht Okay. wahrscheinlich ein Attermann. Ja, kann sein. Ja, und hier haben wir eine neue Studie, Metastudie. Sexualized video games are not causing harm to male or female players, according to new research. Das ist eine Metastudie, wo sich der Autor des Ganzen, ein gewisser Christopher J. Ferguson, klingelt es bei jemandem? Ansonsten sehen wir auch gleich, woher wir den Namen kennen. Klingeling. Der hat das hier durchgeführt und er sagt halt selber, dass ganz viele von diesen Studien halt richtig beschissene Qualität haben. Und die er sich jetzt rausgesucht hat, halt für die Metastudie, die waren wohl halbwegs empirisch und können halt nichts da feststellen. Weder, dass jetzt die Körperbilder von den Frauen dadurch irgendwie negativ beeinflusst werden, noch dass es irgendwie von irgendwas abhält. Noch, dass es irgendwie die Männer frauenfeindlicher macht oder so. Ja, und das ist halt einer von den Autoren hier, der Hauptautor, und den haben wir ja auch hier bei Who Are Gamergate? A Descriptive Studies of Individuals Involved in the Gamergate Controversy. Da war der gute Herr Ferguson neben dem Brad Lasko auch der andere Autor. was ja halt diese Studie ist, wo die guten, aufrechten Demokraten von, wie heißen sie, Good Gaming, Well Played Democracy gemeint haben, das wäre alles nur Ablenkung und von überzeugten Gamergatern, um dafür zu sorgen, dass wir denen dann sagen können, dass sie nur Lügen verbreiten, was sie offensichtlich tun, weil auf jeden Fall können sie es mit nichts belegen, nur mit irgendwelchen Meinungsartikeln. Und hier haben wir die einzige empirische Erhebung zu den Leuten, die in Gamergate waren. Und die kommt halt eben ein bisschen zu einem anderen Ergebnis. Und den Menschen unterstellt ja dann auch noch die andere Seite, sie hätten da einfach gelogen für die Publicity. Immer schön von sich selber auf andere schließen. Let's all stop ignoring the fandom menace. It's real and it's winning. Attacks from the toxic side of Marvel and Star Wars fandom are a feature, not a bug, and they serve a darker side by Melanie McFarlane in Salon. Und wer Salon kennt, weiß, dass das jetzt ein wilder Ritt wird. Salon ist eine marxistische Webseite aus Amerika. Also praktisch schon was gar nicht existieren dürfte. Aber es gibt sie trotzdem. Ja, da geht es erstmal um Miss Marvel und dass die eine Muslimin ist und die Serie und die Comics nicht so gut ankommen. Ihr könnt euch denken, worum es geht. Nearly a decade later, another group of self-important white guys are railing against Kamala Khan's right to exist in the Marvel Universe. The difference is they're not joking, even if some of them insist that they. Ja, das sind diese ganzen Charaktere, die sie da irgendwie seit Jahren probieren, stattfinden zu lassen, die aber einfach nicht so ikonisch werden wie in Spider-Man oder X-Men oder ja, die ganzen. Ja, ist schon doof, ne, wenn man sich so Sachen Mühe gibt. Und dann wollen die Leute. Und die behaupten ja auch fälschlicherweise dann, die machen ja dann aber auch tatsächlich die ganzen alten Charaktere, die es halt gibt, die diesem Ganzen schon entsprochen haben, die machen sie ja dann, wischen sie dann weg, so als hätte es die nie gegeben, ne? Also hier von X-Men zum Beispiel, die Storm ist ja auch eine schwarze Frau gewesen, wird nie drüber geredet von diesen Leuten, weil würde ja dem widersprechen, dass man jetzt irgendwie sagt, das hat es alles noch nie gegeben. Blade. Und jetzt wird, genau, Blade, der ja auch bei den Filmen eigentlich diesen ganzen Comicbuch-Film-Kram halt vorweggenommen hat, ne, war ja einer von den erfolgreichsten Comicbuch-Verfilmungen, bevor das überhaupt ein Ding war mit diesen Comicbuch-Verfilmungen. Jetzt, so Spawn wie jetzt ist. War auch ein Schwarzer, also es gab auch damals genug Diversität. Das ist nicht so, als wäre das eine Erfindung. Das ist halt wieder dieses typische The first gay Marvel Superhero. Nein, nein, nein, nein, geh weg. Dann geht es um die Tante hier rechts unten, im Ansatz wahrscheinlich für unsere Zuschauer zu erkennen, die komische Inquisitorin aus Kenobi. Die ist ja auch, da wird dann hier auch, das wird eins zu eins das Narrativ übernommen, rassistische Gruppen hätten praktisch zum Sturm auf sie aufgerufen im Internet, weil sie schwarz ist. All of this is either directly or tangentially a decentralized web referred to as the Fandom Menace, a group of extremely online comic book and Star Wars zealots that coalesced around a shared dislike for Rian Johnson's Lucasfilm sequel Star Wars Episode 8, The Last Jedi. Aha. Ja, damit hat das ja mit dieser Fandom Menace, da wurde das ja irgendwie gecoint, dieser Name. Finde ich auch eigentlich ganz nett, dass er so ein Wordplay mit dem Phantom Menace, dem Namen von der ersten Episode von den Star Wars Filmen. Ja, und das war halt, weil ja dieser Last Jedi Film ja im Endeffekt so eine Art Mirai Gender Studies da gehabt hat und halt so ziemlich in jedes Fettnäpfchen reingetreten ist, in das man überhaupt noch reintreten kann, indem man halt irgendwie den Hauptcharakter von Star Wars, halt den Luke Skywalker, irgendwie zu so einem alten Versager macht, der alles in seinem Leben eigentlich gescheitert ist und hier in Han Solo irgendwie, ja gut, das war auch in dem Film davor schon so, dass der ja im Endeffekt wieder genau da war, wo er damals halt schon war, überhaupt nichts gebracht hat, alles. Also Das muss alles runtergezogen werden, das muss alles dargestellt werden als, ja, halt als Lug und Trug und falsche Helden und auf der anderen Seite dann halt die Leute of Color und die Frauen, das sind dann die wirklichen, die man ja nur bisher nicht gesehen hat, weil man die nicht sehen wollte, ne, und bla bla bla, ne, und das mit ist halt... einzige Ausnahme Finn. Man darf nicht über Finn reden. Diese beschissene Ideologie, ja, den haben sie ja auch total an die Seite den gedreht. Finn, den Disney vom chinesischen Poster geschnitten hat. Ja, China existiert ja nicht und in dem zweiten und dritten Film hat er ja praktisch auch nicht existiert. Also. Ja, die spielen ja in China. Sehr traurig. Der war der interessanteste neue Charakter. Und das sehen wir nicht anders. Ja, das haben ja auch viele Leute gesagt. Das haben auch viele Leute gesagt, die diesen Film halt mächtig kritisiert haben. Ja, ja. Und dieser Schauspieler fand sich da ja auch total hintergangen von den Leuten. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, der Boyega. Ja, also. Das ist total frech, was sie da machen. Und das ist einfach alles scheiße für alle Leute, soweit ich das weiß. Also diese ganzen Kreativen, die da dran arbeiten, sind alle nicht zufrieden. Und die Leute, die sich angucken, sind nicht zufrieden. Und da hast du diese Klasse von Superaktivisten, die sich einen drauf runterholen, aber halt auch eigentlich mit dem ganzen Zeug nichts anfangen können. Ja, wir waren bei der Fan. Die holen sich halt da einen drauf nicht, dass die Minderheiten gefördert werden, sondern dass die alten weißen Leute durch den Kakao gezogen werden. Darüber freuen die sich. Das ist die zerstörerische Sache an der ganzen Sache, nicht die Fanbase. Ja. Wir waren bei der Fandom Menace. Some of the trolls claim allegiance to that label, others merely qualify for membership. Even those who don't consider themselves as part of it or decry the disturbing attack patterns may contribute to their success without meaning to do so. Also wenn du ganz friedlich einfach die neuen Star Wars Sachen scheiße findest und findest, dass Star Wars tot ist, dann bist du eigentlich schon genauso schlimm wie die anderen. Regardless of how they identify, each is a cancer cell in a larger amorphous hate blob, descended from Gamergate and Comicsgate, infecting the fandoms of the most ubiquitous entertainment franchises in the world, mainly Marvel, Star Wars, and other Disney titles. Ja. Genau, weil jeder einzelne von diesen Leuten ist eine Krebszelle. Eine Krebszelle in einem amorphen Hassblob, der von Gamergate und Comicsgate herstammt. Sag mal, das mit dem Stürmerding kommt in Mode bei der Linken, oder? Dieses Leute mit Krankheiten gleichsetzen, irgendwie Leute zertreten wollen, so ungefähr. It's also leaderless and therefore easily deniable. Das sind ja eure Antifas und so gar nicht. Ne? Allowing it to proliferate in spaces designed to be escapist and unserious. Ah, okay. Deswegen müssen wir diese Räume auch einschränken, in denen die Leute unzensiert sind und in denen sie Eskapismus frönen können. Also, und natürlich gibt es Rassismus, natürlich gibt, also ist ja eine schwarze Frau, die hier angegriffen wird, und auch die Kamala Khan ist das, weil, und dann wird hier noch drüber diskutiert, dass ja auch Miss Marvel von den Leuten reviewbombt worden ist auf Rotten Tomatoes und so. Und dass Miss Marvel es bisher immer noch nicht über eine 6.1 auf IMDb geschafft hat. Und das liegt nur an diesen fiesen Trollen, die da Ein-Stern-Bewertungen abgeben. Und es haben ja ein paar Gutwillige versucht, ja, durch 10-Sterne-Bewertungen das Gleichgewicht herzustellen. Aber der Wert sinkt immer weiter für den Film. Das Gute kann nicht. Ist genauso Manipulation wie Review-Bombing übrigens, aber das verstehst du nicht. Dann bekommen natürlich noch Leute wie The Quartering ihr Fett weg. Und ein Mensch namens ist das der Griggs? Geeks and Gamers, genau. That video is titled "The Media is the Enemy of the People," a favorite phrase of the 45th president that has a history of being invoked by Joseph Stalin as well as the Nazis in Germany during the First World War. Die Nazis in Deutschland während des Ersten Weltkriegs. Ich krieg Kopfschmerzen. Melanie, hättest du mal besser aufgepasst in der Schule, oder? Instead of using slurs, they invoke terms like woke and rail against social justice warriors, ruining the Star Wars universe. Nö, da haben wir lange mit aufgehört. Wir schänden keine Leichen. Und natürlich geht es auch frauenfeindlich, weil es ist gegen Kathleen Kennedy. Ja, die hat die Entscheidungen getroffen, die zu dem Unsinn geführt haben. Nur weil sie eine Frau ist, kommt sie sicherlich nicht ohne ihren Teil an Häme davon. Ja. Und das geht weiter und weiter und weiter und TikTok und das und jenes. The more alarming truth, however, is the phantom's toxicity may be too far gone to effectively eradicate it. Ja, wie eradicate? The Fandom, wie meint ihr das? Exterminatus? Oder? Diese Leute sind irgendwie durch, glaube ich. Ich glaube, es ist endgültig so. Die glauben wirklich so, ja, wir können denen jetzt nicht mehr helfen, das sind jetzt unsere Feinde. Ist halt so. Super. Ich meine, klar, natürlich, ja, bevor wir jetzt hier Haare spalten, es gab sicherlich Nazis im Ersten Weltkrieg, einer auf jeden Fall, aber das waren damals, man hat die noch nicht Nazis genannt und ich glaube auch nicht, wenn dann ein Nazi diesen Satz während des Ersten Weltkriegs gesagt hat, dann hat ihn keiner gehört wegen dem Geschützdonner. Also, naja. Also, ja, der Artikel liest sich halt auch ein bisschen wie Mein Kampf, sagt der Rainer und damit hat er vollkommen recht. Kommen wir zu einem Bilderrätsel von Blizzard. Scroll mal bitte auf das Bild runter, was da angeschnitten ist. So, sagt mir mal, warum der Entwickler gebeten wurde, diese Bänke, ohne Text zu lesen, diese Bänke zu entfernen aus dem Spiel. Keiner hat eine Idee, warum der Entwickler diese Bänke... Ich habe den Text schon gelesen, von daher. Oh, schade. Preis, Mammon. Irgendeine Idee? Keine Ahnung. Was muss ich raten? Kirchenbänke ist an mir vorbeigegangen. Was ist das? Du sollst nicht den Text lesen und nur sagen, warum sind diese Bänke aus dem Spiel entfernt worden, das wir hier sehen. Boah, die sind nicht inklusiv genug, das sind Einzelsitze. Die sollen mehrere nebeneinander sitzen können, dass sie sich knutschen können und alles. Keine Ahnung, gehen die zu Manspreading? Mammon hat eigentlich, ist eine andere Begründung, aber genau das ist das Problem. Diese Compartments, die hier geschaffen wurden, da hat nämlich ein Spieler einen Tweet an Blizzard geschickt und hat gesagt, das geht so nicht, weil es sieht voll so aus, wie die Sachen, die die Stadtverwaltung macht, dass damit sich Obdachlose nicht auf die Bänke legen können. Und wenn man das in einem Spiel sieht, dann normalisiert es das für die Leute in der realen Welt. So wie wir eben schon gehört haben, Sexismus wird normalisiert und wie wir auch schon oft gehört haben, Gewalt wird ja auch normalisiert. Wissen wir ja alles. Corona-Zeiten wegen den Abstandsregeln nochmal ganz neu zu bewerten eigentlich. Aber ja gut, wenn es um die Obdachlosen geht, dann habe ich natürlich ein bisschen falsch gelegen. Ja, aber es ist ein Videospiel. Es gibt in dem Spiel keine Obdachlosen. Also es ist so ein bisschen auch wieder so eine philosophische Frage. Brauche ich eine obdachlosengerechte Bank in einer Welt, in der es gar keine Obdachlosen gibt. Es sei denn, einer der Spieler identifiziert sich vielleicht als Obdachlosen. Vorsorglich oder so. Fuck off. Du könntest jetzt nochmal das Bild einblenden, was ich dir gezeigt habe, bevor wir hierzu übergehen. Ja, ich meinte, ich hatte dir nochmal einen Link extra zu dem Bild, noch ein Stück runter, da. Dieses Bild. Lasst es einen Moment auf euch wirken. Aber wir können es halt hier leider wegen des Formats nicht ganz sehen, weil unten sind auch noch ein paar interessante Sachen. Also wir haben ja schon mal den Fake President, die Broken Hearts, die sich gegenseitig bedingen. Ne? Es hat irgendwas mit Smartphones zu tun. Hier steht World of Warcraft. Ah, hier ist Milo. Ganz unten links ist Milo. Paid Provocateur. Monster Power Unleashed by Bannon. Und Bannon ist hier so wie Dracula in so einem mit Cape, mit rotem Jacke. Und also got rich of Seinfeld Reruns. Manche Leute schreiben Bücher, andere Leute malen ein Bild, ne? Ein Schaubild oder so. Und der hat dann diese Troll-Army-Idee und die führt zu dem Fake President und den Broken Hearts. Versteht ihr langsam, worum es geht? Ja? Oben haben wir das Broken Brain und mit einem Freemium-Model bringt dich das Smartphone dazu, süchtig zu werden und davon kriegt es Big Data. Save the Whales nehme ich an. China hat auch was mit zu tun. Und hier unten hast du die World of Warcraft Gamer offensichtlich mit Fackeln in der Hand. Und unten drunter steht KKK, MAGA, Alt-Right. Und rechts steht Smart, Privileged and Young. Und achso, das geht um die Goldfarmer und die verkaufen ihr Gold. Das sind auch überall ganz viele Pfeile, ne? Das sind echt ganz schön viele Pfeile. Also, sollen wir noch mal einer sagen, Verschwörungstheorien? Könnte man nicht einfach und verständlich, also ich meine, ich habe es verstanden. Da fehlt aber, noch Wacht auf Schlafschafe oben drüber. Hat er es geschrieben vielleicht? Tell your kids about Gamergate. Ja, er hat geschrieben, Wacht auf Schlafschafe. Ja. Ja. And about ja. How now attacking girls at Gamergate gives the villain the idea for his troll army. Also, Milo es wäre geil, finde ich, Milo paid provocateur unleashed monster power. Jo. Schon verrückt, oder? Monster power, Monsterkill. Monsterkill. Ultra kühl. Keiner ist schuld in Kassel, ja, wer hätte es gedacht, dass da niemand irgendwie Verantwortung übernimmt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit einem außergewöhnlich guten Beitrag, ist es ein Gastbeitrag, ich weiß es nicht, steht nichts da, ne, dann ist es wahrscheinlich sogar jemand, der da arbeitet, der uns nochmal über die Geschehnisse führt, natürlich, der dann nochmal von diesen antisemitisch zu deutenden Kunstwerken erzählt. Und auch nochmal die Sichtweite dieses Künstlerkollektivs aus Indonesien bringt. Ja, statt Kapitalismus propagiert die Documenta 2022 die Idee eines nachhaltigen Kreislaufs von Waren und Werten, genannt Ecosystem, welcher sich der mörderischen Ausbeutung der Ressourcen durch den Kapitalismus widersetzt. Und das findet er sogar nicht schlecht und konsequent gedacht und überhaupt und sowieso. Vermutlich wäre dies alles von der Öffentlichkeit mit antikolonialistischer Sympathie zur Kenntnis genommen worden, wäre es in der vergangenen Woche nicht zum Eklat gekommen. Sharing-Ökonomie, Teilen statt Haben ist ja auch hierzulande ein Lieblingskind der Kritiker des Raubtierkapitalismus. Erst die wüst antisemitischen Fratzen auf dem monumentalen Wimmelbild People's Justice, von dem merkwürdigerweise vorher niemand gewusst hatte, führte zum Skandal und zur Wende. Darauf sieht man unter anderem Bankiers mit Zigarre und SS-Runen auf den Hüten und Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad. Linker Antisemitismus und linker Antikapitalismus sind seit dem 19. Jahrhundert Geschwister. Verbinden sie sich mit dem Kollektivismus, kann dann am Ende niemand für den Schaden der Volks- und Kapitalistenverhetzung zur Verantwortung gezogen werden. Die Künstler geben sich arglos. Wir meinen es nur gut. Die Generaldirektorin der Documenta gibt sich machtlos. Die zuständige hessische Ministerin nennt sich unzuständig und die Kulturstaatsministerin nennt sich vertrauensselig. Der deutsche Steuerzahler erfährt am Ende, dass er ohne gefragt worden zu sein 42 Millionen Euro zahlen muss für eine Kampagne zur Abschaffung des Kapitalismus. Einzig bei den Honoraren und üppigen Gehältern für das Documenta-Management scheint der Kapitalismus zugelassen zu sein. Aufsicht und Kontrolle haben versagt. Wir sollten uns nicht weismachen lassen, der liberale Individualismus der europäischen Aufklärung habe ausgedient, weil er angeblich Schuld trage am Kolonialismus und Imperialismus. Im Gegenteil, der Kollektivismus, den diese selbsternannten Vertreter des globalen Südens als Überwindung des Kapitalismus propagieren, führt geradewegs in den Populismus autokratischer Systeme. Wer westliche Werte vertreten will, wie es jetzt immer heißt, muss auch für den Individualismus des Westens kämpfen. Da kann jeder Gewinne machen, wenn er eine gute Geschäftsidee hat, und muss nicht warten, bis ihm aus Barmherzigkeit etwas aus der Reichsküche geschenkt wird. Er muss aber auch bereit sein, die Verluste zu tragen, wenn seine Idee nicht trägt oder das Schicksal ungnädig mit ihm ist. Die Documenta zeigt ex negativo, was wir an diesem Erbe haben und warum wir es nicht verspielen dürfen. Verteidigen wir also das trotzig stolze Ich. Danke, Rainer Hank. Ich nehme an, wir sollen abfahren. Den kenne ich, der wohnt bei uns. Oh ne, eine nette kleine Wohnung. Ne? War das das von mir? Ja, bitte abfahren. Und was die Atomkraft angeht, ich kann die Forderung verstehen. Ich glaube aber, dass es auf eine Weise zu spät ist. Und deshalb an dieser Stelle eher die Vermeidung davon zu sagen, dass wir ein weniger managen werden müssen. Also man redet über Atomkraft, damit man nicht über die, ein Kollege nannte es letzte Woche, ökonomische Triage reden muss. Also was ist darüber, gemeint? Dass nicht mehr jeder zu jeder Zeit das tun und kaufen kann, was er meint, dass sein persönliches Glück sein könnte. Es wird nicht mehr immer mehr geben, sondern es wird ein weniger irgendwie verteilt werden müssen. Und also wenn es weniger Energie gibt, wenn es weniger Gas gibt, wenn wir nicht das Klima komplett kaputt rocken wollen. Wenn wir das Klima nicht komplett kaputt rocken wollen. Yes. Ich glaube, diese Argumente sind schon komplett. Warum höre ich AC/DC im Hintergrund? Rock it down. Die Argumente sind schon komplett kaputt gerockt, auf jeden Fall. Das war Zoe Meyer von den Grünen übrigens. Ja, so ein nicht Zufall. Nicht mehr all das kaufen oder dorthin. Irgendwie verteilen. Also, ihr werdet euch darauf einstellen müssen. Dann gibt es halt vielleicht Bananen nur noch gegen Westgeld. Könnte ich mir vorstellen. Oder für verdiente grüne Kader oder so. Oder nur noch deutsche Bananen für alle. Bundesregierung, Verbandsfunktionär rechte mit Batman ab. Batman übersieht Ehrenmorde, ja. Ja, hier der Herr Tenri Verdi ist Vorstandsmitglied der kurdischen Gemeinde Deutschland, zudem Ehrenpräsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände. Er kennt die Stimmung innerhalb der Migranten-Community wie kaum ein Zweiter, geht mit Ataman hart ins Gericht. Gegenüber dieser Redaktion sagt er, während Ferda Ataman den Rassismus der in Anführungsstrichen Kartoffelbevölkerung immer im Blick hat, übersieht sie Ehrenmorde, Islamismus und Zwangsheirat. Sie setzt sich in Beiträgen konsequent in Anführungszeichen, so als wären diese Begriffe konstruiert. Der Funktionär weiter, die rechtsextremen türkischen grauen Wölfe, die Gefahr eines extremistischen Islamismus oder die Verhüllung von kleinen Mädchen bereits im Grundschulalter sind für Ataman keine Erwähnung wert. Als nach dem Anschlag in Hanau im Bundeskanzleramt migrantische Vertreter zusammenkamen, änderte sie kurzerhand die vorgegebene Sitzordnung, weil sie nicht neben einem Kurden sitzen wollte. Wir brauchen Brückenbauer für den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Finde ich ganz schön krass auf jeden Fall. Also. Wenn das so stimmt, ist sie eigentlich schon disqualifiziert, was aber natürlich unsere Politiker nicht daran hindern wird, die dann die Tage zu wählen. Auch nicht die FDP, haben wir ja schon gehört. Bis auf wenige Ausnahmen. In Teilen, ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ja, die Amerikaner entschädigen jetzt Leute, die sie mal betuppt haben, sozusagen, denen sie mal was weggenommen haben. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ehrlich gesagt, habe ich den Artikel nur ein bisschen überflogen. Ja, laut dem Artikel hat da eine Familie wohl einen Strandabschnitt während der Rassentrennungsphase in Amerika sich da gesichert in Los Angeles, um halt Leuten mit schwarzer Hautfarbe zu ermöglichen, da halt Urlaub zu machen und irgend so eine Stadtverwaltung von diesem Bezirk soll in Los Angeles soll irgendwie unter dem Vorwand einen Park errichten zu wollen, die dann wie sagt man, enteignet haben. Und also wenn wir das hier auf dem Bild sehen, dann ist das wahrscheinlich ja auch dieser Park. Also den haben sie wohl errichtet. Aber ja, die Nachkommen auf jeden Fall, Urenkel oder so von den ursprünglichen Leuten haben da jetzt ihren Prozess irgendwie gewonnen. Genau, die sind dann ein paar Jahre später wohl erst irgendwie, wie hier steht, enteignet worden. Aber das war dann ganz lange so bis eben heute. Und jetzt sollen sie das so kriegen. Ich hatte gedacht, da würden noch Gebäude stehen, aber gut. Irgendwie falsch Ja, verstanden. am Strand direkt stehen wenig Gebäude, ja, aber ein paar stehen ja hier. Ja, ach, das ist auch nett eigentlich. Zum Ausblick. Ja. Muss Ja, ich mir hier. dran fliegen. Hier haben wir was Ja. im Netz, nämlich den Gatzer, Gatzer Tim. Das kann doch nicht wahr sein, sagt er. Und zwar hat er im Twitter geschrieben, er wird gesperrt wegen eines Verstoßes gegen Regeln zu grafisch dargestellter Gewalt oder nicht jugendfreien Inhalten im Profilbild. Dann wird ja nochmal belehrt, was man darf und was man nicht. Und für die Menschen, die uns nur zuhören, beschreibe ich das betroffene Profilbild kurz. Es ist ein grauer Hintergrund, darauf sind zwei Pepe der Frosch-Figuren zu sehen. Die eine Figur streichelt sanft den Kopf einer schwarz-weißen Katze und die andere macht eine freudige Geste, als freue sie sich auch darauf, die süße Katze zu streicheln. Mehr ist auf dem Profilbild nicht zu sehen. Ja, das ist schon der ganze Witz. Aber ja, dafür wirst du von Twitter in Zukunft, inzwischen aufgefordert, dein Profilbild zu löschen, weil sonst dein Account gesperrt wird. Also Elon kann gar nicht früh genug kommen, würde ich mal sagen. Ich meine, man kann Pepe der Frosch lustig oder irgendwas finden oder nicht oder warum, aber das ist das Gewalt. schuldigste Bild, das man sich vorstellen kann. Aber es wirbt natürlich für Bücher von Jordan B. Peterson, ist vielleicht auch deshalb im Visier gelandet. Ja. Katze streicheln. Tja, aber wegen Kipo wird das gesperrt, wegen bösen, bösen Sachen. Ja. Das lässt nicht Gutes erahnen für das, was auf europäischer Ebene bald auch passieren wird. Da wird ja im Rahmen von der CSAM-Richtlinie, also Kipo, ne, wird ja im Endeffekt bald mehr oder weniger jegliche Chat-Sache, die man ins Internet stellt, auch private Chats, werden erstmal durchleuchtet. Und es wird geguckt, dass man keine bösen, bösen Sachen irgendwie schickt, ne, so wie Pepes die Katzen streicheln oder sowas. Ja, EU-Kommission nimmt hohe Fehlerquoten bei Chatkontrolle in Kauf. Hier ist ein interner Bericht der Europäischen Union an Netzpolitik weitergegeben worden. Die haben das ganze Ding mal ausgewertet. Ist ein sehr komisches Dokument, was halb auf Deutsch, halb auf Englisch ist. Seltsam, habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es authentisch ist. Es wird wahrscheinlich einfach nur so ein Work Product sein, was halt nochmal einheitlich irgendwie gemacht wird, bevor es wirklich offiziell dann irgendwie veröffentlicht wird. Aber ja, über die Chat-Kontrolle haben wir ja schon mal berichtet und da gibt es ja einige Punkte, die besorgniserregend sind. Punkt 1, dass halt alle Sachen vorsorglich gescannt werden sollen. Dann, dass eine riesige Datenbank erstellt wird, wo diese ganzen Sachen drin landen, dass es automatisierte Tools gibt, die automatisierte ja, Flagging-Prozesse in Gang setzen, wo nicht so ganz klar ist, wie weit automatisiert läuft das Ganze? Kriegen die Leute dann direkt quasi eine Anzeige an den Hals? Oder gibt es da überhaupt noch eine menschliche Kontrolle, die das da nochmal kontrolliert? Und ja, anhand von diesem Bericht, der da jetzt denen zugespielt wurde, kann man im Endeffekt vom Schlimmsten ausgehen, weil alle Befürchtungen sich mehr oder weniger bestätigt haben und teilweise auch noch ein paar andere Klopper drin sind, die man so gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja, nochmal, der Hintergrund geht es allgemein, sollte es nur gelten für Kommunikation mit Kindern, ja, also als für Minderjährige eingestufte Accounts, die sollten kontrolliert werden, jegliche Kommunikation, die mit denen stattfindet. Allerdings hat sich das halt nicht als realistisch herausgestellt, dass das funktioniert, weil es einfach genug Kinder gibt, die halt nicht mit explizit als Kind gefleckten Konten unterwegs sind. Und deswegen wurde das schon mal ausgeweitet auf alles. Wer hätte es gedacht? Und diese automatisierte Auswertung, anhand von welchen Kriterien das funktioniert, ist auch sehr schwammig. Einerseits gibt es halt Bilderkennungssoftware, die halt erkennen soll, ist das eine minderjährige Person, die zu viel Haut zeigt. So. Aber andere Sachen sind ja auch relevant, ne? Einfach nur Textzeilen oder irgendwelche Anbahnungen, so nach dem Motto, lass mal treffen oder andere Sachen, die man sich da vorstellen kann, ne? Oder einfach sexualisierte Sprache, Sexting-Sätze oder sonst irgendwas. Ja. Harassment zählt mittlerweile auch darunter, also nicht nur direkter Austausch oder Anforderungen oder Grooming, sondern halt auch, dass Leute überhaupt angesprochen werden von erwachsenen Leuten, da gibt es direkt ein Flagging. Intern gehen die von einer Erfolgsquote von 90% aus, was ich für sehr ambitioniert halte, aber selbst 90% wäre bei so einem automatisierten System nicht gut genug. Es wird gesagt, dass es mehrere Stufen gibt, Sachen, die automatisiert gefleckt werden, wo eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es tatsächlich böses, böses Material ist oder böses, böses Grooming. Das wird dann direkt weitergeleitet an Europol und wird da weiter bearbeitet. Und dann gibt es eine zweite Stufe, die halt nicht eindeutig ist. Dafür werden quasi Angestellte abgestellt, die sich das dann nochmal händisch angucken müssen und dann sagen müssen, ja, ist das bedenklich oder ist es nicht bedenklich? Und dann gibt es halt diese ganz niedrigste Schwelle, die noch nicht Grooming ist, noch nicht böse, böse Kipo, aber trotzdem Anlass zum Bedenken gibt. Das wird auch weitergeleitet und dann werden die Provider informiert, ob die nicht nach internen Regeln vielleicht, keine Ahnung, da einschreiten werden, wie wir es vorhin beispielsweise gesehen haben, hier, dein Profilbild ist nicht gut, änder das doch mal so. Das sind quasi die drei Stufen, die da festgelegt werden. Die Technologien, die dafür eingesetzt werden sollen, sind alle nicht ausgereift, die sind alle fehleranfällig. Es werden da auch experimentelle Sachen zum Einsatz kommen, ja, weil es da die Kommission sagt selber, gut, wir sind technologisch noch nicht auf dem Stand, dass wir das ordentlich machen können. Deswegen müssen wir auch Software einbeziehen, die noch in einem experimentellen Stadium ist, was natürlich dann zu noch mehr Falschmeldungen führen würde. So. Und dazu muss man sagen, relevant, bürgerrechtsrelevant ist natürlich, du machst nichts und dir wird was zu Last gelegt, aber relevant im eigentlichen Sinne sollte auch sein, dass Sachen übersehen werden oder dass irgendwelche Schlupflöcher von bösen, bösen Leuten ausgenutzt werden können, dass das überhaupt nicht vom System erfasst wird. Dass diese Möglichkeit, dass es da irgendwelche Schlupflöcher gibt oder dass Leute sich auf diese Systeme einstellen können, das spielt überhaupt gar keine Relevanz, laut deren Aussage von diesem Protokoll. Und generell gibt es einfach das Problem auch der Verschlüsselung, dass die Verschlüsselung aufgebrochen werden muss, weil, wie soll man die Sachen denn checken, wenn die verschlüsselt sind? Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung muss aufgehoben werden. Ne? Da das Ganze vorsorglich passiert, muss da auch Client-Side-Scanning implementiert werden. Ja, das wird als eine Option geführt, nicht, dass man das definitiv machen will, aber es wird auch nicht explizit ausgeschlossen, was eigentlich sollte. Also quasi alles, was man sich vorstellen kann, was damit schieflaufen kann, wird entweder unter den Tisch gekehrt oder wird einfach gesagt, ja, wir probieren es einfach mal, wird schon nichts schlimm passieren. Ja, wird schon nichts Schlimmes passieren. Und dann landet deine Akte halt bei Europol und dann kriegst du einen Brief vom Staatsanwalt, was soll da schon Schlimmes passieren? Ja. Ja, einfach. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ne? Ich möchte kurz noch was einwerfen. Der Hux47 hat mich darauf hingewiesen, dass ich die Meyers verwechselt habe. Das in dem Interview vorhin war nicht Zoe Meyer von den Grünen, sondern Anna Meyer, eine Journalistin der Zeit. Vielen Dank, Hux47. Ja, ich habe das mal mitgebracht, weil ich das auch beim Danisch gefunden habe. Hier die Anzahl der Zuwanderer nach Deutschland. Weil es ja immer heißt, irgendwie, es wären so 300, 400.000 oder so. Den Zahlen nach hier zu urteilen, sind das aber etwas über 1 Million oder 1,2 im letzten Jahr. Und ja, gut, die geht aber nur aus. Wie viel gehen? Bitte? Es geht ja um den Saldo, wie viele Leute kommen und wie viele gehen. Abwanderer hatte ich eigentlich auch. Hier, guck, das sind die Abwanderer. Das sind 960 gewesen, meinetwegen, vor 2 Jahren. Und das sind Auswanderer insgesamt. Das wäre dann der das heißt, Leute, die sich leisten können, wandern aus und dafür wandern Leute aus anderen Kulturkreisen einwandern. Es ist nicht so, dass 300.000 einwandern, sondern es wandern eine Million ein und es wandern eine knappe Million wieder aus und dann sind 300.000 mehr da. Ja gut, aber das ist schon ja. Das ist ein kleiner Unterschied, den man vielleicht irgendwie wissen sollte oder so. Nicht ganz verkehrt. Ja, wie viele Leute auch abhauen bei uns. Also ich weiß nicht, ob das alles Deutsche sind, dann Leute sind, die dann zurück nach Hause gehen, das kommt sich ja auch. Ja, vor. Aber wer, wenn er kann, würde denn nicht eigentlich langsam, aber sicher ist klar, dass man das Schiff hier ja, nicht mehr rumdrehen kann. Ja. Ich habe selbst mitgekriegt von Leuten aus dem Senegal, die abgehauen sind. Ja. Die sind nach Hause gefahren. Vor ein paar Monaten erst. Soll ich zu holen hier. Deswegen finde ich das auch so lustig, dass die FDP die Woche wieder gesagt hat, wir brauchen qualifizierte Einwanderer. Ja, wer will denn noch hier hin? Bei solchen Strompreisen, bei solchen Nahrungsmittelexplosionen, bei solchen Mieten, bei solchen Steuern, bei solchen, ja, bei dieser fragmentierten Gesellschaft. Wer will denn noch hier hin, der was kann? Warum soll der nicht woanders hingehen, wo es noch nicht so scheiße ist wie hier? Wir brauchen doch qualifizierte Arbeitskräfte. Ja, hier nur ganz kurz. Im Rahmen dieser ganzen Ukraine-Krise-Angelegenheit hat Polen jetzt eine über 200 Kilometer lange Mauer, Wall, nach Weißrussland gebaut. Mit dem Ziel, dass halt Leute aus Weißrussland nicht mehr nach Polen die Grenze überschreiten können. Weil gesagt wurde, dass am Anfang der ganzen Ukraine-Krise Weißrussland Leute aus verschiedenen Ländern hat einfliegen lassen, um quasi die Grenze zu fluten, ne, als Teil der asymmetrischen Kriegsführung, wie es so schön heißt. Und das wollen sich die Polen einfach nicht gefallen lassen. Deswegen haben die da jetzt einfach eine Mauer hingebaut. Wir wissen ja alle, dass Mauern funktionieren oder funktionieren sie nicht. Ich vergesse das immer. Ich glaube, in Amerika funktionieren Mauern nicht, aber in Polen funktionieren die. So war es richtig, ne? In Israel funktionieren Mauern auch. Good genau. Fences make good neighbors, heißt es da. Ja, aber über 1.000 Einwanderer aus Syrien, Irak, Jemen, Afghanistan und Afrika wurden quasi von Weißrussland über die Grenze geschickt. Ich meine, das sind natürlich unhaltbare Zahlen. Und rechtfertigen natürlich diesen zivilisatorischen Fortschritt, da eine Mauer zu bauen dahin. Ja, und ukrainische Flüchtlinge kommen ja auch nicht über die Grenze von Weißrussland, deswegen sind die davon gar nicht betroffen. Also ist alles in Ordnung und alles ist wunderbar. Ja, und natürlich wurde die Mauer auch teilweise aus EU-Geldern gefördert. Nur zu einem geringen Teil, aber immerhin. Bauvorhaben eben, wenn die gefördert. Ja. Ja. Ne, böse, böse. Bauen wir jetzt auch eine Mauer in die Türkei? So. Ja, weiß ich nicht, aber ich fand die Beschreibung da gar nicht so uninteressant, weil er von weaponized migration gesprochen hat. Das ist ja auch ein bisschen so ein Reizwort, ne? Wie Migrationswaffe oder so. Ich meine, wir hatten diese ganze Nummer mit Belarus ja schon. Also ist ja nicht das erste Mal, dass sie das machen. Tja, ja. Gut, ganz kurz. NATO und allgemeine Verteidigungsbündnisse. Wir haben ja nicht nur die NATO, wir haben ja auch PESCO und wir haben die Partnership for Peace. Ne? Das sind ja die drei Militärbündnisse, die wir in Europa haben. Und die NATO ist ja das Nordatlantische Verteidigungsbündnis. Da haben wir jetzt bald zwei neue Mitglieder, Finnland und Schweden. Es wird wahrscheinlich noch bis zu 18 Monate dauern, bis der Eintritt vollzogen ist. Die Türkei hat das Ganze ja blockiert mit einer Liste von Forderungen, die jetzt quasi, ja, auf die Forderungen wurden eingegangen. Und Teile dieser Forderungen waren, dass Amerika halt wieder Kriegswaffen liefert nach die Türkei. Da gab es ein Moratorium, dass keine Waffen mehr in die Türkei geliefert werden dürfen wegen Russland, weil die russische Abwehrsysteme gekauft haben. Und dann gibt es natürlich die ganze Angelegenheit mit der Gülen-Bewegung und mit den Kurden, die dem türkischen Staat ein Dorn im Auge ist. Unter anderem haben wir ja auch noch die Situation, dass die in Syrien ja auch noch gegen die Kurden dort kämpfen, im Nordteil des Landes, also die türkische Armee in Syrien, gegen die Kurden in Syrien. Ja, und im Nordirak sind sie ja auch mit einigen Truppen unterwegs, weil die Kurden da sind und die könnten ja den türkischen Staat destabilisieren, deswegen muss dagegen vorgegangen werden, so die Staatsräson von denen. Ja, so viel zur Türkei. Generell Österreich, Irland, Malta und Zypern sind weiterhin nicht in der NATO als einzige europäische Länder, aus verschiedenen Gründen. Ne? Irland ist generell ein pazifistisches Land gewesen, haben auch ein sehr geringes Militäretat, tatsächlich in Europa das geringste Militäretat. Und die haben sich eben seit die sich vom Vereinigten Königreich abgespalten haben, der Neutralität verpflichtet, bis die ganze Nordirland-Sache geregelt ist. So, das ist der Hintergrund, warum. Ne? Malta hat generell ein sehr seltsames Verhältnis zur Europäischen Union und zu allen Staaten, die bei denen besteht quasi seit 80er Jahren, 1987, haben die ein Neutralitätsversprechen abgegeben. Das heißt, die dürfen nicht in NATO eintreten und das hatte auch was mit afrikanischen Staaten zu tun. Ja, Malta ist auch nicht Teil von PESCO, ne? Und ja, also Malta, bei der Partnership for Peace sind die allerdings dabei. Ja, also wie gesagt, das sind die drei Dinger, die waren NATO, Partnership for Peace und PESCO. Ja, es ist jetzt bei der Ukraine doch wohl so, dass die anderen Staaten, NATO-Staaten, wie auch immer, wohl so sozusagen so eine Freundesklausel oder sowas genutzt haben, dass sie gesagt haben, sind Freunde von uns, unterstützen wir jetzt und pengen. Ne? Ja, ich glaube, die Ukraine ist auch im Partnership for Peace drin, aber weder in PESCO noch in der NATO. Okay. Also NATO ist natürlich das Umfassendste und weder bei PESCO noch bei der PFP gibt es halt diesen Bündnisfall, aber es geht halt um militärische Kooperation und gemeinsame Auslandseinsätze im Rahmen von UN-Angelegenheiten und um Kompatibilität der Militärs, dass die Kommandostruktur gestreamlined wird, dass sie miteinander überhaupt teilnehmen können. Und dann haben wir natürlich noch das lustige Land Zypern. Ja, also Südzypern, Nordzypern ist ja weiterhin seit 1974 von der Türkei besetzt, militärisch. Ne, aber die Türkei ist natürlich in der NATO, genauso wie Griechenland. Paradoxien hören gar nicht mehr auf. Aber Zypern ist halt auch weder bei der NATO noch bei der PFP drin. Die haben allerdings eine PESCO-Affiliation. Das heißt, da senden die auch manchmal irgendwelche Militärbeobachter oder irgendwelche Leute, die Soldaten im Ausland trainieren, auf gemeinsame Missionen hin. Aber bis halt diese Nord-Zypern-Angelegenheit nicht geregelt ist, werden die auch mit Sicherheit kein NATO-Mitglied werden. Und Zypern macht sich vor allem halt Sorgen, jetzt gerade wenn es um einen Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei geht, dass das vielleicht teilweise auch in Zypern ausgetragen werden könnte. Warum bloß? Vielleicht wegen Nord-Zypern? Ja, das ist einfach nur als kleiner Überblick nochmal über die Verteidigungsbündnisse und im Nebensatz nochmal erwähnt, was mit Schweden und Finnland jetzt war und der Türkei. Ja. Österreich ist ja auch nicht in der NATO. Ja. Erstaunlich. So, und die Schweiz ist auch nicht in der NATO. Schweiz zählt ja auch nicht zu Europa. Allerdings gibt es jetzt seit einiger Zeit einige Bestrebungen in der Schweiz, nicht das Neutralitätsgebot aufzubrechen, aber doch an internationalen Kooperationen teilzunehmen. Ja, und im Endeffekt, hier geht es nicht um die NATO, hier geht es nicht um die PFP, beziehungsweise die PFP ist halt das geringste Bündnis. Da geht es halt darum mit, wir wollen in dem Land irgendwelche Militärs ausbilden, schick doch mal so ein paar Ausbilder Schmitz darüber, die denen zeigen, wie man besser die Waffen bedient, die sie dann von uns kaufen sollen, bitte. Ne, so wie wir es ja auch in Mali derzeit machen. Aber ein Beitritt zur PESCO ist tatsächlich gerade im Gespräch in der Schweiz. Da könnte es sein, dass es da bald eine Abstimmung geben wird, ja, weil man einfach die Schweizer Neutralität zwar nicht aufgeben will, aber wenn man in der im PESCO-Militärbündnis drin ist, hat das ja keine Beistandsverpflichtung. Man könnte also so einen Mittelweg zwischen Neutralität und Militärbündnis über PESCO darstellen, was ja auch einer der Gründe ist, warum PESCO vor ein paar Jahren gegründet wurde. Und da wird es dann vielleicht bald eine Volksabstimmung in der Schweiz drüber geben. So, interessant, aber ja, ne, so viel zur schweizerischen Neutralität und Neutralität allgemein. In irgendwelchen Militärbündnissen sind sie alle dabei, nur halt nicht im Hardcore-NATO-Bündnis, wo es halt Artikel 5 gibt mit dem Blanko-Check, dass man halt den Leuten helfen muss, wenn sie angegriffen werden. Ja. Ja. Also der Europäischen Union werden sie wahrscheinlich nicht beitreten, aber da gibt es ja bestimmt auch Leute, die das wollen. Aber ich weiß nicht, ob das so viele Vorteile für die Schweiz hat. Natürlich ist die Schweiz auch an das europäische Stromnetz angeschlossen. Also bei fast allen Infrastrukturmaßnahmen sind die sowieso schon total eingebunden in die ganze EU-Struktur. Ja. Da, ja. Beschwerde gegen Russland vor dem Europäischen Menschengerichtshof. Da gibt es derzeit mehrere Verfahren. Einerseits geht es hier, der ukrainische Staat klagt Russland an, dass sie halt unverhältnismäßige Angriffe gegen Zivilisten und deren Eigentum vornehmen würden. Aber andererseits gibt es auch mehrere Unternehmer und Unternehmen, die in der Ukraine gegen Russland klagen, weil sie finanzielle Verluste haben. Ja, weil die ihre Fabrik nicht betreiben können, weil die im Kriegsgebiet sind. Oder weil die Fabriken halt von Russland bombardiert worden sind, weil die Ukrainer sich da drin verschanzt haben oder so. Habt ihr ja mitbekommen, hier mit dem Stahlwerk und solchen Sachen. Das gehört ja alles Leuten. Und die haben tatsächlich jetzt, mehrere von den Leuten haben vor dem Europäischen Menschengerichtshof gegen Russland geklagt, dass ihre Verluste doch bitte ausgeglichen werden sollen von Russland. Menschengerichtshof. Ne? Russland ist gar nicht mehr Teil des Europarats, was eine Grundlage ist, dass man dem Europäischen Menschengerichtshof unterworfen ist in der Jurisdiktion. Allerdings, die sind zwar vor 2 Monaten ausgetreten, aber offiziell unterliegen sie noch bis zum 16. September der Jurisdiktion vom Europäischen Menschengerichtshof. Aber da ein Ignorieren von Beschlüssen vom Menschengerichtshof den Ausschluss aus dem Europarat zur Folge hätte und die bereits ausgetreten sind, gehe ich einfach mal nicht davon aus, dass irgendwas, was da verhandelt wird, gegenüber Russland irgendwelche Konsequenzen haben will, weil warum soll sich Russland dran halten? Die sind schon ausgetreten. Und auch wenn auf dem Papier die sich noch bis zum 16. September dran halten müssen, glaube ich nicht, dass sie es machen. Ja, da wird gerade auch sehr viel Geld verbraten für irgendwelche Prozesse. Das wird nicht mal großartig medial ausgeschlachtet. Also ist das wirklich ja nicht so eine sinnvolle Angelegenheit. Ne, vor allem finde ich das lustig, dass irgendwelche ukrainischen Oligarchen Russland verklagen können. Ja, ich habe da 250 Millionen US-Dollar Äquivalent Verlust gehabt. Das hätte ich ganz gerne mal von dir. War mir nicht bewusst, dass das geht. Ich dachte, da könnten nur Staaten und Institutionen Klage erheben. Aber nee, Privatpersonen dürfen das auch. Also solltet ihr einen Verlust haben, im Ukraine-Krieg klagt auch ganz gerne vom Europäischen Menschengerichtshof. Die haben anscheinend freie Kapazität. Du meinst den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte? Ja. Du hoppst wie gesprungen. Ja. Ja, hier kommt noch was von mir dazwischen. Das hatte ich hier noch gefunden. Polen hat hier jetzt ein Problem mit den Aussagen von dem einerseits beliebten deutschen, also ukrainischen Botschafter in Deutschland, der ja bei Thilo Jung war. Und das hat international für jede Menge Kommentaren gesorgt, weil er ja quasi angesprochen auf diesen ukrainischen Volkshelden mit Namen Stefan Bandera das quasi geleugnet hat, dass der irgendwie was mit Angriffen gegen unter anderem polnische Leute zu tun gehabt hätte. Und also im Zweiten Weltkrieg. Und ja, die Polen sind da natürlich nicht amused darüber, dass das so gewesen ist, aber der Herr Melnik hat das irgendwie nicht so ganz wahrhaben wollen. Und sie schreiben in diesem Artikel aber auch, dass wohl der Zelensky sich dafür eingesetzt haben soll, diese Sachen irgendwie anzuerkennen. Respect historical truths, soll der gesagt haben, und zusammen mit dem Herrn Duda von den Polen. Ja, spannende Geschichte. Alle möglichen Leute fordern jetzt auf jeden Fall seine Absetzung, also von dem Botschafter. Und ja, so, aber das ist ja nur die eine, also es wird ihm ja auch sogar von israelischer Seite teilweise halt die Leugnung von gewissen Geschehnissen vorgeben. Ich möchte das fast gar nicht sagen, weil am Ende. Ja, also. Ja, das geht natürlich nicht. Das ist also nicht nur Polen, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt, aber das war jetzt ein polnisches Magazin, da hatte ich es halt drüber gesehen. Ja, Sanktionen gegen Russland. Ein paar Monate läuft das jetzt ja schon. Zeit, mal eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen, macht hier der Herr Bernd Müller auf Heise mal für uns und hat einfach mal 10 Sachen gefasst. Da springe ich mal ganz schnell durch. Nummer 1, Kohlehandel über die Schweiz. Ja, die Schweiz hat tatsächlich ein Kohleeinfuhrembargo gegenüber Russland verhängt. Allerdings kann man das nicht nachvollziehen, weil da einfach die von der Buchhaltung nicht dahinterher kommen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft weiß bis heute nicht einmal, welche Firmen in der Schweiz ansässig sind und wem sie gehören. Da wird einfach aufgrund von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen eine sehr geringe Bürokratie gefahren, damit sich das halt auch wirklich lohnt, dass Russland halt nicht die Kohle direkt an uns verkauft, sondern die den Umweg über die Schweiz machen. Ja, über die Schweiz verkaufen die russischen Bergbaukonzerne jedes Jahr über 225 Millionen Tonne Kohle in die gesamte Welt, davon 68% nach Europa, also auch an uns. Und wir kaufen ja weiterhin Kohle von Russland über die Schweiz. Die Schweiz wollten das sanktionieren, kriegen sie nicht hin. Nummer 2 hatten wir schon, Indien liefert Öl nach Europa. Ja, weil die kaufen das Öl von Russland, verarbeiten das in ihren Raffinerien und verschifft es dann sanktionsfrei an die ganze Welt, auch an uns. Dann, der Rubel sollte abgewertet werden. Ja, die Russen hatten eine Wirtschaftskrise. Aus dieser Wirtschaftskrise sind sie jetzt anhand von makroökonomischen Faktoren teilweise wieder raus, seltsamerweise. Der Rubel hat aufgewertet gegenüber einem internationalen Währungskorb, auch gegenüber Euro und US-Dollar, obwohl da ja derzeit der FX-Handel ausgesetzt ist. Aber rein rechnisch gesehen ist die russische Wirtschaft gestärkt aus dieser ganzen Ukraine-Krise mit den Sanktionen rausgekommen, weil die ihr Handelsvolumen mit Nicht-Europa und nicht-westlichen Ländern einfach um ein Drittel erhöht haben. Dadurch sehr viel mehr Handel im Rubel international besteht. Länder also quasi den Rubel kaufen, um Fremdwährungsreserven in Rubel haben zu können, um halt aus Russland Sachen zu importieren zu dürfen können. Der Leitzins wurde gesenkt nur noch auf 9,5%, was natürlich noch relativ hoch ist. Die Inflation in Russland ist hoch, aber generell, dass die russische Wirtschaft am Boden liegt, es läuft nicht alles top, aber es ist auf jeden Fall besser als vor ein paar Monaten. Ja, über die deutsche Gasversorgung muss ich, glaube ich, nicht allzu viel reden. Ja, wir werden auf jeden Fall, es wird jetzt interessant sein, ab nächster Woche wird die Nord Stream 1 Pipeline wird gewartet, offiziell für eine Woche. Die Frage ist, wird es danach wieder anspringen? Sage ich gleich auch noch was anderes dazu, aber es wird im Endeffekt die Mathematik diktiert. Wir werden Januar, Februar und März nichts mehr aus unseren Gasspeichern importieren, auslagern können, weil die dann leer sein werden. Selbst unter den, es gibt ein Szenario, was sehr optimistisch ist, was ist aber auch sehr unrealistisch ist. Bei allen anderen Szenarien, Januar, Februar und März, haben wir nicht mehr genug Gas, um Industrie am Laufen zu halten und Bevölkerung versorgen zu können. Und das Problem ist weiter noch nicht geklärt. Und das ganze Gas verkauft Russland halt an andere Leute. So, was wir nicht kaufen. Ne, die haben ihre Infrastruktur innerhalb von Russland mittlerweile darauf ausgerichtet, dass halt nicht mehr alles nach Westen geht, sondern nach Osten und nach Süden. Ja, Aluminium, Nickel, Kobalt und andere Metalle, die unsere Autoindustrie benutzt, kriegen wir nicht mehr ausreichendem Maß. Palladium ähnlich. Da haben wir Sanktionen auferlegt, haben die Sanktionen direkt wieder zurückgenommen. weil wir einfach gemerkt haben, wir schneiden uns da selber ins eigene Fleisch. Das ist ja so punktgenau gemacht, ne? Machen mit Russland. Die EU, die macht das so hochprofessionell, ne, dass auf jeden Fall von uns Schaden abgewendet wird und die Russen Schaden abkriegen. Das ist wirklich so ein sehr seltsamer Punkt, der aber sehr wichtig ist. Für den Fracht werden ja Paletten benötigt. Ne? Wir haben ja unser Euro-Palettensystem. Das funktioniert ähnlich wie bei den Pfandflaschen, wo ich letzte Woche drüber geredet habe, oder letzte Woche, vorletzte Woche. Das ist ja ein Pfandsystem, wo die Paletten immer wieder in einem Kreislaufsystem zurückkommen müssen. Aber sehr viele Paletten werden einfach nie wieder zurückgebracht, weil das Pfandsystem sich einfach nicht lohnt. Die Transportkosten für leere Paletten geben das einfach nicht her. Deswegen braucht man dauernd einen schönen neuen, schöne neue Paletten, die natürlich auch sehr schön billig sind, weil wir die mit billigem Holz und billigem Stahl aus Russland immer hergestellt haben. Und da ist jetzt quasi die Lieferkette zusammengebrochen. Das heißt, das ist ein weiteres Problem für den ganzen Liefersektor, dass einfach zu wenig Paletten da sind und Transportkisten. Und da müssen die ganzen Sachen auch noch umgestellt werden. Und weil das einfach so ein niedrigschwelliges Produkt ist, was so billig ist, funktioniert das nicht so ganz. Düngemittel. Kali- und Phosphordünger werden knapp. Bauern müssen sich einschränken. Wird alles sehr schwierig, das alles zu sein. Wir wollten den russischen Schiffverkehr, wir sind bei Punkt 8, wir wollten den russischen Schiffverkehr einschränken mit Sanktionen. Wir haben uns gesagt, okay, wir müssen die europäischen Reedereien dazu animieren, dass die Sanktionen verlegen, und die Griechen sagen einfach, nee, machen wir nicht. Und da die die größte Flotte unter ihrer Flagge haben, funktioniert das nicht so ganz. Dann haben wir gesagt, wir machen das mit dem Versicherungsschutz weg. Das ist Punkt 9. Wir machen das mit dem Versicherungsschutz weg, weil wenn die ganzen Frachtschiffe nicht versichert werden können, dann können die nicht mehr fahren, dürfen nicht mehr die Handelsrouten nutzen, dürfen nicht mehr an den Häfen anlanden. Und da hat Indien gesagt, wunderbar, dann haben wir doch einen neuen Geschäftszweig, wo wir das ausweiten können. Und jetzt sind die ganzen russischen Schiffe indisch zertifiziert, was auf dem Weltmarkt generell akzeptiert wird. Und zuletzt noch die russischen Oligarchen. Der ganze Zugriff auf die Vermögen und auf die Yachten und auf andere Immobilien und sowas ist einfach nicht gelungen, weil die einfach schlau genug waren, die Sachen auf andere Mittelsmänner zu überschreiben, seien es die Ehefrauen, seien es irgendwelche Scheinunternehmen, die nicht in Russland angesiedelt sind. Die Yachten haben die Häfen verlassen, liegen einfach jetzt in irgendwelchen Ländern, die da von den Sanktionen nicht betroffen sind, und dementsprechend sind die ganzen Sanktionen gegen die reichen Leute auch ins Leere gelaufen. Und das war die Top 10 der Sanktionen, die nicht funktioniert haben. Es gibt ja noch ganz viele mehr. Nicht wahr? Ja. Hier geht es ums Gas, aber der war so. Es geht um die Notstromaggregate. Die Regierung rät dazu, oder Firmen jedenfalls, rät sie, sich Notstromaggregate zuzulegen, damit sie im Winter nicht ohne dastehen, so ungefähr. Ja, am besten und, mit Diesel, würde ich sagen. Ja, genau, mit Diesel und oder Holz oder so. Und vor allen Dingen haben sie auch gesagt, dass vor allen Dingen Firmen, die wichtige Infrastruktur oder so zur Verfügung stellen, dass die sich darauf einstellen sollen. Ey, sag mal. Kraftwerk, soll ich jetzt nicht ein Kraftwerk hinstellen, oder was? Damit sie Strom haben? Ich weiß es nicht. Machen, also, damit das umweltfreundlich ist, machen wir Notstromaggregate. Das ist eine gute Idee. Ja, genau. E-betrieben. Ja, ich finde es krass einfach nur. Keine Ahnung, was da nur zu sagen soll. Ja, noch kann man sie ja billig kostenlos aufladen bei Aldi und so. Das ist der Trick 77. Die Notstromaggregate? Ja, an den Stromtankstellen einfach. Ne? Also das Diesel hält auch nicht so ewig. Hab ich gehört, so 60 Tage oder so. Dann ist das häufig nicht mehr so brauchbar. Aber das sind Detailfragen. Ja, ich habe es ja gesagt, nach aktuellen Plan der Regierung, Januar, Februar, März. Laut. Wofür habe ich denn 800 Liter Speiseöl im Keller? Das funktioniert auch. Ja, hier spricht ein Ökonom, da peitsche ich jetzt einfach mal ganz schnell durch, hier spricht ein Ökonom über die Beratungsfunktion von Ökonomen für die Regierung, um es kurz zu sagen. Solange, ne, es scheint so, als ob manche Regierungsvertreter nur dann auf Experten hören, wenn diese ihre vorgefertigte Meinung der Politik vertreten. Generell ist es so, dass Ökonomen halt Vorschläge geben, und Szenarien aufgeben. Ne? Die sagen nicht immer, du musst dies und das machen, sondern die sagen, okay, wir haben 5 Szenarien, wenn man von irgendwelchen Regeln ausgehen könnte, in den Szenarien so und sowas passieren. Und die Politik entscheidet dann in der Regel nicht so, wie die Ökonomen das wollen, sondern die sagen, okay, wir haben neben ökonomischen Zielen halt auch noch politische Ziele und das muss dann halt irgendwie zusammenpassen. Ja, und deswegen... Was man bedenken muss, ist, dass wissenschaftliche Diskussionen in der Sache immer hart geführt werden, weil man zunächst einmal jedes Ergebnis in Frage stellt. So. Und die Politik kann sagen, ich mag euer Ergebnis nicht, weil es mir nicht in den Kram passt und deshalb muss das Quatsch sein. Das ist eine Sache, die er stark kritisiert und warum er nicht mehr so gerne Politikberatung machen will. Unsere Politik ist ja auch ganz schön beratungsresistent. Das ist auch echt nicht seit gestern erst. So, es ist ja völlig okay und auch klar, dass eine politische Entscheidung nicht immer die ökonomische sinnvollste Lösung wählt, weil auch noch andere Gesichtspunkte die Rolle spielen. Aber man darf das Ganze dann nicht immer an die Ökonomen abwälzen, wenn die halt gesagt haben, macht es so und so und die Politik macht es was ganz anderes. Ne? Wir wählen jedoch nicht die ökonomisch präferierte Variante A, sondern nehmen Plan C, weil diese unter Abwägung der politischen Risiken und Folgen der Gesichtspunkte einfach sinnvoller erscheint. So würde er sich das wünschen, die Politikkommunikation an die Bürger, dass halt nicht immer gesagt wird, die Ökonomen sind alles schuld. Bösen kapitalistischen Ökonomen. Ja. Ja, Ölembargo. Habeck weiter ohne Plan für Zukunft der PCK-Raffinerie. Das Problem an dieser ganzen Energiekrise ist, dass es eine reine hausgemachte Sache ist. Das muss man mittlerweile jetzt einfach sagen, weil es gibt genug Lösungsvorschläge, was man machen könnte. Ne? Ich nehme nur mal das Beispiel, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Wir haben Nord Stream Pipeline 1, Nord Stream Pipeline 2. Nord Stream 1 wird ab nächste Woche gewartet und vielleicht nicht mehr angeschaltet aus politischen Gründen. Nord Stream 2 könnte man in Betrieb nehmen, die funktioniert ja, aber das ist politisch nicht gewollt, dass es gemacht wird. So, was politisch gewollt ist, ist, dass ein Teil von der Pipeline, dass der europäische Teil vom russischen Teil abgekoppelt wird und eine neue Pipeline in die baltischen Länder gelegt wird, dass man das flüssige Gas, was da per Schiff kommt, durch die Pipeline nach Deutschland und nach Europa bringen kann. Das ist derzeit die Planung. So, deswegen natürlich, wenn man das, man hat die Bauarbeiten noch nicht begonnen, aber wenn man das machen will, kann man natürlich nicht sagen, wir schalten die Pipeline ein, um genug Gas aus Russland importieren zu können, damit wir nicht die Flaute haben im Januar, Februar und März. Wie gesagt, das ist aktuell der Stand. Ne? Und das ist eine reine politische Entscheidung. Und hier ein anderes Beispiel für eine politische Entscheidung. Wir haben halt die Raffinerien in Ostdeutschland, die halt nur mit gewissen Ölarten funktionieren können. Es gibt ja unterschiedliche Ölqualitäten. Und die sind explizit darauf geeicht, dass sie halt diese russische Ölqualität benutzen können. Und auf Europaebene haben wir da ja noch kein Ölembargo. Noch fließt es auch. Aber Deutschland hat angekündigt, dass sie einseitig freiwillig auf das Öl verzichten wollen. Also rein hausgemacht, freiwillig. Aber die Notstromaggregate. Das Öl aus der Druschbar-Pipeline wurde explizit aus dem EU-Embargo ausgeklammert. Aber die Bundesregierung will freiwillig auf das Öl verzichten. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Boah, das ist selten, ne? Und es gibt schon einen Plan, der wurde vorgelegt, hier. Wir können Öl aus Kasachstan beziehen, das durch diese Druschbar-Pipeline schicken, was nicht von Embargo betroffen ist. Das ist dann auch kein Öl aus Russland, da könnt ihr freiwillig drauf verzichten. Der Plan liegt beim Energieministerium vor, seit einem Monat. Und seitdem wird darauf gewartet, dass da die, dass da das Wirtschaftsministerium mal Stellung zu bezieht. Und wenn sie auch nur sagen, nein, wir machen das nicht, die sagen einfach gar nichts. Und deswegen ist die Stimmung dort in der Region nicht so super bei den Unternehmen und bei den Angestellten von diesen Raffinerien, weil die einfach langsam auch merken, so, okay, das ist eine rein hausgemachte Nummer. Die Probleme brauchen wir gar nicht. Ja, so viel dazu. Es müsste alles nicht so schlimm kommen, wie es kommen wird, wenn die Idioten sich nicht so querstellen würden. Sorry, wenn ich das jetzt einfach mal sage. Ja, sehe ich genauso. Mit dem Fracking und so weiter hatten wir auch schon. Ja, aber ich meine, man muss hier, Sanktionen gegen Russland, wunderbar, okay. Aber wir gehen ja so weit drüber hinaus, weil wir wollen ja die 100%igen sein, die 1000%igen. Ja, und das führt dann dazu, dass wir auch sowas lesen wie hier. Verband der kommunalen Unternehmen wartet davor, dass die höhere Beschaffungskosten für Gas quasi zu einer Kaskade führen werden, dass dass die Stadtwerke und die Energieinfrastruktur teilweise zusammenbrechen könnte. Ja, weil, habe ich ja vorgestellt, in dem geänderten Paragraphen werden die langfristigen Lieferverträge außer Kraft gesetzt und der Spotmarktpreis wird direkt berechnet. Und der muss dann an die Kunden weitergegeben werden. So, eine unmittelbare Weitergabe der gestiegenen Beschaffungskosten an die Kunden, ja, würde dazu führen, dass viele Kunden die höheren Preise nicht zahlen können. Das wiederum würde viele unserer eigentlichen kerngesunden Stadtwerke in Liquiditätsnöte und schlimmstenfalls an den Rand der Insolvenz bringen. Wenn dann eine kritische Masse an Stadtwerken kippen würde, könnte das eine Kettenreaktion auslösen. Das könnte zu chaotischen Zuständen im Energienetz und am Energiemarkt führen, die definitiv die gesamte Energiewirtschaft in die Bredouille bringen und die Versorgungssicherheit quasi gefährden. Ja, und was könnte man machen? Man könnte einfach nicht sagen, gebt die Spotmarktpreise jetzt an die Kunden weiter, sondern wir nehmen einfach irgendwelche anderen Preismechanismen in die Hand, dass die kommunalen Energieversorger sich nicht am Spotmarkt wieder refinanzieren müssen, sondern dass sie im außerbörslichen Handel wieder langfristige Lieferverträge machen dürfen. Ja, da gibt es Händler, die dazu bereit sind, das zu machen. Aber rein durch das politische Diktat wurde das jetzt ausgehebelt. Wieder hausgemachtes Problem. Einmal mit Profis. Also es ist überhaupt nicht mehr lustig. Nur wirklich. Aber bei dem ganzen Doom and Gloom mal was Gutes. Das ist ein Artikel, den wird der Ebel bestimmt auch ganz gut finden. Hier haben wir einfach mal eine Sache ein bisschen relativiert. Bei den ganzen Sachen, ne, die Pandemie und Ukraine, politische Querelen, Crash auf den Finanzmärkten, Energiekosten, Arbeitslosigkeit, Inflation, könnte man ja meinen, im Moment ist alles ziemlich scheiße. Ist es ja auch. Aber wenn wir es einfach mal relativ sehen, ne, wenn wir im Jahr 1655 leben würden, ne, dann hätten wir eine 50-50-Chance überhaupt zu überleben. Ja, bis ins 19. Jahrhundert, ja, sind 46,7% aller Menschen vor dem Alter von 15 Jahren gestorben. Bis ins 19. Jahrhundert. Ja, wir, ne, mittlerweile haben wir eine Überlebensrate von 95,4%. Wunderbar. Immer noch, kann man immer noch verbessern, aber ja, im Jahr 2022 ist der Tod eines Kindes eine tragische Sache. In 1822 war das alltäglich für jede Familie. Ja, wenn wir uns die Entwicklung der, ja, hast du auch da gerade eingeblendet, wenn wir uns die Entwicklung der Armut anschauen, haben wir auch eine extrem gute Sache hingelegt. Ja, wir haben 6,3 Milliarden mehr Menschen und in der gleichen Zeit ist die absolute Zahl an extrem Armen um 230 Millionen gesunken. Also super Entwicklung. Bis ins Jahr 1981 waren 42% der Welt in extremen Armutszuständen, die halt lebensbedrohlich waren. Heute sind es nur noch 9%, immer noch viel zu viel, aber wenn man sich überlegt, 1981, das ist noch gar nicht so lange her. In den letzten 100 Jahren haben wir es geschafft, von 21% also 21% Alphabetistenquote, also 79% konnten weder lesen und schreiben. Jetzt haben wir noch 14% weltweit, die nicht lesen und schreiben können. Könnte immer noch mehr sein, aber eine super Entwicklung. Ja, also auch generell haben wir jetzt politisch unruhige Zeiten, aber wenn man sich mal vor Augen führt, im Jahr 1850 oder sowas, ne, da hatte man erstmal den Napoleonischen Krieg vor sich, Weltkrieg I, Weltkrieg II vor sich und das waren sehr turbulente Zeiten. Dann haben wir eine sehr lange Wohlstandsphase zwar hinter uns, in der wir ja auch immer noch sind, aber einfach nur relativistisch gesehen leben wir in sehr guten Zeiten. Ja, dann schauen wir uns mal an, die größten weltweiten Pandemien und Plagen, ja, die Justinische Plage, hat in Istanbul 40% der Bevölkerung hingerafft. Die russische Plage hat 33% der russischen Bevölkerung hingerafft. Ja, und Covid ist schlimm genug, aber wir haben diese Zahlen stehen einfach in keinem Verhältnis zu dem, was in der Vergangenheit war. Ja, wir haben Penicillin, wir haben eine ordentliche Gesundheitsversorgung noch, ja, wir haben auch noch eine Lebensmittelversorgung, die noch einigermaßen klappt. Da haben wir zwar Probleme, aber rein theoretisch können wir das machen. Wir müssen nicht mehr mit dem Hunger leben. Wenn wir uns nicht so doof anstellen würden, könnten wir das hinbekommen. Ja, wir sind weltweit vernetzt. Wir haben das Internet. Wir haben einfach sehr viele mehr Möglichkeiten als unsere Vorfahren. Ne? Wir müssen uns nicht mehr die Frage stellen, wie bleibe ich überhaupt am Leben, sondern wir können uns die Frage stellen, was fange ich mit meinem Leben überhaupt an? Und deswegen einfach nur eine kleine positive Message. Es ist zwar im Moment alles ein bisschen scheiße, aber es könnte alles viel schlimmer sein. Hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt. Ne? Ja, hier geht es um ein Thema, was in Deutschland irgendwie überhaupt gar nicht auf dem Radar ist. Und zwar die Weltraumtechnik und die, also alles, was mit Weltraum zu tun hat. Da sind wir ja gar nicht mal so schlecht technologisch gesehen, aber wir verlieren gerade komplett den Anschluss an alle Technologien, weil wir uns, um es kurz zu sagen, von China haben über die Nase hauen lassen. Ja, eins der größten Joint Ventures mit Technologietransfer und Produktionskapazität mit China ist gerade total umgekippt, weil die Chinesen einfach behaupten, ja, wir stellen einfach jegliche Kooperation ein. Wir beantragen jetzt bei den internationalen Gremien das, was wir vorher als Joint Venture machen wollten, nur noch für die chinesische Seite. Und ja, da verlieren wir gerade wirklich den Anschluss an die Weltraumtechnologie. Was sehr schade ist, gerade im Bereich der Low Orbit, LEO-Satelliten, Lower Earth Orbit-Satelliten, wo ja gerade sehr viel passiert. Da hätten wir sehr viel in den nächsten Jahren machen können, hätten quasi die ganzen Arbeitsplätze, die wir in der Autoindustrie und in der Solarenergieindustrie verloren haben, hätten wir mit der ganzen Satellitenindustrie wieder reinholen können, rein theoretisch gesehen. Aber wir haben einfach zu sehr auf China vertraut und die Chinesen nehmen uns das Ganze jetzt auf der Hand und sagen, wir brauchen die Deutschen dafür gar nicht mehr. Sehr, sehr schöne, sehr unschöne Angelegenheit. Auch etwas knapper dargestellt. Wer die ganzen Details haben will, kann sich das in dem schönen Artikel hier durchlesen. Der ist zwar ein Plus-Artikel, aber im Archiv ist er tatsächlich ohne Paywall gelandet. Da lernt man mal wieder, don't trust China. China ist ein Asshole. Der Chinese ist auch ein Schlitzohr. Ja, weil das nicht drin war, nur als kleiner Nebensatz, einfach nur eine Kuriosität. Es gab einen Einschlag von einer Rakete auf dem Mond und keiner weiß, wessen Rakete das war. Keiner weiß das. So. Jetzt ist sie kaputt, kannst du nicht mehr gucken. Ein Krater, der normalerweise nicht so aussehen würde, wie normalerweise Krater aussehen, weil es ein Doppelkrater ist. Und das passt einfach nicht zu den ganzen Raketenkonstruktionen, die wir weltweit haben. Und da sind jetzt einige Leute seit einigen Monaten am Rätseln. Was war das? Wessen Rakete war das? Was war das für ein Flugobjekt? Bitte hör auf, darüber zu sprechen. Die Vulkanier sind mit mir in Kontakt und wir arbeiten dran, das Schiff wieder flott zu kriegen. Ja, sind auch alle beran. Das war ein kleiner Hinweis. Ja, und hier, Science Gone Wrong. Researchers created gene-edited hamsters full of rage in an experiment gone wrong. In before Warhamster. Fast wie ein Plot aus einem Science-Fiction-Roman. Was man nämlich machen wollte, also man hat genetisch manipulierte Hamster gezüchtet und was man eigentlich machen wollte, man hat quasi das Gen, was für Aggression das da Gen ist, für Hate Speech genau. stummschalten. Genau. Und stattdessen hat man es stärker gemacht. Genau. Man wollte Hate Speech bekämpfen und stattdessen ist genau das Gegenteil passiert. Ich kenne da ein Musical, das hat fast die gleiche Handlung als South Park the Movie. Bigger, Longer, Uncut. Ja, also es ist eine Wissenschaft, die seit 40 Jahren schon erforscht ist. Und man hat mit anderen Methodiken hat man das auch hinbekommen. Und das hat auch immer genauso funktioniert bei Hamstern, bei Ratten, bei Mäusen, bei anderen Nagetieren. Aber diesmal hat es einfach nicht funktioniert. Es hat genau den gegenteiligen Effekt gehabt und alle sind am Rätseln, wie kann das sein? Da könnte man übel für so Bloodsport-Arenen so Kämpfer züchten wahrscheinlich. Also wenn bald irgendwer von den Mixed Martial Arts. Wir haben die Lösung, für die toxische Maskulinität gefunden. Da gibt es jetzt eine Impfung gegen. Wisst ihr ganz genau? Nee, so weit sind wir nicht in der Wissenschaft. Ja, ist dann nicht das T-Virus, sondern das H-Virus. Und da besteht dann für alle Männer eine hinrichtungsbezogene Impfpflicht. Mhm. Das ist nämlich, wenn du es nicht nimmst, dann Kopf ab. Das haben es vergehen, ja. Wenn du es nicht nimmst, dann nimmt es dich. Ja, so schnell geht's. Ja, und natürlich jetzt gefahrfreilaufende Hamster, die ziemlich sauer sind. Also sollte euch ein kleines Nagetier an den Hals springen, wisst ihr, wo das entflohen ist. Lasst euch nicht hamstern. Wow, hinter dem Kaninchen. Es ist das Kaninchen, du dämlicher Schotte. Genau, wie bei der Ritter der Kokosnuss. Das Monster ist real. Genmanipulierter Hamster werden uns alle töten. Ja, guck mal, wenn davon einer in die Wildnis entkommt und dann gibt es eine neue Variante. Da müssen wir uns alle gegen die Hamsterpest impfen lassen, sonst gibt es allein in Deutschland 2 bis 3 Milliarden Tote. Hauptsache, wir fördern, was der Feuer dient. Und zerschmettern, was ihr schadet, natürlich. Pass auf, wenn ihr in den Wald geht, nicht auf irgendwelche Hamster treten, die sind im Moment schlecht gelaunt. Minsk und Bo und Minsk. Den hat jetzt hier wieder keiner verstanden. Aber da draußen sind sicher Leute. Tja, Licklicht und Miete pro Kopf, dass wir den Abel bald wieder hervorlocken können. Ja. Ne? Für alle, die jetzt nur sonntags gefolgt sind, gestern hatten wir auch einen Sonderstream zum Selbstbestimmungsrecht. Deswegen haben wir das Thema diesmal geflissentlich überlassen, auch wenn es im Titel quasi verwurstet wurde. Naja, so ganz weg war das ja auch nicht. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall nicht so nah rein, wie wir gestern. No. Gestern haben wir die Selbstbestimmung bei den Eiern gepackt. Der Max schlägt vor, hamsterfressende Schlangen anzuschaffen. Finde ich gut. Ja, die müssen wir aber erstmal hochzüchten, dass sie schnell genug sind, um die Hamster zu fangen. In the grim future of Warhamster 40k, there is only war. Machen Hamster Töne? Ja, wahrscheinlich, ne? Wir können die noch nicht hören, oder? Ja, aber ich weiß nicht, die, keine Ahnung, die hören sich wahrscheinlich an wie Moloch. Ich weiß, den Hamster mochte ich nie so, weil das waren immer so Beißer eigentlich. Ja, und mehr so grantlige alte Herren irgendwie. Die holen das Essen aus dem Futtertrog und dann legen sie das in die Häuschen in der Ecke. Nee, die tun das in ihre Taschen. Ja, und das auch, ja. Es sei denn, sie haben das letzte Hemd an. Sind die nicht auch nachtaktiv? Ja. Ja, ja, genau. Ja, die können nicht so Wahnsinn treiben. Die rödeln die ganze Nacht ihr Essen hin und her. Ja, der Urtiger weist auch darauf hin, dass man beim Hamsterkäufen vorsichtig sein soll. Wie war das noch mit dem Hamster? Der hat eine Bindehautentzündung und die Salbe kostet 5 Euro. Der neue Hamster aber nur 3 Euro. Was soll ich tun? Sollen auch das Terry. Moralisch richtige Lösung. Frage ist vielmehr, wie viele Geschlechter hat so ein Hamster? Ein einziger. Boah, ja. Vor allem, wenn er Kiwis gegessen hat. Kann man jetzt auch mehrere von haben, oder wie ist das? Du kannst so viele Hamster haben, wie du willst. Hey, lenk mich ab. Wie die Full of Rage sind, haben vielleicht auch noch mehr Geschlechter. Wer weiß. It's despite all my rage, I still feel like a hamster in a cage. Ja. Tschüss. Kulturpark Sessboss.